Moin Moin und hallo zu einer weiteren gepflegten Staffel des MTV Game One Plauschangriffes. Endlich geht's weiter. Alle freuen sich. Ich bin der Gregor. Der Fabian. Ich bin Chris. Und ich bin auch Chris, hallo. Chris, du hast dich gedoppelt. Einer von uns beiden hat jetzt gelogen. Ja. Na, kommt ihr drauf? Was wollen wir oder was, Chris? Schickt die Antwort an coolobuster@gameone.de. Willst du auf jeden Fall dann ermitteln. Hallo. Hi. Wie ihr gerade gehört habt, nach zweieinhalbmonatiger Pause haben wir uns wieder endlich mal zusammengefunden, um gepflegt in irgendwelche Mikros da rein zu quatschen. Und ja, wie gesagt, es ist Staffel 3 des Podcasts. Wie beginnt man so einen Podcast mit einer neuen Staffel? Am besten mit einer Messe, die Brüsten. Schon mit Brüsten sowieso, aber mit einer Messe, die schon seit ein paar Wochen vorbei ist natürlich. Ja. Mit, E3 2011. Also willkommen zum E3 2011 Podcast Nummer 4. Was hat das denn so gefallen? Nein, ja. Natürlich bietet sich für uns an, den Podcast wieder zu starten mit unserer kleinen Nachbetrachtung zur Gamescom 2011. Ja, muss, glaube ich, noch einiges gesagt werden. Da muss noch einiges gesagt werden. Wir hatten das ja schon bei der 2009er gemacht. Bei der letztenjährigen haben wir leider aus den Zeitgründen nicht mehr geschaffen. Aber ich kann mich noch erinnern, dass es doch eine sehr fruchtbare Diskussion gewesen ist damals. Mit viel Cola und Atmosphäre. Sehr viel Cola. Zum Glück haben wir auch jede Menge Cola hier schon. Zum Glück haben wir auch uns hier wieder... Unsere Kehlen immer schön feucht bleiben. Genau. Denn wir haben auch dementsprechend viel zu erzählen. Ja, sicher. Okay, Gamescom 2011. Ich habe das mal recherchiert. Besser gesagt, ich habe darüber nachgedacht. Die Gamescom, die aktuelle ist, in Game One-Kontext, ist die 5. die wir schon besucht haben. Also echt, 5 schon, oder was? 5 haben wir schon gemacht, inklusive 2. Also mit 2 in Leipzig. Zwei in Leipzig plus alle 3, die jetzt in Köln gewesen sind. Also ist es ja auch für uns mittlerweile nichts mehr so groß Neues. Für mich war es arbeitstechnisch bei Game One die ersten Gamescom, die ich arbeitstechnisch besucht habe. Aber ich denke mal, für uns alle hier, das ist mittlerweile doch schon vielleicht die 10., 9., 9., 12. Messe irgendwie. Wie viel ist das denn überhaupt? Die 9.? Ich bin mir da nicht sicher. Es gab schon mehr. Ich glaube, ich weiß, dass ich 2003 schon auf der Games Convention war. Das heißt, dann müssten das schon... Ja, also 8. Ja, genau. Nee, es sind dann schon mal 9. Sag ich ja, die 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja. 9 und es gab 2002 auf jeden Fall auch schon eine. Warte, wir sind doch jetzt... Also ich glaube, es war die 9. Genau. Sagen wir einfach mal die 9. Genau. Also wenn es die 10. gewesen wäre, glaube ich, hätten wir das mitgekriegt, von wegen 10 Jahre Gamescom und so. Naja, da hätten sie bestimmt ein Jubiläum draus gemacht. Also ich meine, offiziell ist es ja eine andere Messe, weil Games Convention gehört ja Leipzig. Obwohl, und ja, aber ich 2002 fand die erste Gamescom in Leipzig statt. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Wie viel waren das jetzt? 10. 10. Echt, das waren schon 10, ja. Oder was? Und das ist tatsächlich dann auch meine 10. Ja, meine auch. Bislang jede mitgemacht. Nice. Yeah. Chris, wie alt warst du bei der ersten Games Convention? 7, 4. War ich. Ja. ich war 7. Da haben mich deine Eltern dann losgelassen auf die Gamescom. Ja, ich durfte mir, das war halt doof, ich konnte mir nichts angucken. Aber so von außen war es schön. Nee, ich war 16 war ich. Okay. Ich dachte, du konntest dir das Bändchen einfach um den Hals packen, so klein warst du damals, ja, anstatt was du um den Arm bekommst. Ja. Nee. Ja, also für viele von uns eine doch Gamescom der in der höheren Zahlenregion angesiedelt. Hattet ihr mal die Gamescom als Besucher erlebt oder hattet ihr das rein nur gleich in arbeitstechnisch reingerutscht? Die allererste habe ich privat besucht. Danach dann immer schon in der Branche da gewesen. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, ich habe auch 2 Gamescoms, glaube ich, als Besucher gehabt, bevor dann die Game One-Sache hier gestartet ist. Und es liegt natürlich einigermaßen in der Ferne, aber ich kann mich jetzt, wo quasi man sich arbeitstechnisch ein bisschen gewöhnt hat, wie so ein Gamescom-Ablauf sein kann. Wie habt ihr für euch, wenn es heißt wieder, wir gehen zu der Gamescom, ne? Als Besucher, glaube ich, freut man sich ein bisschen anders darüber, als wenn man da arbeiten müsste. Wie nimmt ihr das denn so auf, wenn es heißt, jetzt geht's wieder zur Gamescom, jetzt geht's wieder los? Also bei mir ist es immer eine Mischung aus Vorfreude. Ich weiß, dass viele Kollegen in der Branche, sag ich mal, die jammern immer schon 4 Monate vorher, wenn die nur an Gamescom denken. Mhm. Weil also dann sieht man lange Gesichter und man hört und liest so in privater Korrespondenz, schon wieder Gamescom und der ganze Stress und 5 Tage Lärm und viele Menschen und alle stinken nach Schweiß, ne? Wissen wir jetzt alle. Das wissen wir mittlerweile. Mittlerweile haben wir das ja. Tatsachenbericht. Ja, können wir das als Fakt abtun. Aber ich muss sagen, ich freue mich eigentlich immer drauf. Also ich habe einfach Bock, schon zum einen hier mal rauszukommen aus den Redaktionsräumen. Es ist einfach mal schön. Wo es auch stinkt und nach Schweiß. Wo es auch stinkt nach Schweiß riecht. Ja, genau. Aber auf der Gamescom sieht man wenigstens manchmal noch Messe-Babes. Hier sieht man ja, hier ist ja nicht viel zu holen. Gregor, ich gucke in deine Richtung. Ja, tut mir leid. Ich habe nicht den tiefen Ausschnitt heute getragen. Also vielleicht doch gar nicht so schlecht so. Vielleicht ist es auch gar nicht deswegen, so schlecht. Also, nee, ich freue mich schon wirklich immer sehr und finde es auch immer sehr cool. Auf der anderen Seite, so nach 2,5 Tagen, merke ich aber auch, dass es wirklich wirklich sehr anstrengend ist und dann tun einem die Füße weh, man kann den ganzen Lärm in der Halle nicht mehr ertragen und denkt sich, oh Gott, ey, jetzt einfach mal einen Tag Pause, so keine Menschenmassen, keine Leute, die von links und rechts ins Ohr brüllen, keine PR-Floskeln, wenn man wie wir auf vielen Präsentationen ist. Ja, also da geht halt sehr schnell der Reiz verloren, wenn man halt irgendwie diese stromlinienförmig auf Mainstream gepolten PR-Manager hat, die einem irgendwie immer und immer und immer wieder erzählen, dass ihr neues Game total awesome ist und the best game of show. Ja, it's the best immersive experience you can ever have from any game ever. Ey, das Wort Experience, ich finde es auch ganz schön, dass das Deutsche, dass in deutschen Medien ja mittlerweile auch immer geschrieben wird, die Spielerfahrung. Ja, die Spielerfahrung. Ey, erklär mir das bitte, was meinst du damit? So, das, meinst du nicht das Spiel, du meinst schon die Spielerfahrung. So, das hätte ich gerne mal auseinandergesetzt bekommen. Also, ja, deswegen, nee, aber prinzipiell muss ich sagen, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Gamescom finde ich doof und Gamescom finde ich super, sage ich, finde ich super. Nee, genau. Mir geht speziell um den Punkt da drin, also Leute fahren zur Gamescom, um speziell Spiele sich anzuschauen, Spiele zu spielen. Und das ist ja, was ich dann in so dem Arbeitskontext hier kennengelernt habe. Du wirst auf der Gamescom, wenn du dort Berichterstattung machst oder dort ausstellst, sowieso, du wirst ja nicht wirklich zum Spielen kommen, also viel zum Spielen kommen. Du wirst ja einige Spiele angucken, du wirst Interviews führen, du wirst ein bisschen da und da machen. Aber das klassische Erlebnis, du gehst dorthin, obwohl ich glaube, als Besucher dieses Jahr hast du auch nicht besonders viel gespielt, wenn ich an die Schlangen da denke. Aber es ist ein bisschen ein anderes Erlebnis, du bekommst dort Spiele mit, aber ich habe echt kaum was gespielt dort eigentlich. Na, während ich dort rumfliege. Du bist ja prädestiniert hier für diesen Podcast. Natürlich, absolut, absolut. Also nicht in der Sache, ich habe mich jetzt nicht irgendwo angestellt und wirklich mal eine halbe Stunde mit dem Spiel da in Depth gemacht, aber ich habe trotzdem jede Menge gesehen, jede Menge mir angeschaut, mit vielen Leuten gequatscht und für mich ist das mehr dann, ich habe sehr, sehr viel über Spiele erfahren, ohne jetzt wirklich erstmal Hand dran anlegen zu müssen. Dadurch ist die Spannung aufgebaut, wenn die Spiele nach und nach jetzt in den nächsten Monaten eintreffen. Deshalb würde ich für mich auch persönlich sagen, ich freue mich immer sehr auf die Gamescom, auch wenn ich da nicht viel zum Spielen komme, aber ich erfahre da jede Menge. Und das hat dieses Jahr auch relativ gut funktioniert, finde ich. Ja. Ja, also ich finde auch, vielleicht ist es ein bisschen anders als früher, oder ich nehme es auch nur anders, weil man hat gar nicht mehr so oft die Möglichkeiten, auch als Fachbesucher jetzt Sachen wirklich konkret anzuspielen, sondern du wirst dann einfach zusammen mit anderen Journalisten in eine Präsentation reingesetzt. Mhm. Da gibt es wirklich Publisher, die machen dann da so Riesenräume, setzen da 50 Leute rein und lassen dann eine Viertelstunde lang ihr Spiel erklären. Weiß ich nicht. Das kann man natürlich machen. Das macht auch aus Publisher-Sicht sicherlich Sinn. Aber so ganz viel die Anspielmöglichkeiten hat man tatsächlich auch gar nicht, dass man ein Spiel wirklich... dass man da wirklich eintauchen kann und das echt mal zocken kann. Also ich meine, wenn ich jetzt 5 Minuten irgendwo ein Gamepad in die Hand gedrückt bekomme, würde ich nicht sagen, ich habe das Spiel gespielt oder könnte jetzt adäquat sagen, was da dran geil ist oder dass ich das wirklich als Spiel jetzt kennengelernt hätte. Wir als Fachbesucher können uns ja gar nicht beschweren, denn wir müssen uns ja zumindest nicht 6 Stunden wie bei Call of Duty anstellen oder bei Diablo, was ich auch für einen absoluten Wahnwitz halte. Es ist aber trotzdem schon so, ich glaube, da haben, glaube ich, noch ein paar Leute eine zu romantische Vorstellung davon. Also selbst wenn man wie wir so im Business Center ist, wo halt die Präsentationen stattfinden und die Interviews, wenn man dann überhaupt ein Interview bekommt, aber man denkt ja schon manchmal so ein bisschen Massenabfertigung, ne? Also wie Fabian gerade gesagt hat, man sitzt dann wirklich so zu 20 in einem Raum und da vorne steht so ein Männchen, was eine Präsentation zum Spiel macht und man merkt einfach schon, das hat er zum 10. Mal gerade gemacht. Also die sind auch teilweise sind die echt müde und du merkst, dass sie keinen Bock auf ihre eigenen Floskeln haben. Und ich bilde mir auch ein, die saufen ganz schön viel, krass. Also man sieht da wirklich so rote, glasige Augen am nächsten Morgen, die Zunge ist ein bisschen schwer und man denkt so, alles klar, hätte sich mal heute besser genau, ein bisschen um 4 regeneriert ins Bett gelegt und nicht um 6:30. Ja, und deswegen, was Fabian gerade meinte, also ich kann auch kaum behaupten, jemals wirklich ein Spiel so kennengelernt zu haben, dass ich sagen könnte, ich könnte jetzt wirklich ein adäquates Urteil abgeben, ob das jetzt wirklich super wird oder nicht. Also ich bin entweder manchmal positiv überrascht oder auch enttäuscht, aber ich könnte jetzt noch nicht sagen, irgendwie, woran es genau liegt und ich könnte jetzt nicht ins Detail gehen, warum jetzt zum Beispiel in meinem Fall The Darkness 2 relativ enttäuschend war. Also deswegen finde ich es auch immer ein bisschen gefährlich, wenn dann gerade im Printmagazin dann in der nächsten Ausgabe nach der Gamescom hat man dann irgendwie 8 Seiten Preview zu, bleiben wir einfach beim Beispiel Darkness 2 und du weißt aber, dass die Kollegen, die es geschrieben haben, haben auch nur 10 Minuten davon vorgespielt bekommen. Die haben es noch nicht mal selbst gespielt. Du saßt also neben den dran gerade. Ja, genau. Ja. Also ja, eben, die saßen neben mir und dann siehst du halt irgendwie große Preview- und Vorschauberichte, wo ich mich auch mal so ein bisschen frage, wie viel da jetzt wirklich valide Informationen ist und wie viel da eigentlich nur aufgrund der Story gemacht wird, weil sich irgendwie ein Titel groß verkauft. Aber das ist, glaube ich, so ein Problem, mit dem müssen wir einfach mal leben. Ja, das muss den Leuten eben dann klar sein. Für Journalistenseite aus und eben auch für Besucherseite aus, es ist eigentlich nicht viel mehr als sich einen Appetithappen sozusagen holen, über die neuen Spiele ein bisschen was sehen, ein bisschen was spielen, ein bisschen was informieren. Aber im Großen und Ganzen wird das, was du über die Spiele selbst machen willst, erfahren wir, spielen wir es, erst in den Monaten oder schlimmstenfalls Jahren danach stattfinden, wenn die Spiele dann endlich mal mal rauskommen. Gut, in dem Zusammenhang, du hattest dieses Jahr wieder auf der Gamescom einen Besucherrekord. 275.000 Leute. Krass, alleine, ne? Von den Besuchern. Journalistenseite auch Besucherrekord mit knapp 22.000 Leute. Das heißt, du hattest noch nie so viele Menschen in einer Videogame-Convention, wie wir es in den letzten 5-6 Tagen Gamescom dort gehabt haben. Das erklärt eben auch den großen Andrang überall. Und die 20 Leute Präsentation bei uns im Business Center, wenn wir dort was hatten, und die 6-7 Stunden Schlangen, tatsächlich wirklich, wo du dann an der Schlange solche Schilder hattest, hier noch 6 Stunden, hier noch 5 Stunden, um Battlefield 3 15 Minuten spielen zu können. Ich verstehe auch ganz ehrlich nicht, das Problem ist ja nicht erst seit diesem Jahr bekannt, sondern das ist quasi seitdem es Games Convention gibt, sind die Leute sauer, weil sie ewig warten müssen. Dann kommt in diesem Jahr noch dazu, sie machen am Samstag die Messe dicht, weil tatsächlich keine Leute mehr reinpassen. Ja, ja. Also. Und da stehen dann Leute, die unter Umständen da vielleicht noch mehrere Stunden hingefahren sind, müssen dann auch noch ein paar Stunden warten, es ist super heiß, dann kommen sie irgendwann rein und wissen, okay, wenn ich jetzt noch eins von meinen Lieblingsspielen spielen will, dann stehe ich hier nochmal 4 Stunden an, dann fahre ich wieder nach Hause. Mhm. Da muss ich ganz persönlich sagen, wenn ich der private Besucher wäre, ich würde nie mehr auf die Gamescom fahren. Und da muss in meinen Augen tatsächlich nächstes Jahr auch mal was passieren, dass die Publisher das irgendwie besser machen, dass sie mehr Spielestationen haben, dass sie vielleicht mal sagen, sie lassen ihre ganzen anderen Sachen aus dem Line-Up, die eher B- oder C-Titel sind, dann sollen sie einfach weglassen, sollen mehr Pots oder Spielmöglichkeiten für ihre Top-Titel schaffen. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Auf jeden Fall. Du siehst eben viel von den Ständen und die waren auch schon relativ Déjà-vu-mäßig für mich, muss ich sagen. Ich habe mich fast schon wie bei der letzten Gamescom gefühlt, da steht genau der gleiche Aufbau und so weiter. Da wird natürlich was für die Kameras, für die Berichterstattung dort gemacht, dass da möglichst große Stände und lautes Zeug und dass da möglichst das bunt abgeht, aber dadurch fehlt dann natürlich auch der Platz, um entsprechend Spielestationen oder Spielemöglichkeiten dort zu haben. Was da resultiert raus? Ellenlange Schlangen, wie du es dann erwähnt hast, am Samstag der Einlassstopp, wo wir dort auch in der Nähe des Eingangs gewesen und einfach diese Massen draußen gesehen haben, da gedrängt haben und auch innerhalb der Hallen, das war eigentlich echt nicht besonders gut organisiert. Das hätte auch irgendwie mal schnell umschlagen können oder so. Es sagt einer da, hier Schlüsselbänder umsonst und schon sind irgendwie 3 Kinder platt. Also, es war irgendwie sehr, sehr strange organisiert. Aber generell, was kannst du dagegen machen? Du könntest 18er Hallen einrichten. Das ist dann wieder das Problem, dass die Publisher ihre Titel aufteilen müssen. Dann haben sie 2 Stände oder 3 Stände in verschiedenen Hallen. Würde natürlich aber auch dahingehend gut sein, dass sie ständig mehr abgeriegelt sein müssen. Also ein Call of Duty Stand, du kannst von außen ja nichts mehr einsehen. Eine 18er Halle wäre es offener. Vielleicht würde sich dadurch auch ein bisschen so die Masse einfach verteilen, dass nicht alle anstehen, sondern einige auch nur gucken. So wie es halt bei World of Warcraft ist. Dass da auch extrem viel einfach nur stehen und schauen. Eine andere Sache wäre halt, dass einfach die Hallenaufteilung besser ist. Also dass zum Beispiel ein Battlefield und ein Modern Warfare 3 oder ein Battlefield und ein anderer große Titel nicht in der gleichen Halle sind. Aber ich glaube, damit würdest du das Problem nur irgendwie entzerren. Also genau, wie Wolf schon sagt, dann stehen die Leute halt in verschiedenen Hallen 5 Stunden an. Also ich wäre eher echt dafür zu sagen, die Leute sollen weniger Spiele zeigen und dafür halt mehr Anspielmöglichkeiten für einen Titel bieten. Das Problem hatten wir ja auch im Business Center teilweise bei einem anderen großen Publisher, Gregor, wo wir auch zusammen waren, die dann da 10 Kabinen haben für Spiele, wo halt Sachen dabei sind, wo ich denke, das ist das 10. Add-on zu einem Spiel, was sich keiner anschaut, und die gleichen Räumlichkeiten bieten sie irgendwie für einen sehr, sehr großen Ego-Shooter an, wo selbst uns dann irgendwie gesagt wird als Journalisten, okay, ihr könnt euch hier in die 1 Stunde Schlange einreihen, obwohl du da irgendwie mit Termin ankommst. Ist schon sehr ärgerlich und ist, glaube ich, auch nicht so der positiven Gesamtstimmung gegenüber den Produkten dann zuträglich. Also müsste man knallhart sagen, nee, dann halt nicht. Ja, dann man, findet es halt nicht statt bei uns. Sorry. Ja, genau. Wenn man als Journalist mit Termin da hinkommt, dann wird er gesagt, ja, cool, dass du da bist, wir freuen uns sehr über die Coverage, die er dann bei uns macht. Über uns, aber bitte stell dich erstmal noch 1 Stunde hier an. Da müssen wir echt knallhart sagen. Ja, genau. Ja, dann gehe ich in der Zeit Schweinenackensteak essen. Musstet ihr irgendwo echt 1 Stunde anstehen? Ja. Also es wurde sozusagen angeboten, aber so eng wie unsere Zeitpläne gestrickt sind, also jetzt. Ja, völlig utopisch. Ich weiß gar nicht, welcher Journalist sich das erlauben kann. Also ich glaube, es gibt ja noch. Sorry. Naja, ich meine nur, da rennen ja irgendwie sehr, sehr viele Leute von sehr vielen Publikationen rum und also ich weiß nicht, wer sich da ernsthaft erlauben kann, 1 Stunde irgendwo seine Zeit zu verplempern, während der er sich auch 3 andere Spiele angucken kann, über die er schreiben kann. So nett der Lounge-Bereich dort mit Erdnüssen oder sowas ist, du hast echt viel zu tun und kannst dort nicht erstmal auf deine Chance sozusagen warten, um dich da mal 10 Minuten in die Präsentation dann zu setzen und gleich wieder rausgefercht zu werden. Also die längste Anstellreihe hatte ich bei Battlefield tatsächlich, also bei EA, aber da habe ich auch 10 Minuten gewartet. Und das war einfach nur, weil die Präsentation noch lief. Ansonsten. Du bist gerade noch, reingerutscht. Also du ja, hast ja, da, also, genau, ja. Genau. Aber das war auch so nach First Come, First Surf. Also wenn du ein bisschen zu spät immer auftauchst oder mal kurz weggehst, woanders hingucken, Kann sein, dass du einfach vier Stunden da rumstehst. Es gab einige Sachen. Wir hatten auch Interviews, die dann verschoben werden mussten, weil auf einmal dann mehrere Termine zusammengelegt wurden und du nur ein Spiel gezeigt bekommen hast, anstatt ein Interview machen zu können. Also es organisatorisch musste auf jeden Fall dadurch, dass so viele Leute von Besucherseite, von Fachbesucherseite aus, von unserer aus, also eben dort sind, da passieren, damit einfach solche Engpässe ein bisschen aufgelockert werden. Wir haben natürlich jetzt nicht die Patentlösung parat, das ist aber auch eher Sache der Publisher und der Messeveranstalter, sich darum zu kümmern, um nicht die Gamescom, sagen wir mal, irgendwie zum Endstation Gamescom oder sowas zu machen, ne, wo die Leute einfach dann auch keinen Bock mehr haben, dass die weder vernünftig berichten können, noch vernünftig Spiele angucken, ausprobieren können. Da muss sich ein bisschen was ändern auf jeden Fall. Ich sehe das aber echt ganz genauso. Also was Fabian vorhin auch schon gesagt hat, wenn du da siehst, dass da Fans, weiß nicht, irgendwie aus dem tiefsten Bayern kommen oder so jetzt. Nichts gegen Bayern, aber ich meine von der Entfernung her. Südlichsten Ecke des Landes und wieder hoch nach Köln gucken, 6-7 Stunden die ganze Nacht unterwegs sind und dann werden sie leider nicht mal reingelassen, weil die Kapazitäten schon völlig ausgeschöpft sind am Samstag. Da frage ich mich auch, wer genau dafür die Organisation und Ticketverkauf und so einen gewissen reibungslosen Ablauf der ganzen Messe verantwortlich ist. Und was mir auch aufgefallen ist, also auf der einen Seite freut es mich natürlich, wie wir schon gesagt haben, neuer Besucherrekord und die Akzeptanz der Messe ist sehr echt gewachsen und ist wirklich eine international sehr, sehr respektierte und sehr wichtige Messe, was ich total geil finde. Aber wenn wir halt von diesen hohen Zahlen sprechen, ich musste auch manchmal, also ich hatte eine Begebenheit, da bin ich aus dem Business Center mit der Rolltreppe runtergefahren, so wieder Richtung Mittelgang, wo man dann so den ganzen Hallen abzweigt. Und ich habe wirklich auf ein Meer aus Köpfen und Körpern geguckt. Wirklich, also da war kein Fitzel Raum mehr irgendwo. Und ich, also so schlimm ist es, aber ich musste kurzfristig mal an die Love Parade denken. Ich dachte, ey, wenn jetzt hier irgendein Idiot eine brennende Kippe in den Papierkorb wirft und dann fängt es an zu brennen und keiner kümmert sich drum, wie es halt so ist und dann irgendwann Rauchentwicklung und die ersten Flammen schlagen hoch. Ich glaube, wenn es da zu einer Panik kommen würde, könnte man zumindest davon ausgehen, dass es zumindest schwer Verletzte gibt. Also einfach, weil die Menschenmassen so dermaßen dicht gedrängt waren und die Luft ist da schlecht, das Klima ist mies, vielen Leuten ist heiß. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich dachte auch schon, also organisatorisch ist das, glaube ich, also langsam wird es, glaube ich, wirklich heikel. Und ich habe auch schon überlegt, ob man den nicht schon wieder umziehen muss in ein noch größeres Messegelände. Also wenn Köln, beziehungsweise nicht Köln, sondern die Kölner Messe als Veranstalter, wenn die nicht in der Lage ist, irgendwie diese Menschen Aufgebote so zu handeln, dass jeder da einen coolen Tag auf der Messe verbringen kann, dann muss man sich vielleicht wirklich überlegen, ob die Köln-Messe da der geeignete Ausrichter ist. Ja, absolut. Gibt's ja noch. Es gibt noch in Frankfurt gibt's noch. Ja, aber das müssen wir uns ja nicht überlegen. Hannover, also wir sind ja keine Messe-Fachmänner. Genau, eigentlich das wird die Sache der Veranstalter sein. Ja. Und wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen, aber solche Warnzeichen hat einfach jeder dort gesehen. Speziell an so einem Samstag echt mit. Ja, genau. Es waren 35 Grad im Schatten. Ne, und du bist in der Halle nochmal aufgedampft durch die Leute und die ganzen Stände und so weiter. Das war echt kein gutes Klima dort. Boah, und was ich überhaupt nicht verstehen kann, habt ihr das mal gesehen? So ganz, ganz kleine Babys, die von ihren Müttern und Vätern in so einem Brustbeutel. Ey, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Warum tut man so einem kleinen Säugling das an? Ja, vor allem am Samstag mit Kinderwagen zugedeckt. Ey, das ist doch die Halle. Allerletzte. Richtig, richtig schlimm. Also da, die keine, da haben die Eltern Verantwortung, aber auch der Einlass hat da Verantwortung und muss sagen, ey, so, ihr kommt da nicht rein, Leute. Geht ja, dann sagen die, ey, wir haben aber schon Karten im Internet gekauft. Dann lassen sie das Kind vielleicht im Auto sitzen und Hey, lass das Kind mal im Auto, kommt ihr rein? Ja. Aber das fand ich echt krass, da habe ich mich auch gefragt, mal keine 50 Euro mehr für einen Babysitter gehabt oder einfach mal komplett auf die Messe verzichten? Ich nehme doch mein kleines Baby, nehme jetzt zu so einer Messe, allein der Lärmpegel. Ja, ja. Aber egal, anderes Thema, fiel mir nur gerade so ein. Ja, genau. Auf jeden Fall in der Richtung muss fürs nächste Jahr ein bisschen was gemacht werden. Lass uns mal in Richtung der Spiele selbst hingehen. Ein bisschen im Vorfeld der Gamescom, das ist ja jetzt in den letzten Jahren, wo die E3 wieder ein bisschen erstarkt ist. Es gab ja zwischendurch diese, wie ist es, E4All, hatten sie es genannt vor 2-3 Jährchen, wo es dann komplett die E3 nur auf Presse oder sowas reduziert wurde. Mittlerweile ist es ja in den letzten 2-3 Jahren wieder komplett das ist der große Gaming-Event, das ist die große Messe, da werden die neuen Highlights vorgestellt. Und da hatten wir ja auf der E3 im Juni dort Wii U, was zum ersten Mal vorgestellt wurde, die Vita wurde offiziell mit dem Preis bekannt gegeben und so weiter und so fort. Was natürlich aber bei einer großen Messe, die 2 Monate vor der regulär stattfindenden Gamescom und da ist ein bisschen die Überraschung wettnimmt. Und ich hatte ein bisschen die Befürchtung, dass jetzt bei der aktuellen Gamescom sozusagen du nur aufgewärmten kalten Kaffee ein bisschen bekommst, speziell von unserer Seite aus. Wir müssen uns ja das neue Zeug angucken und schauen, was da neu ist. Wie habt ihr das wahrgenommen? So, haben für euch ein bisschen die Überraschung dort gefehlt oder habt ihr dort genug zu sehen bekommen, dass ihr sagt, selbst von Presseseite aus hat sich da genug ergeben? Für mich, also zwei Titel, auf die ich mich extrem gefreut habe, beziehungsweise extrem gefreut habe, als sie dann angekündigt wurden, war einmal FIFA Street. Ich glaube, da wird Fabian mir dann auch zustimmen nachher. War davor gar nichts bekannt. Dann hieß es plötzlich, FIFA Street kommt. Dann war ich bei EA und dann war auch eine, also man muss sich das so vorstellen, bei EA geht man rein, dann sind kleine Räume und auf den Räumen, von den Räumen sind Türen, ganz klar, und auf den Türen stehen ganz kleine Schilder. Diese Räume haben Wände. Und Battlefield stand halt groß dran, FIFA Street, FIFA 12 stand groß dran und bei FIFA Street war nur so ein ganz kleiner Zettel am Anfang, so FIFA Street. Also handschriftlich. Ja, so handschriftlich, so, ach, die sind auch hier, ja, oh. Und dann meine S-Frage war, ey, FIFA Street ist ja ganz gut, kann man sich das hier angucken oder kann man auch mal spielen? Also ja, mit Präsentation, Entwickler ist da, kann man spielen. Und dann saß ich halt eine halbe Stunde und habe FIFA Street gespielt, das ist sehr gut. Andere Überraschung für mich war, was heißt Überraschung, aber es war cool, Dota 2. Gab es auf der E3 nicht zu sehen, das Weltpremiere quasi auf der Gamescom, direkt mit großem Turnier, Championship, 1 Million US-Dollar, nee, Euro. Eine Million Euro, glaube ich. 1 Million Euro waren es, genau. Wobei beides ganz schön krass ist, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also auch 1 Million Dollar ist schon echt mal abgefahren, das auf einer Gamescom da mal eben verdienen zu können durch Zocken. Vor allem, also es ist ja nur das Gewinnerteam, das 1 Million bekommt. Der zweite hat 250.000 bekommen und der dritte, glaube ich, 160.000. Das war jetzt schon in Dota 2 das Turnier oder mit Dota für Dota 2? Nee, das war in Dota 2. Das war quasi die Premiere von Dota 2 auf der Gamescom. Also es war eine Alpha, die sie gespielt haben. Also es war wirklich noch nicht mal die Beta, sondern wirklich eine Alpha, die sie gezockt haben. Und es war auch mit mein Lieblingsstand, einfach weil sie sich viele Gedanken gemacht haben, wie der Stand aufgebaut sein muss, damit die Leute das Turnier verfolgen können und damit es auch irgendwie so ein bisschen unique ist. Genau, um da nochmal reinzugehen, speziell nicht nur durch die Dota 2-Sache, E-Sport war ja riesengroß auf dem Messegelände selber. Das Dota 2-Turnier in diesem Glaskasten, wo die Spieler drin saßen und drumherum die Leute, die geguckt haben. Die ganze Halle hinten, du hattest League of Legends Stände, StarCraft 2 wurden Matches gespielt und da hattest du eine ellenlange Batterie an Leuten, die zugeguckt haben. Also es hat schon einen sehr, sehr großen Part dominiert. Ne? Und als jemand, der jetzt nicht aus dem E-Sport-Lager kommt, fand ich das auch zwar für mich nicht groß interessant, aber es war beeindruckend eben, wie sehr das da abgeht. Ne? Speziell 1 Million Euro für Dota 2. Ja, das dachte ich mir auch. Also gerade diese StarCraft-Schlange und so und die Matches, die da gespielt wurden. Also ich bin überhaupt nicht in der Materie, also weder was StarCraft angeht, noch E-Sport generell. Aber ich denke mir auch immer, also wenn ich mich dafür interessieren würde, fände ich es jetzt total geil. Also ich finde es super, dass das irgendwie echt in so einem großen Stil auf der Messe ausgetragen wird, dass es, ich meine, wir reden hier von 1 Million bei Dota. Das ist schon echt mal eine Ansage. Also so viel Geld muss man auf den Tisch legen für so ein doofes, in Anführungszeichen, Spiegel und ein paar Leute, die da irgendwie um die Krone kämpfen. Aber also ich find das schon geil, aber bei mir ist es auch so, ich sehe das und es beeindruckt mich, welche Größe es hat, aber ich bleib da jetzt auch nicht stehen und gucke mir ein Match an, weil ich von den ganzen Spielen, die da gespielt werden, habe ich eh keinen Plan, deswegen ist das für mich jetzt so semi-interessant. Aber eigentlich ist es eine coole Sache. Vor allem kam Gabe Newell extra für den Tag aus den Staaten. Echt, war der da? Der war da. Ach, geil. Aber eigentlich wirklich für das Finalspiel. So rübergerollt. Und das Lustige ist, wir sind durch den gleichen Presseingang mit ihm gegangen. Und nein! Doch, oh, mit Gabe! Hat er sich ein Autogramm für dir geholt? Nein, das Lustige, du warst auch dabei übrigens. Ich war dabei? Ja, das war ja genau das Ding. Wir sind da durchgegangen und ich habe erst gedacht, so, Gabe Newell? So ist ich abgefahren. Also nee, es kann sicher nur irgendeiner, der so aussieht, der Arme. Und dann kam man wirklich so, hey, Gabe Newell ist da. Und dann so, verdammt. Hätte ich ja zumindest mal kurz Danke sagen können für Construct. Okay, ja, es ging mir so mit Akira Yamaoka zweimal an ihm vorbeigelaufen und nicht die Chance gesagt, da was zu sagen. Hast du wieder nicht getraut? Habe ich nicht getraut, ja. Ich wollte ihn begrüßen. Sagen Sie mal, sind Sie nicht Akira Yamaoka von der Futurelist-Partei? Aber das hat... Das und dann verbeugt er sich nur kurz und verbeugt er sich, haut mir eine rein und geht dann wieder. Aber das hat nicht funktioniert. Aber wo du gerade von aufgewärmten Sachen gesprochen hast und Dingen, die man vielleicht auf der E3 schon gesehen hat oder eben noch nicht. Also was ich wirklich unglaublich gern gesehen hätte, wäre wirklich die Wii U gewesen. Ich wollte das Ding einfach mal sehen. Also mein Verhältnis zu Nintendo ist ja nicht mehr ganz unbelastet, so seit ein paar Jahren irgendwie. Aber schon allein, weil ich aus der Pressepräsentation der Wii U auf der E3 nicht so ganz schlau wurde und wenn man so die Reaktion gesehen hat, so richtig konnte keiner so 100% sagen, was das jetzt ist und was nicht. Also jeder hat sich so sich die Informationen zusammengeklaubt und kombiniert, aber es gab halt keine ganz klare Ansage, was ist das für ein Ding, wie funktioniert's und was braucht ihr nicht, was habt ihr schon und so. Eben. Und allein wie sich's steuert, wie sich's anfühlt, das haptisch in den Händen zu haben, also ich war extrem enttäuscht, als ich gehört habe, dass Nintendo das nicht präsentiert und muss auch sagen, dass ich nicht weiß, ob das so eine wahnsinnig kluge Strategie ist mit so, also ich meine, so toll ein neues Mario für ein 3DS ist und Star Fox 64 3D, alles nett, aber man muss auch mal die Realität sehen, dass halt irgendwie bei Spielen wie Diablo oder Battlefield, da stehen die Leute 6 Stunden. Mhm. Weißt du, und es geht irgendwie einfach um das, was du emotional aus so einer Messe mitnimmst, mhm, und welchen Eindruck du von manchen Ständen und Spielen bekommst. Und also ich habe noch von keinem gehört, der sich irgendwie jetzt bei irgendeinem Nintendo-Spiel, beim neuen Mario für 3DS jetzt irgendwie 4 Stunden anstellen musste. Also weißt du, ich weiß nicht, ob das so klug war von Nintendo, wirklich so ihr solides, aber dann doch relativ nicht überraschendes oder wenig spektakuläres Line-Up zu bringen und gar nichts von der neuen Kiste, die sie gerade am Start haben oder am Start Videos bringen. Oder sowas, ne? Also es war nee, so gar nichts. Deswegen, das war das Problem. Das fand ich echt ein bisschen sehr enttäuschend und ich hätte mir gewünscht, dass man wenigstens irgendwas davon sieht. Also wenigstens für Journalisten so ein kleines Showreel. Alter, was piept denn hier, ganz kurz? Was könnte das denn sein? Chris piept. Möchtest du was dazu sagen? Ich glaube, bei Simon, eine Erinnerung. Um nochmal drauf einzugehen, jetzt Wolf, was du gesagt hast, wenn die jetzt die Video gezeigt hätten, dann hätten sie halt ganz stark den Fokus vom 3DS runtergenommen und das Ding, muss man sich ja auch nichts vormachen, läuft ja im Moment nicht besonders geil. Und ich aber glaube, der Preissenkung ist auch schon wieder ganz ordentlich. Ja, ich glaube, jetzt machen sie halt Preissenkung, sie haben ein paar fette Spiele am Start, das Mario oder auch Mario Kart, die echt ganz gut sind und sie hoffen sich da, dass sie, glaube ich, den Namen jetzt ein bisschen aufbauen, das Ding wieder ein bisschen cooler machen, dass es das im Weihnachtsgeschäft gut läuft. Und wenn du, glaube ich, die Wii U jetzt beigezerrt hättest, wo sie wahrscheinlich noch gar nichts Neues haben, weil das Ding ja wahrscheinlich noch über ein Jahr weg ist, dann hättest du die ganze Aufmerksamkeit halt so von dem 3DS wieder runtergenommen. Also klar, es macht es jetzt auch nicht besser, aber so könnte ich mir halt erklären, dass sie wirklich auf das Thema komplett... Das wird vermutlich wirklich der Grund sein und also ja. aus marktstrategischer Sicht ist das bestimmt auch genau die richtige Strategie, aber also ich persönlich als Spieler fand es total enttäuschend und naja, was so ein 3DS-Lineup angeht, ich weiß nicht, wenn ich so sehe, das neue Star Fox oder ein neues Mario, ey, jeder, der ein 3DS hat, kauft das doch ohnehin. Also es sind so Spiele, ich weiß gar nicht, ob du die jetzt schon den Leuten schmackhaft machen musst, denn also wer ein 3DS hat, erstmal Beileid. Aber ich meine, was wird er sonst kaufen? Natürlich wird er sich das neue Mario kaufen und auch das neue Zelda und das neue Star Fox, das sind so sichere Bänke. Und ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass man irgendwie noch eine Alternative für die Leute im Programm gehabt hätte, die jetzt vielleicht kein 3DS zu Hause haben und keinen Bock haben auf das 20. Mario-Spiel in den letzten 5 Jahren. Ja, also Nintendo ist eindeutig sehr, sehr, sehr auf Nummer sicher gegangen, wie du schon erwähnt hast, Fabian, du auch, Wolf, einfach diese Nummer mit der Wii U, dadurch, dass sie alle so verwirrt haben, plus... Ich hätte es halt einfach gern gesehen. Ja, natürlich. Ich hätte es einfach gern mal in der Hand gehabt oder wenigstens mal ausprobiert. Genau. Backstage, also ich habe die, auf dem Nintendo-Stand gab es ja eh nur die Sachen zu sehen, die du fast schon auch letztes Jahr gesehen hast. Ich habe Zelda letztes Jahr angespielt, ich freue mich sehr drauf, bis es kommt, aber ich muss es jetzt nicht nochmal spielen jetzt oder mich dafür anstellen und mir da was anschauen. Die Spiele selbst, wie du auch gesagt hast, die 3DS-Spiele sind fast schon Selbstgänger, aber auch trotzdem coole Spiele gewesen. Ich habe ein bisschen bei Backstage dann ausprobiert, Luigi's Mansion 2. Luigi's Mansion 2. Sag das dreimal hintereinander. Luigi's Mansion 2, Star Fox 64, Mario 3DS, das sind alles echt coole Sachen und die machen auch echt viel Spaß, aber ich hätte es auch gewusst, ohne die gespielt zu haben. Richtig, ja, dass das Bock macht. Und was mich persönlich, also von persönlicher Seite aus interessiert, das hatten sie nur Backstage dann dort stehen. Nintendo bringt jetzt auch in Europa dann Pandora's Tower und Last Story. 2 Japan-exklusive Titel, die zusammen mit Xenoblade nur in Europa erscheinen werden und nicht in den USA, aus Rollenspiel, Action-Adventure, Arthos. Aber das gab es nur Backstage zu sehen. Das hab ich mal 5 Minuten da in Ruhe mal ein bisschen ausprobieren können. Das wäre zum Beispiel interessant gewesen, da im Showfloor was zu zeigen oder wenigstens die Wii U irgendwo da mit dem Ansatz sehen zu haben. Die haben ihr gesagt, nein, Wii U, das ist nicht Thema, das ist nicht Thema. Hier, Mario 3D ist schön. Guck mal, 3D-Effekt, halt mal das Auge zu. Ja, was eben, wie wir schon gesagt haben, das ist so irgendwie echt auf Nummer sicher gegangen, aber manchmal muss man vielleicht irgendwie auch echt mal ein Risiko angehen. Also gerade wenn du siehst, dass die Big Player nebenan irgendwie echt die Leute so dermaßen vor sich versammeln, dass sie sich halt echt 6 Stunden anstellen. Also ich hätte mir gewünscht, dass sie irgendwie ein Gegengewicht dazu gehabt hätten. Ja, stell dir mal vor, die hätten gesagt, hier, wir haben jetzt, wie das damals bei GameCube und Wii war, das Zelda Skyward Sword kommt jetzt auch als Launch-Titel für Wii U raus. Hier ist eine spielbare Version. Bam, geil, hätten sich die Leute angestellt, hätten das mal angeglotzt. Es wäre in HD dann irgendwie gewesen. Dann hätten sie eine fette Überraschung gehabt und irgendwas, was die Leute da hingezogen hätte. Aber da muss ich auch sagen, jetzt über Nintendo hinaus und das FIFA Street, was ich auch cool finde, was Chris gesagt hat, es gab jetzt halt nicht die mega geilen Überraschungen. Also es gab noch so ein paar fast eher schon Lachnummern, wie zum Beispiel, dass Sony diese neue Billig-PSP angekündigt hat für 99 Euro ohne Wi-Fi und mit Mono-Sound, wo ich mir dann denke, ja, toll. mit Mono-Sound. Das kann ich nicht mitbekommen. Also alleine, wenn man sich mal überlegt, was es halt bedeutet, du bringst jetzt eine PSP 1 ohne Wi-Fi raus, das heißt, du hast keinen Multiplayer, du hast keinen PSN-Store, nur über den Umweg, dass du am PC Sachen runterlädst und dann auf die PSP kopierst. Das ist halt so dermaßen von vorgestern und es ist halt nur, damit sie im Weihnachtsgeschäft irgendwas gegen den 3DS halt stellen können. aber wirkt schon sehr verzweifelt und kommt wohl auch nur in Europa sogar raus und nicht mal mehr in Japan und Amerika. Das gleiche gilt. Also bevor man sowas spielt in der Busfahrt, lest echt mal lieber wieder ein Buch. Ja, vor allem wenn du auf einem Ohr taub bist, dann ist ja okay. vor allem Nintendo hat ja auch die abgespeckte Wii. Also es gibt eine abgespeckte Wii-Version für Europa, die keine GameCube-Spiele mehr spielen werden kann. Und die sonst aber völlig identisch aussieht. Ja, genau. Also irgendwie mit eingeschränkten Features, die auch nochmal dann in Richtung Ende des Jahres kommen wird. Also Spitze. Irgendwie, es ist Zeit für Europa, dann Billo-Version von ehemals großen oder irgendwie vernünftigen Konsolen dazu bekommen. Das war wohl der Trend. Auf dem Trödelmarkt irgendwelche NES-Kopien zu kaufen. Ja, oder diese Konsolen, die halt drei Konsolen in einer sind, so ein graues 100 Spiele schon drauf haben. Ja, das ist mega. Videokonsole. Die Pulli-Station. Ja, genau. Ja, machst die PlayStation-Klappe aus, Nintendo-Schacht drin. Zwei Seppern und 20 Spielen gleich drin. Ja. 50 Euro, billig. Ah, D-Mark war es ja noch. Ja. Nee, auf jeden Fall, Nintendo hat sich irgendwie von Fan- und von Presseseite nicht besonders mit rumbeklagert mit dem, was sie dort haben. Ich glaube, man hat fast schon die Nintendo-Spiele mitbekommen, während man gerade in der Schlange für Battlefield stand und die durch den Nintendo-Stand geführt hat. Hast du wahrscheinlich eh schon alles zu sehen bekommen, was dann dort gewesen ist. Neben Nintendo natürlich, ihr habt einige der großen Sachen hier angesprochen. Battlefield hatte ich immer den Eindruck, das ist das Spiel, wo, glaube ich, dann das meiste drumherum los war. Ne, also die Leute auf dem Showfloor wollten Battlefield sehen. Du konntest dort Battlefield, glaube ich, im Single und im Multiplayer in Ruhe anspielen. Und da hatte ich immer das Gefühl, auf der E3 war das noch nicht so präsent, aber das war so fast schon das große Spiel der Gamescom. Ja, muss man auch sagen. Kann man im Multiplayer-Modus spielen? Ich weiß es nicht genau. Oder ich weiß nicht, ich habe mich nicht angestellt jetzt, deshalb weiß ich nicht, aber du konntest auf jeden Fall was spielen. Okay, also es war 64 Spieler Multiplayer eigentlich. Mhm. Aber dann ja wohl PC, ne? Weil auf Konsole... Also ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau. Wir können nochmal jetzt einen unserer Podcast-Nachzügler hier befragen, davon hat es nämlich jemand gespielt, oder? Oder? Hier haben sich Leute... Du brauchst schon ein Mikro. Komm mal ran, greif dir mal eins. Ja. Wer bist du überhaupt? Simon, ja, ich saß hier seit 3 Stunden. Darbe ich. Ja, und ich auch. Um welches Spiel ging es? Ich war geistig abwesend. Ja, Battlefield 3. Ach so, ja, habe ich die PlayStation 3-Version gespielt. Und Business Center, oder? Ja, genau. Ja. Das ist der Koop, den hast du gespielt. Genau, Koop habe ich gespielt. PS3 war nett. Also war wirklich nett. Aber ganz ehrlich, die Grafik. Man irgendwie denkt man ja so nach Uncharted und so, okay, das sieht garantiert trotzdem geil aus. Und dann sah es für mich aber, ich war ein bisschen enttäuscht, weil es sah nicht so geil aus, wie ich es mir abstrahiert in meinem Kopf vorgestellt habe, vom PC auf Konsole. Ja. Sah dann noch einen Ticken schlechter aus. Boah, wir sind alle schon so verdorben. Wir sind verdorben. Es sah nicht schlecht aus. Also es sah wirklich gut aus. Ja. Das muss man dazu, aber es sieht halt natürlich nicht so aus, wie das, was man gesehen hat. Es ist, ja, im Grunde sollte ich gar nicht drüber reden, weil das ist ja logisch. Ich sag halt was klar ist. Auf dem 3DS wird's auch anders aussehen. Ist ja logisch. Und auf dem Floor hast du es da gespielt? Nee, da nicht. Ich habe auch nur den Koop-Modus gespielt. Der war aber cool, auch weil es irgendwie Spaß gemacht hat. Dieses Feature, dass man wirklich den Kollegen auch sich um den kümmern muss und nicht vorstürmen kann. Ja. Ich bin ein paar Mal vorgestürmt. Ich wurde am meisten wiederbelebt im ganzen Raum. Also ich muss wirklich alle 3 Minuten... Das war bei Left 4 Dead auch mal schon so. Und dann hast du dich beschwert, wo denn die anderen sind. Ja, ich bin hier schon vorne. Wo wart ihr denn? Ihr Trottel, wo wart ihr denn? Ja, manche können es, manche können es nicht. Aber ich darf ja wohl trotzdem mitspielen. Ja, ich habe mit einem Franzosen zusammengespielt. Der wollte Ja, genau, das dachte ich mir auch. Der wollte mir mal Anweisungen geben und ich habe ihn nicht verstanden. Und dann hat er einfach drauf losgeschossen. Well, this time you need to go left. Go left. Ja, you take the left. Und dann war ich aber noch in diesem Raum und musste erstmal mit der PlayStation schauen zurechtkommen, weil ich meistens halt PC oder Xbox zock. Und auf der PlayStation spielst du ja mit R1 und L1 quasi, schießt du und zoomst an. Und Xbox und PC mache ich es halt anders. Und dann stand ich da, wollte schießen, hab nur das Messer gezogen und der Gegner ist halt nicht umgefallen. Ja, das war sehr lustig. Frechheit. Ja, auf jeden Fall, der Franzose war sehr pisst, ist dann durchgerannt und immer wieder gestorben. Also immer wieder und dann so, help me! Und dann, du bist der richtige Mann für die Völkerverständigung. Ja, so war das. Du bringst uns alle zusammen. Für ein neues Europa. Es tut mir leid. So. Die rücken alle näher zusammen mit Battlefield. Ja. Ich kann später noch was zu einer anderen Präsentation erzählen, wo auch ein Franzose mir das Spiel versaut hat. Nö. Ja, du kannst ein Buch drüber schreiben. Franzosen und Spiele. Ja, Franzosen und Kinder. So Sachen, die man in Präsentationen nicht haben will. Also Battlefield selbst wird ja so im großen November-Rausch dann, oder kurz vor November, ich glaube 28. Oktober ist dann soweit für Battlefield 3 selbst. Haben wir also noch ein bisschen Zeit, um uns vorzubereiten. Simon, wir gehen gerade hier kurz drumherum und reden, was wir denn so an Spielen, an Highlights so mitbekommen haben oder was wir gern gesehen hätten. Battlefield, hast du natürlich gerade drüber erzählt. Was ist denn das Spiel, was dir in den Kopf schießt? Du hast natürlich auch eine Handvoll Sachen gesehen, eine Handvoll Sachen gespielt. Ja. Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als wir. Ich glaube, das hält sich die Waage. Du kennst kennst es ja, man steht auch viel in der Schlange. Ich stand bei Battlefield auch, glaube ich, eine Dreiviertelstunde letztendlich in der Schlange. Ich war sogar einmal schon in der Schlange drin, wo es heißt, so dieser Schlauch, wo es heißt, ihr kommt jetzt alle rein und kurz vor mir Tür zu, ja, tut mir leid, muss jetzt doch nochmal eine halbe Stunde warten. Dann hörst du da drin das Geballere und die Explosion. Wie die Spaß haben. Ja, und du bist so drin. So ein bisschen wie die SpongeBob-Folge, wo die immer Spaß in der Kiste haben. Ja, genau. Und ja. Er rafft's einfach nicht, warum. Ja. Man fühlt sich ein bisschen wie damals im Phantasialand, wenn dann die Eltern mitgenommen haben und man wollte endlich da in Space Mountain da und irgendwie, Alter, ab hier Space noch eine Stunde. Space Marine Mountain. Das also, geht wirklich nur so in Ameisenschrittchen vorwärts und man rastet fast aus, ja. Ich kenn's. Schlimm, schlimm. Aber nee, wenn also, du das jetzt gerade sagst, fällt mir direkt, weil das direkt daneben war, neben Battlefield Mass Effect 3 ein. Oh, ich hätte so gern gesehen, verdammt nochmal. Ja. Habt ihr schon drüber gesprochen? Nee, noch nicht. Noch nicht. Wer hat's denn gesehen von euch hier? Ah, ja, Chris hat's gesehen. Halt genau, heb still die Hand, das freut mich. Ja. Hast du's gesehen? Nein, das war ja seine Frage. Ja, nein, ich wollte ja nur mal wissen, mit wem ich hier sprechen und mit wem ich das Glitzern in den Augen anmerke. Ja. Also, ich hab's nicht gesehen, aber es glitzert schon. Ich hab so viel Bock drauf. Ich hatte wirklich, habe ich auch. Hast du die Vorgänger exzessiv gespielt? Ja, der Nils ist auch hier im Raum und der ich weiß, dass der jetzt, so mit, wenn er wäre ein Hund, wird er jetzt hier die ganze Zeit so seinen Schwanz so auf den Tisch klopfen, weil er echt reden will. Ja, dann gib ihm das. Ja, gebe ich immer. Nee, ich kann nur sagen, es ist echt, ich habe alle Teile gespielt, natürlich, klar. Und alle zwei, ja, aber die gehen ja auch lange. Ja, und ich bin ein ungeduldiger Mensch, aber da habe ich es wirklich gerne durchgespielt. Also es ist echt ein Setting, was mir sehr gut gefällt. Ich habe auch früher Wing Commander und so schon immer gern gezockt. Also Space ist einfach, finde ich, immer, da kann man wenigstens alles machen, ja. Da kannst du jede Art von Level machen, kannst du irgendwie Weltraumschlachten machen, es geht immer um alles. Das ganze Universum ist immer direkt in Gefahr, das finde ich gut. So besser als nur irgendwie, ey, hier die hintere Ecke von Hamburg ist in Gefahr, so, ist nicht ganz so cool. Das wäre mir auch egal. Das, ja, das ist ja gerade Krieg, aber wir sind hier im ruhigen Gebiet. Ich bin jetzt übrigens da. Achso, ich höre dann mal auf. Nils, wie fandest du den Mass Effect 3? Das ist eine der ganz großen Tragödien meines Lebens und auch der Messe im Speziellen, dass ich Mass Effect 3 nicht sehen konnte aufgrund meines bescheuerten Zeitplans, den andere Leute für mich gemacht haben. Ich glaube, ich habe nicht deutlich genug artikuliert im Vorfeld, dass ich ja der größte Mass Effect Fan der Redaktion bin. Ist ja einfach so. Ja, behauptest du es halt einfach, es wird dadurch nicht wahrer. Ich möchte, weißt du, lange bevor du überhaupt warst in dieser Redaktion, habe ich schon Mass Effect hochgehalten, die Flagge. Das ist albern. Das ist einfach albern. Also Mass Effect 1 war schon richtig cool und hat einige Schwächen gehabt, so zum Beispiel das System mit den Waffen, viel zu viele Waffen mit sich rumgeschleppt. Haben sie im zweiten Teil ein bisschen alles abgespeckt und ein bisschen mehr für die Masse tauglich gemacht. Und ist mir aber egal, sag ich nur zur Einleitung. Und Teil 2 von der Story her war auch nochmal eine Ecke besser als Teil 1. Ich weiß zum Beispiel in der letzten Mission, ich spoil jetzt was für alle, die den zweiten Teil noch nicht gespielt haben, die sind aber auch eh scheiße. Das kannst du nicht machen. Genug Spoiler, Alter. Spoiler! So, am Ende gibt's ja die letzte Mission. Er hat's doch nicht gespielt, der Wolf, oder was? Was denn? Du hast Mass Effect nicht gespielt? Nein. Aber warum denn nicht? Doch gesagt, dass ich Mass Effect 1 irgendwann letztens mal angefangen habe. Stimmt, ja, vor zwei Jahren. Und da warst du sehr stolz auf mich und hast dich sehr gefreut. Muss mal einen Moment rausgehen und dann... Nee, ich halt jetzt entscheiden wir, ob du den Wolf... Komm, mach schnell. Nein, Gregor, bitte nicht, dass du mir irgendwas in die Ohren steckst. Und schon gar nicht deine einzelnen Ziggy-Finger. Nimm sie weg. Komm, erzähl. Ich habe die Angst in Fabians Augen. So. Jetzt Spoiler. Wie wär's, wenn du es einfach nicht spoilerst? Geht das vielleicht? Ja, spoilerst doch einfach. Du bist auch Top-Journalist. Du kannst auch bestimmt die Sache so beschreiben, dass jeder weiß, was du meinst. Okay. Ja, also jedenfalls... In der letzten Mission hat man schon gemerkt, was auch in puncto Entscheidungsfreiheit und Konsequenzen und so weiter passiert. Und das war ja auch im ersten Teil. Das darf ich hoffentlich sagen, so als man sich dann entscheiden musste, ey, knall ich den einen Typ ab oder knall ich den anderen Typ ab? Oder da gab es hier diesen Grogor oder wie der heißt, dieser... Ich sag den Namen jetzt extra nicht richtig. Genau. Damit man nicht spoilert. Du hast ihn sicher deswegen auch falsch gesagt. Exakt, natürlich. Ich bin ja der größte Mass Effect-Fan, als wenn ich irgendeinen Namen nicht wüsste. Das ist so schlecht. Grogor. Wo man sich dann entscheiden konnte, ob man den abknallt oder ob man den besänftigt. Und das hatte dann im nächsten Teil wiederum die Auswirkung, als man dann auf den Heimatplaneten kam. Ich flüstere es von bei den Krogans. Ja, okay. Ob dann er da war oder irgendwie sein Cousin, der stattdessen eben den Planeten jetzt leitet. Also ist schon cool und ich bin eh so ein Sci-Fi-Fan. Ich stehe auch auf Star Trek und auf Star Wars zugleich. Das ist so, als wenn jemand sagt, ich bin bisexuell so ein bisschen. Aber das ist ja auch okay. Und ja, ich bin Bi-Nerd-Duell. Ich finde Star Trek und Star Wars cool, weil ich finde alles cool, was mit Space ist. Okay, und zurück zum eigentlichen Thema, dem dritten Teil. Ich kann vor Begeisterung lassen, aber die Bisexualität ein bisschen. Sabbat aus mir raus. Ja, man merkt. Das heißt aber immer noch nicht, dass du hier der größte Mass Effect Fan bist, nur weil du länger drüber reden kannst als andere. Welches Level hat denn dein Charakter bei Mass Effect 2? Der, warum lacht der dumme Chris da hinten? Ganz das schlecht. Das so gar keinen Sinn ergibt. Ja, gell, okay. Natürlich. Darüber zu reden. Ich sag euch, welchen Sinn das ergibt. Das ist ein Indikator, weil normalerweise hat man das Spiel durchgespielt, bevor man das Level Cap erreicht hat. Und wenn man dann noch weiterspielt, zeigt das wahre Liebe. Aber wenn man den Charakter dann nicht ziehen lässt. Nee, überhaupt nicht. Ich spiele halt währenddessen andere Spiele, weißt du? Ich heb mir meinen Sinn. Vor allem, ich habe die ultimative Konter. Ich spiele ein Leben, weißt du? Ich spiele den ersten Teil, save meinen Charakter, spiele dann beim zweiten weiter. Und jetzt beim dritten kann ich dann ja endlich das Ende von meinen Entscheidungen leben. Es mehrfach zu spielen, ist ja irgendwie Quatsch dann. Weil dann hast du ja verschiedene Universen. Hast du auch gerade gesagt, dass du noch weiterspielst. Ja, aber die Add-ons und so, natürlich, ist doch klar. Dann sag doch mal was zu Mass Effect 3. Ja, da wollte ja nur hinleiten. Ich habe ja gesagt, wir sollten Nils nicht herholen. Möchte euch nur noch mal dran erinnern. Ich bin einfach so reingekommen. Geholt, der war einfach irgendwann im Raum. Nein, okay, stimmt, da erzähle ich dir, Nils und den anderen, die es kaum interessiert. Ja, mit dem Kind. Trink ruhig weiter, Wolf. Cola schmeckt gut. Ja, ein bisschen was vom Spiel. Ja, es war zweigeteilt. Es gab irgendwie eine Mission, die war so eine Standardmission auf einem Planeten. Ja, sah ein bisschen futuristisch aus. iPod-Design, sage ich jetzt mal. Ist egal, aber Planet mit Gebäuden, ja, sah einfach nett aus. Und da haben sie uns ein bisschen die Taktik gezeigt. Sie haben uns gezeigt, dass es halt einen Mech gibt jetzt, der einen angreifen kann, wo man den Soldaten auch rausschießen kann, letztendlich auch in den Mech einsteigen kann. Das Deckungsfeature, da gab es auch die Feinde mit Schildern, wo ich mich eigentlich frage, ist es ja cool, dass es halt Gegner gibt, die ein Schild haben, aber eigentlich könnte man auch sagen, beim dritten Teil in der Zukunft, dass sie jetzt endlich mal ein Schild haben. Also so ein echtes physisches Schild, was sie vor sich hertragen. Das hätte man jetzt auch schon in Teil 1 machen können. Ist jetzt nicht die hatten ja Megatechnik-Errungenschaft. Ja, das ist ja auch egal. Auch es geht im Grunde ja jetzt nur darum, stimmt, du hast recht. Es geht jetzt nur darum, dass man halt noch mehr taktisch agieren muss, was auch so gezeigt wurde. Wer aber schon mal eine Preso gesehen hat, hier in diesem Raum jeder, der weiß ja auch, dass die das manchmal einfach nur sagen und es dann so spielen, dass man denkt, oh ja, sie haben an dem Punkt wirklich gearbeitet und dann spielst du das Spiel und es ist doch wieder alles so wie bisher, dass du einfach drauf losballern kannst, zwei Granaten wirfst, die du dann irgendwo später wieder kaufst, im Dutzend und dich halt so quasi so durchmogeln kannst, bei strategischen Stellen. Aber bisher sah es danach aus. Ich übernehme keine Garantie. Ich fand die Kämpfe bei Mass Effect sowieso immer sehr anspruchslos. Also die waren relativ einfach zu meistern. Es war nur immer so, dass dadurch, dass man diese biotischen Fähigkeiten und so weiter hatte, haben die Kämpfe auch Spaß gemacht, weil es war einfach lustig, jemanden die Barriere wegzuballern und in die Luft zu heben und ihn wegzuslammen. Und dann der geile Miranda noch zu sagen, ey, mach mal eine Shockwave. Nee, das konnte ich nicht, das konnte nur die Jack. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, nee, du hast ja gesehen, es ist dadurch, dass der zweite Teil so dem Fokus von mehr klassischen Rollenspielelementen in ein bisschen shooterig das sozusagen rübergegangen hat. Es muss aber so simpel bleiben, dass du auch als Nicht-Shooter-Spieler, zu denen ich mich zum Beispiel zähle, mir hat Mass Effect 2 sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich normalerweise keine Ego-Shooter oder Third-Person-Shooter spiele. Es war simpel genug, dass ich darauf auch gut einsteigen kann, dass ich dort vor allem taktisch mit den Leuten kämpfen kann, dass ich wenigstens ein paar Anweisungen gebe, dass die gut mitgekämpft haben. Es hat den vernünftigen Level dort erreicht. Jetzt bleibt die Frage für mich natürlich, jetzt wo ich die Preso nicht gesehen habe, da haben die Entwickler im Vorfeld auch gesagt, es soll wieder so leicht mehr rollenspielige Elemente haben, also dass es sich jetzt, was sie ja komplett rausgenommen haben, Item Management Equipment, was sie sehr, sehr reduziert haben im zweiten Teil, dass da ja vielleicht wieder ein bisschen mehr kommt. Das sinnvoll war. Weil, also das hat überhaupt nichts gebracht. Ich meine, man kann auch ein Rollenspiel-Feature als Selbstzweck einbauen und es hindert den Spieler nur daran, weil letztendlich nimmt jeder die beste Waffe, die er hat. Du hast die Kategorie Sturmgewehr, Pistole, Schrotflinte und du versuchst immer die beste Waffe zu kriegen. Wenn du jetzt aber 100 Waffen im Inventar hast und musst manuell raussuchen, welche jetzt die besten Werte hat, dann ist das einfach unkomfortabel und nicht zeitgemäß. Das ist dann einfach kein Rollenspiel-Aspekt, auf den ich Wert lege. Gut, die Sache, wie man es definiert, natürlich wird Rollenspiel gleichgesetzt mit, oh, du brauchst Erfahrungswerte und Aufleveln und Equipment, oder ist Rollenspiel, du versetzt dich in eine Rolle. Und da fand ich zum Beispiel, ich habe mich besser wie in einer Rolle gefühlt im zweiten Teil als im ersten noch. Und das haben sie echt gut rübergebracht, also mit als quasi der Brückenteil zum großen Finale jetzt hin, ne, wo es einmal nochmal so richtig, aber ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Ja, gerade der Brückenteil zum großen Finale, das ist ja eigentlich wirklich das Highlight. So fängt ja Mass Effect 3 an. Wird Ventilatoren gespielt. Nö, ey, lass uns einfach den Mass Effect Podcast machen. Ja, ja. Nein, wir sind ja auch gleich durch damit. Ich will ja gar nicht so lange drüber reden. Ich habe mir extra das Mikro geschnappt. Die 12 Minuten. Um jetzt noch kurz ein Ende zu finden. Das Gefühl, irgendwie wirklich am Ende der Menschheit angelangt zu sein und alles ist am Ende, ist im Arsch und man kann das eigentlich... Das habe ich jeden Morgen, wenn ich hier hinkomme. Aber glaub mir, es geht noch schlimmer. Was ich gesehen habe, zeigt, es geht noch schlimmer. Wenn jetzt hier Aliens rumfliegen würden und der Nils, ja gut, das wird keinen stören. Bitte entführe mich. Ja. Das würde auf jeden Fall nicht auffallen. Es würde gar nicht auffallen, ja. Na, aber sagen wir so, anderes Beispiel. Ja. Ohne Mikrofon kann man mal gut dissen, ne? Da, ja. Anderes Beispiel, es ist durch die Decke ein Laserstrahl und Gregor ist weg, der wiederum den Podcast macht. Da hätten wir schon ein Problem. Ja, und dann so ist es da. Würde ja nicht auffallen, weil der Podcast einfach nicht veröffentlicht werden ja, würde. Ja, natürlich, genau. Und dann würde nicht auffallen, dass Gregor weg ist. Ich möchte immer, dass der wichtige Podcast löscht. Ich versuche hier über Mass Effect 3 zu reden. Ich versuche es wirklich. Man kann nichts machen. Ja, Mass Effect 3 wird super. Wer hat es denn jemals bezweifelt? Ich konnte nicht alle. Mass Effect 3 haben wir ungefähr achtmal gehört während der FIFA Street Präsentation und Anspielsession. Weil immer wieder... Ja, nebenan Mass Effect gezeigt. Ja, es wird ein schönes Ende der Welt. Die Leute, kommt die Spaß gehabt nicht haben. Zum Erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also Mass Effect, dafür, dass Simon 10 Minuten in der Preso drin gesessen hat, haben wir länger geredet, als du, glaube ich, gesehen hast. Ich habe 2 Minuten das Mikro gehabt davon. Jetzt sind wir in den letzten Minuten. Was noch, Simon? Mass Effect 3, ich glaube, ein Spiel, was jetzt viele Leute gesehen haben, wo wir jetzt nicht direkt bei EA sind, aber Skyrim hätte ich hier jetzt nochmal reingebracht. Da gebe ich das Mikro ab. Skyrim wird der Hammer. Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe es gesehen. Nee, zeig mal. Hat er sich wieder das Mikro ergaunert. Ja, ich weiß ja, Wolf möchte durch die Zeit Sex haben mit dem Spiel, wenn es mal rauskommt. Ey, durch die Zeit permanent, jeden Tag. Warst du auch in der Preso, oder? Ja, ich war mit Kollegen Nils zusammen. Ja, dann erzähl mal. Wir saßen beide ganz vorne. Ich hatte keine Zeit für die Preso, leider. Also erzählt mir, worauf kann ich mich freuen? Du musstest japanische Rollenspiele anspielen. Genau, Lollipop Chainsaw und alles. Ja. Hast du nicht gespielt? Natürlich nicht. Na also. Aber ich hätte es gespielt, wenn ich Zeit gehabt hätte. Ja, da reden wir gleich noch. Wenn man nicht gleich dürfen. Skyrim. Wolf? Nils. Ja. Nein, Nils erst. Wolf erst und Nils. Oh, du bist so höflich. Nils. Bitte, Nils. Ja, also erstmal, wer jetzt gar keine Ahnung hat, werden die wenigsten sein, aber ganz grob umrissen, ist von den Leuten, die auch Fallout gemacht haben, also Bethesda, und man sieht da schon ganz starke Anleihen. Natürlich auch bei Oblivion, dem Vorgänger, war das schon zu erkennen. Viele Prinzipien sind die gleichen. Die Welt sieht besser aus, grafisch, ist natürlich auch ästhetischer, weil nicht alles kaputt ist. Es gab halt einfach weniger Atombombeneinschläge in der Welt. 2-3 weniger. Genau, das heißt, man sieht überall offene Wälder, man sieht Tiere, die durch Gras hoppeln und Schnee. Und ja, man hat natürlich klassisch so mehr so Schwertkampf und auch Pfeil und Bogen als Fernkampf und Magie als Fernkampfwaffe. Und ich fand, es sah gut aus. Ich fand die Präsentation von der Auswahl der Level her nicht unbedingt sehr beeindruckend. Ich denke, da hätte man vielleicht noch ein bisschen beeindruckendere Szenen, Endgegner oder was auch immer nehmen können, um das Potenzial zu zeigen. Stattdessen sind wir da durch so ein Level gelaufen oder wurden dadurch gelaufen. Das wurde ja vor uns gespielt. Und da kamen so ein paar Gegner und man konnte einfach das Spielprinzip ganz gut erkennen, ohne jetzt die ganze epische Breite dieses Spiels im Ansatz zu zeigen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock bekommen. Zum Gameplay noch, es wurden auch so Perks gezeigt. Ich glaube, das gab es bei Oblivion in der Form nicht. Das ist auf jeden Fall auch von Fallout angehaucht, dass man, wenn man einen Levelaufstieg hat, dann auch so Perks verteilen kann, die dann so einen kleinen Rollenspielbaum bilden, was zum Beispiel Bogenschieß-Skills angeht, die kann man dann ganz gut ausbauen. Kurzes Fazit, ich habe richtig Bock drauf. Ja. Ich kann eigentlich meinem sehr von mir geschätzten Kollegen Nils da nur zustimmen. Gerade was den Punkt der Präsentation angeht, die Präso an sich war nämlich wirklich extrem lahm. Also Pete Hines, der Vizepräsident von Bethesda persönlich war da und hat gezockt. Und auch hier wieder, ich habe das ja vorhin auch schon mal kurz angerissen, man hat einfach gemerkt, dass er sehr müde war und auch jetzt exakt dieselbe Präse und denselben Text, zumindest einen sehr ähnlichen Text, das wahrscheinlich 10-mal am Tag immer verschiedenen Journalistengruppen erzählt. Deswegen hat da so ein bisschen für mich der Enthusiasmus gefehlt. Und was Nils vorhin meinte, kann ich genauso unterschreiben. Fand ich nämlich auch, was er uns gezeigt hat, war nicht unbedingt repräsentativ für das ganze Spiel. Also er war zum Beispiel viel zu lang im Character Editor, also dass ich mir halt irgendwie meine Rasse mir aussuchen kann und die Hautfarbe und mir spitze Ohren machen kann und ob ich Männlein oder Weiblein sein will. Alles nett, aber ey, das muss man nicht länger als 30, 45 Sekunden anreißen. Also ich glaube, jeder, der auch nur das Wort Rollenspiel schon mal gehört hat, weiß, dass es sowas in den meisten gibt. Und da gab es jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Neues zu entdecken. Die Rassen sind bekannt und die Möglichkeiten der Einflussnahme sind auch bekannt. Das war jetzt nichts Neues. Von daher wurde da schon viel Zeit verschwendet. Ja, und dann sind wir so ein bisschen durch den Wald gelaufen. Das sah auch nett aus. Und dann hat sich Pete Hines dazu entschieden, irgendwie 20 Minuten durch so eine dunkle Räuberhöhle zu rennen, die halt von so einer Handvoll Banditen als Zufluchtsort genutzt wurde. Und da ist er halt durch die Höhle geschlichen und hat die alle aus dem Dunkel erledigt mit Pfeil und Bogen, manchmal auch im Nahkampf. Und irgendwann wurde dir angezeigt, dass er die Höhle komplett gelootet, also komplett leer gemacht hat. Und dann ist er wieder rausgegangen und war die Präsentation eigentlich auch schon zu Ende, was ich extrem schade fand. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, dass ich mal so ein verschneites Wikingerdorf gesehen hätte in Skyrim. Darum geht's, diese Drachenmythologie und die kernigen Nordvölker, die da ihren Drachengott wieder erwecken wollen oder ihn bekämpfen wollen, wer weiß es. Und da hätte ich mir gewünscht, dass man mal so ein Dorf sieht und sieht, wie die Interaktion mit den Charakteren ist und ob die wirklich so ein eigenes Leben führen und Tagesablauf, wie die auf Unterbrechung reagieren, wie man die anquatscht, wie überhaupt diese ganze Mechanik ist. Das soll ja anders sein, als, glaube ich, noch in Oblivion und Fallout, dass quasi das Spiel pausiert wird und man mit der Kamera so ranzoomt, wenn man Charakter anspricht. Du wirst ja auch, Nils, sich aus Fallout auch noch erinnern können. Da ja, hält klar. Das Spiel ja eigentlich so an und du ja. Bist nur noch in so einem Dialogmodus. Und das soll jetzt anders sein, das soll halt quasi fließend weitergehen in der eigentlichen Welt. Oder ich hätte auch gerne mal einen Kampf gegen so einen Drachen gesehen, ich hätte gerne ein paar Zauber gesehen. Es gibt von der letzten E3 so einen Gameplay-Trailer. Hm, der Drachentrailer dort. Und dann. Ja, genau, wo der Charakter dann irgendwie auch so einen Troll sieht oder so, so einen 3 Meter hohen Baumriesen mit so einer Keule und auf einmal kommt so ein Drachen an, nimmt den einfach hoch und schleudert den dann so hoch in die Luft und der Spieler beobachtet ihn so, wie dieser Troll dann irgendwann so auf die Erde klatscht. Also solche coolen Begebenheiten, die auch vielleicht total einzigartig sind und die auch nur einmal in 1000 Spielen vorkommen. Sowas hätte ich gern gesehen. Also irgendwie hätten sie ein bisschen was vorbereiten können und so. Freue ich mich auch extrem auf das Spiel, aber auch nur, weil ich weiß, dass es einfach geil wird und weil ich mich ohnehin schon seit 2 Jahren auf Skyrim freue. Aber wenn ich jetzt davon nichts gewusst hätte und die Presse gesehen hätte, wäre ich ein bisschen ernüchtert. Da fehlte mir so einfach ein bisschen die Begeisterung und das Zeigen dessen, was das Spiel nun tatsächlich ausmacht. Das war ein bisschen lahm. Da ganz kurz vielleicht nochmal einen positiven Bogen zu schlagen. Und die Xbox ist abgeraucht, bevor ich es vergesse. Ja, die ist einmal abgeraucht. Ja, ich saß in der ersten Reihe, ich musste nach vorne und kurz die Xbox an- und ausmachen. Ich habe mich kaum getraut. Ich dachte, Alter, das ist jetzt so ein Entwickler-Xbox und Pete Heinz sitzt hinter mir und kann ich jetzt wirklich die Xbox ausmachen? Aber habe ich dann doch gemacht, ja. Egal, was war? Ja, ich wollte sagen, was mir halt bei vielen Spielen immer auf die Eier geht, ist, wenn man dann im Vorfeld schon mit den geilsten Szenen gespoilt wird und man dann gar nicht mehr die Möglichkeit hat, als Spieler das zu erleben und sich so ein Magic Moment zu kreieren und wirklich die Einzigartigkeit des Moments zu genießen, weil man das vorher schon alles gesehen hat. Und wir wissen alle, Skyrim wird super episch, wird auf keinen Fall kleiner oder mickriger als Fallout. Das können die sich ja nicht erlauben, sich nach hinten zu entwickeln. Und deswegen finde ich es insofern okay, dass er uns die Chance gibt, diese Momente wie mit diesem Drachen und dem Troll im Spiel selbst zu erleben. So, man kann es ja auch positiv sehen, wollte ich nur sagen. Ja, ich weiß, was du meinst, aber also für mich ist so ein Moment, wenn ein NPC-Vieh aus dem Spiel ein anderes angreift und es entspinnt sich halt so ein lustiger Kampf, ist für mich immer noch was anderes als zum Beispiel bei Halo Reach. Da gab es irgendwann diesen Trailer, wo man in dem Trailer gesehen hat, dass man irgendwann auch so eine Weltraummission hat und wirklich in so einem Gleiter da im Weltraum fliegt. Und das war nämlich ein Moment, wo ich auch dachte, okay, das musste ich jetzt nicht wissen. Das wäre so geil gewesen, wenn man es nicht gewusst hätte und du steigst auf einmal das Ding an, wie jetzt, Alter, ich flieg jetzt echt im Weltraum oder was? Alter, wie geil! So wusste es jeder. Und bei Skyrim, also vielleicht hätte man so eine Szene mit dem Troll und Drachen nicht unbedingt nochmal zeigen müssen, aber irgendwas hätte man da schon auch vielleicht inszenieren können, dass man, ey, und wenn sich ja halt nur 3 Piraten gekloppt hätten. Also sowas hätte ich halt gern gesehen. Wirklich so eine lebendige, atmende, organische Welt, die irgendwie, auf die ich Einfluss nehmen kann. Und davon habe ich bei der Skyrim Preso sehr wenig gesehen und ich fand die ernüchternd. Aber trotzdem ist es mein Lieblingsspiel der Messe. Ja, ich glaube, da. 11.11., Baby. 11.11., ja. Da werden jede Menge Hochzeiten verschoben, glaube ich. Oder Glaubenskriege dann. Also, tut mir leid, Schatz, ich kann dich nicht heiraten. Ich muss hier nach Skyrim. Wenn sie cool ist, wird sie es verstehen. Wenn nicht, schmeiß sie raus. Das Stichwort, was gerade gefallen ist, Halo Reach, aber Halo im Grunde. Halo 4 haben wir natürlich nicht dort gesehen, aber wir haben, wie heißt es, Halo Anniversary? Oder kann jemand Simon was überlassen? Ich finde es ja, du bist sehr optimistisch, Gregor. Redet einfach, stell mir eine Frage. Ich habe kein Mikro in der Hand. Ja, aber das Beste war schon regeln. Dein Gesichtsausdruck wie so ein kleiner fragender Hund. Ja. Ein stummer Hund. Nein, Halo Anniversary. Wir haben ja das in Aktion sehen können auf der Gamescom selber. Und ich sage jetzt extra, damit ich mal kurz, damit ich auch Zeit habe, das schnell auszuführen, was mir wirklich wichtig ist. Es hat geruckelt. Bitte zum Ende kommen. Es hat geruckelt. Dieses Umschaltfeature ist sehr geil. Macht genauso viel Spaß wie in Monkey Island. Das total. Ist immer wieder geil. Kann ich auch nicht sagen. Also umschalten von der, du kannst live on the fly mit dem Tastendruck von der alten Grafik auf die neue sozusagen schalten. Und wie gesagt, Oh, das wusste ich zum Beispiel jetzt auch nicht. Oh, danke schön. Ich habe den Mehrspielermodus angespielt und da ging es nicht. Also vielleicht bauen sie es noch ein, aber zu dem Zeitpunkt... Na, es wird auch ultramäßig nerven, wenn einfach einer immer konsequent dann hin und weg schaltet, während du dich gerade konzentrierst da. Oh, ich habe ihn gerade im Visier, schalte ich mal die Grafik um, verdammt nochmal. Das ja, wird aber, mich ja ablenken. Nur für dich. Achso, also für dich nur? Nee, das wäre noch alle, wenn du denkst. Noch gerne für alle. Ihr spielt jetzt alle so. Obwohl so ein Item, was man kriegt, was die Grafik dann umswitcht, das wäre zum Beispiel wieder geil für so einen Multiplayer-Modus. Wenn Nintendo mal einen Ego-Shooter macht, dann wird es wahrscheinlich sowas geben. Ja, da gibt es von Scheiße auf noch beschissener wahrscheinlich die Optik. Aber ganz kurz, wenn du den Multiplayer-Modus gespielt hast, Chris, dann kannst du doch kurz mal was zu meiner Halo-Nerd-Frage sagen. Und zwar, wie sieht es mit der Pistole aus? Wie sind die Waffen? Gibt es sowas wie Jetpack? Weil das ist ja die große Diskussion. Also das, was ich gespielt hatte, da gab's tatsächlich die ganzen Elemente aus Reach. Die ganzen Reach-Sachen, gell? Shit. Ja, der Wolf guckt doof. Das haben die nämlich angekündigt und jeder meinte, ja warum? Dann sind's Maps. Dann sind's einfach nur Maps für Reach. Ja. Das nehme ich. Also das. Ja. Jetzt habe ich Reach gezockt und weiß es gar nicht. Moment. Ich konnte mir aussuchen, nehme ich Jetpack. Alle sind rumgeflogen. Es gab wie die Klassen aus so, Reach. Es gab genau. Die Klassen. Das ist, zeigt ja nur, dass sie das Gerüst von Reach genommen und draufgepackt haben. Genau. Sie werden ja jetzt mit. Ich habe jetzt gelesen, dass sie ein bisschen patchen wollen, das Reach-System. Und deswegen gibt's die Pistole auch wieder. Also die kommt wieder. Okay, Pistole kann ich mich jetzt gerade nicht dran erinnern. Ja, die etwas überpowerte Pistole aus Halo 1, so die keiner mochte, obwohl sie ja eigentlich cool war, die kommt jetzt wohl auch wieder so ein bisschen zurück. Aber das sind alles so marginale Mini-Änderungen im ganzen Multiplayer-Gefüge. Aber es ist nicht so, als ob das alte Multiplayer zurückkommt, weil das hätte ich gerne gehabt. Von mir aus auch auf einem eigenen Server. Ich muss gar nicht mit denen. Als Modus. Ja. Dass du sagst, ohne alle Boni und sowas. Ich befürchte, dass es eben nicht kommt, weil es wahrscheinlich technisch irgendein Shit erzeugt. Also mich nervt bei Halo tatsächlich, dass alle nur noch rumfliegen oder. Und es ist halt nicht mehr Halo. Und, ich vor allem Halo 1, Halo 2 war schon sehr anders. Also, wie du meinst, Halo 2 war schon sehr anders als 1 im Multiplayer. Und 1 hat echt Spaß gemacht. So, ich verstehe nicht. Das sind zwei verschiedene Spiele. Die kann man. Also Modern Warfare spielt sich ja auch anders als Bad Company. Trotzdem beides im Grunde dieselben Spiele. Deswegen könnte man das doch auch so machen. Das Franchise nur noch ausweiten. Ach, egal. Ach, ich reg mich da fusselig. Ja. Ich finde es halt schade. Dafür komme ich ja bald Halo 4, der Beginn einer neuen Trilogie. Übrigens, und da wird es bestimmt Multiplayer-mäßig wird's auch ein paar Veränderungen geben. Das glaube ich schon. Das werden die als Einschnitt sehen, als neu. Ich nehme mal meinen aus dem dunklen Griff. Das muss man Mikro nicht halten. Dankeschön. Deswegen, also ich sehe das ähnlich wie ihr, aber ich mache mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel Sorgen. Also für mich geht's mehr so um den nostalgischen Wert, vor allem die Kampagne nochmal zu spielen. Ja, am besten das ist echt auch. Mit Kumpels diesmal im Koop und in einer geilen Grafik. Und ich muss auch sagen, dieses Grafik umschalten. Also als ich erste Screenshots gesehen habe, dachte ich, der Unterschied ist jetzt nicht so riesig, sind wir mal ganz ehrlich. Aber als bis ich dann, man sieht, als bis man ich sieht, dann im Spiel gesehen habe, ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, ohne Scheiß. Also wenn du in der Bücherei bist oder so, oder wenn die Flat angerannt kommt und um dich rum. In der alten Grafik konntest du da ahnen, okay, ich bin jetzt in so einem Sumpfgebiet, es kam schon rüber, aber wenn du jetzt umschaltest, die neue Grafik ist fast ein bisschen wie bei Avatar, so wie bei einem Film. Mhm, überall so bunte Farben und wirklich so Sumpfgase ziehen so lang und das wirkt echt sehr, sehr viel geiler. Das hat schon auf jeden Fall dieses Avatar-Feeling schon ein bisschen rübergebracht. Ja. Okay, und die Pistole, meint er, kommt auf jeden Fall zurück, auch in der alten Form, die ist genauso stark wie im Teil Singleplayer 1. halt nur. Im Singleplayer, ja. Aber es reicht ja, ist ja auch nicht schlecht. Okay. Aber ganz ehrlich, diese Sumpfnummer, man sieht auch, guckt euch jetzt mal Szenen an, Bilder an aus dem alten Xbox Halo 1. Alter. Man hat das besser in Erinnerung, als man da. Diese Sumpfecke ist halt wie N64. Da ist Nebel und man läuft auf so einem Holzpfahl und der ist nur braun. Ja. Und da läuft man halt. Man sieht braun und im Hintergrund Nebel. Sieht fast so wie Turok. Und da ist kein großer Unterschied. Stimmt. Naja. Nur, dass die Areale nicht so weit läuft. Aber es hat geruckelt. Ich möchte es nochmal erwähnen. Es hat geruckelt. Sag doch mal ein bisschen was zum. Im Multiplayer nicht, aber da. Ja. Ist ja auch die Reach Engine. Das wäre ja auch schade. Ja. Simon, sag doch mal ein bisschen was. Warum es geruckelt hat, weil es sieht ja aus wie Reach, halt ein bisschen hübscher, also auch Singleplayer. Aber gut, das ist wahrscheinlich Debug und ist noch nicht fertig und so. Ich bezweifle, dass das Ruckeln dann weggeht. Also die haben alle Trailer mit diesem Ruckeln prominent gezeigt. Das wird, denke ich mal, fast schon dann drin bleiben. Also vielleicht ist das so ein nostalgischer Wert. Das soll ruckeln. Genau. Es hat damals aber auch nicht geruckelt. Vielleicht ist das neue Feature. Ja, in HD muss es ruckeln. Übrigens haben wir noch gar nicht drüber geredet, bevor wir zum neuen Thema kommen. Ja, ich wollte zum 3D eigentlich. 3D, genau. Hat mich überrascht. Also ich wusste gar nicht, dass es in 3D kommt. Nee, wir haben in der Preso uns, da haben die schön die 3D-Brillen verteilt und wir konnten uns dann Halo Anniversary in 3D angucken, das natürlich wie alle 3D-Spiele die typischen Effekte hat, dass die Kanone erstmal vorne dann abgehoben ist, plus die ganzen grafischen Elemente und einen leichten Tiefeneffekt. Aber natürlich, es war jetzt nichts Bahnbrechendes, was die gemacht haben, aber trotzdem mal überraschend, das in 3D zu sehen. Aber man muss auch ganz ehrlich mal sagen, finde ich, dass 3D in Spielen auch tierisch überbewertet ist und ich eigentlich hoffe, dass es bald mal wieder aufhört, weil ich könnte jetzt wirklich keinen Shooter sagen, wo ich finde, dass das Spielerlebnis irgendwie geiler gemacht hat. Also klar, Killzone und so, ich denke dann ein paar Minuten lang, das sieht nett aus, aber dann merke ich auch, okay, es läuft langsamer. Ich sehe den Bildaufbau auf einmal hinten, weil es die Konsole einfach völlig aus dem letzten Loch dann pfeift. Und naja, dann würde ich halt eher sagen, wartet auf die nächste Konsolengeneration, macht da 3D dann gescheit, als statt jetzt immer zu versuchen, das irgendwie reinzuquetschen und das ist nicht geil. Was es ja bei Halo jetzt mutmaßlich dann auch gar nicht war. Das 3D-OW! Ja, ich sehe, du hast ja einen 3D-Fernseher, muss man dazu sagen. Also du bist ja auch jemand, der nein, aber damit bist du ja wirklich einer der wenigen, der das überhaupt beurteilen kann, ob einen das noch reizt nach einer Weile. Die sogenannten Early Adopters. Early Adopters, gut, ja, dass sie niemals aussterben werden. Also ich mach's tatsächlich, nutze es fast gar nicht mehr, weil du hast so eine Handvoll Spiele, dann so alle paar Wochen kommt mal ein neues und dann denkst du so, ja, mache ich das jetzt? Ach nee, die Batterie ist nicht aufgeladen von den Brillen und so. Und dann lässt es auch gleich wieder. Und du willst dich auch nicht ernsthaft dann da irgendwie mit der Brille dann da ewig hinhocken und naja. Wenn 3D gut gemacht ist, habe ich nichts dagegen, aber ich kann dazu jetzt auch nichts sagen. Ich habe ja auch keinen Fernseher, der das kann. Wenn einer von Samsung zuhört, wir haben alle keinen 3D-Fernseher. Ja, das. Wer macht denn gerade die besten 3D-Fernseher? Eben, ich glaub, eindeutig. Schon Samsung. Hoffentlich Samsung. Die anderen schicken uns jetzt nämlich nichts mehr. was wollte ich noch sagen? Zu dem 3D-Effekt von Halo, auch das noch so, wenn man sich dafür interessiert. Ich fand, der war noch unfertig, weil die ganzen Effekte, das Schießen, gibt's ja auch immer dann so Hülsen fliegen weg und kleine Feuerdinger und so, das war zu nah. Das war quasi so richtig in deine Netzhaut gebrannt, wenn du geballert hast. Und du hast teilweise dann für eine Viertelsekunde gefühlt nichts mehr gesehen, weil irgendwie das die ganze Zeit in deinem Bild war. Ich kann es schwer erklären. Du kriegst es nicht zu greifen mit den Augen. Also, und das ist fürchterlich. Was darf in 3D überhaupt nicht passieren. Und das war, die ganze vordere Ebene war quasi zu nah. Das war, glaube ich, das gleiche Gefühl. Resident Evil 5 auf dem PC habe ich in 3D mal ausprobiert, als wir mal den PC hier hatten mit 3D-Fähigkeiten. Ja, das fand ich auch relativ unspielbar, muss ich sagen, weil das alles so viel an Effekten und an Anzeigen in den Vordergrund gedrängt war, dass ich quasi umfokussieren muss es mit dem Auge, um da was mitzubekommen. Es war anstrengend einfach. Genau, das ist, glaube ich, echt so ein Hauptproblem, dass man das Bild nicht mehr so als ein Ganzes irgendwie fokussieren kann. Was im Kino finde ich das immer noch okay, wenn man da einen Film in 3D schaut, weil die Technik, glaube ich, eine ganz andere ist oder viel weiter schon ist. Aber bei Spielen ist es so, dass es irgendwie nach einer halben Stunde dann spätestens anstrengend wird, weil man immer so ein bisschen Augenanstrengung hat, das ganze Bild halt einfach fix im Auge zu behalten. Und naja, keine Ahnung, ob sie da mal irgendwie was dran besser machen können. Aber so ist es nicht geil. Ja, es regnet mittlerweile. Es weint draußen. Für mich, ich kann abschließend sagen, ich freue mich extrem, einfach Halo 1 nochmal zu zocken. Ich freue mich extrem, die Kampagne in Halo 1 nochmal zu zocken mit ein paar Kumpels. Simon, bitte nicht immer vorausrennen, ne? Ich habe keine Lust, dir den Arsch zu retten. Das war Xbox-Kumpel. Genau. Ich habe auch so verschiedene Kreise. Echte Freunde, Xbox-Freunde. Er ist Google Plus. Nee, aber das wird schon echt geil. Das erste Mal wieder die Flat zu sehen und dieses scheiß Level in der Bücherei, was übrigens auch unverändert ist. Ich habe ihn nämlich gefragt und er meinte, dass sehr, sehr viele Leute ihn darauf angesprochen hätten, ob die das Library-Level irgendwie nochmal verändert und verkürzt haben. Und er meinte, nee, das kommt genauso. Aber er wollte nicht ins Detail gehen, aber er meinte, die haben sich so kleinere Sachen einfallen lassen, um das Ganze ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen spannender zu machen. Aber das Level an sich ist völlig unverändert. Vielleicht kann man irgendwas aufsammeln und lesen. Oder mehr Gegner. Was? Vielleicht kann man irgendwas aufsammeln und lesen. Aufsammeln und lesen. Ja, oder einfach zum Beispiel Fleisch braten. Ja, so Audiolog. Das schön. Ja, Audiologs, ja. Ganz wir haben vorhin drüber gequatscht. Halo 4 gab es eigentlich gar nichts, oder? Nee, Halo 4. Okay. Ja, also Halo 4 wurde ja nur geteasert auf der E3 und ich glaube, die haben es verschwiegen dann erstmal. Ja, schade, dass auch keiner was zu sagen will. Wir haben aber auf jeden Fall... Ganz schlecht. Nein, ich habe gerade im Netz gelesen, dass es auf dem Halo Fest neue Infos zu Halo 4 gab. Auf dem Halo Fest? Das ist die Gamescom. Das ist wahr. Ja. Aber ja. Es sind doch trotzdem aktuelle... Ja, man weiß noch nicht mehr, als dass es jetzt die neue Trilogie wird Proclaimer-Trilogie heißen. Genau, viel mehr weiß man, glaube ich, auch noch nicht. Ja, es soll angeblich lebende Forerunner zu sehen sein, was ich schon irgendwie... Also die Aliens, die vor allem... Ja, also der Titel Proclaimer deutet ja auch schon... Proclaimt das ja. Ja, genau, exakt. Egal. Auf jeden Fall zu Halo 4 nicht zu sehen, und das fand ich auch sehr schade. Also natürlich auch nachvollziehbar, das würde sich kannibalisieren, dann interessiert sich wieder keiner für Halo CE und so, aber ich als Fan war, also wenigstens einen neuen Teaser hätte ich einfach gern gesehen, hätte ich geil gefunden. Zu Halo 1, eine letzte Sache noch, die, weil du gerade meintest, so Audio-Logs oder so, es wird ja sowas in der Art in Halo 1 geben. Es gab ja diese Terminals, und wenn man jetzt im neuen Halo quasi CE an die Terminals geht, kriegst du so eine Zwischensequenz, so ein nett zusammengewürfelte Bilder und Sachen. Also ich meine, ich kann natürlich jetzt nicht auf alles schließen, aber das sah aus, als ob sie die Geschichte, die sonst in den Terminals erzählt wurde, nochmal visuell aufarbeiten, was ja natürlich auch geil ist. Also einfach, dass sie da nochmal wirklich was machen und nicht die Texte übernehmen, finde ich gut. Freue ich mich drauf. Ja, das stimmt. Ich habe die aber nie gelesen. Visuell. Ich habe die nie gelesen, muss ich dazu sagen. Ey, ich wollte gerade sagen, diese Audiologs, ich finde die auch immer so ein bisschen, also die Idee finde ich cool, und natürlich kriege ich auch gern von der Story mit, aber es gibt so Spiele, da möchte ich einfach nicht 10 Minuten den Spielfluss unterbrechen, um jetzt ein persönliches Tagebuch von irgendwie einem Forscher zu lesen. So, bei Resident Evil oder so, da war es was anderes. Wenn du da die Tagebücher gefunden hast, das war, du warst eh drin in dieser Atmosphäre, und es war eh ein gemächliches Tempo eher, und du warst eigentlich ganz froh, wenn du mal ein bisschen Ruhe hattest, aber bei so einem Shooter wie Halo, wenn um dich rum gerade alles explodiert, ich will nicht einfach kurz so komplett aus dem Spiel rausgerissen werden und mir dann erstmal 5 Seiten über die letzten Aufzeichnungen von einem Dr. Jones oder so. Eine 15-Minuten-Codec-Diskussion dann mittendrin im Endeffekt. Aber die Tagebücher in Shadows of the Damned waren übrigens super. Ja, also die Einträge, die waren gut. Was haben wir noch gesehen? Gut. Also jetzt Gears of War 3. Gears of War 3, haben wir es überhaupt gesehen oder haben wir es nicht gesehen? Ja, tatsächlich. Also am Xbox stand. Es kommt ja Uncut in Deutschland. Ja. Was ganz schön zuerst ist, muss man auch sagen. Weil ich glaube, viel brutaler als das geht es auch kaum noch. Ja. Also wir konnten, du kannst ja beispielsweise Execution Moves, kannst du beispielsweise deinem Gegner den Arm ausreißen und damit verprügeln. Warum auch nicht? Das geht wirklich auch in der Deutschen. Ja, klar, es ist halt komplett Uncut. Das Lustige ist, in der BPJM-Begründung, wo ich mich gespoilert habe, nur kurz nochmal dazu, ich habe mich tatsächlich gespoilert und saß hier 2 Stunden und habe geweint. Steht halt, dass es nur im Singleplayer-Modus und nicht aktiv vom Spieler möglich sei, Gegnern den Arm auszureißen, dass man das nur sieht, ja. Aber scheinbar haben sie den Multiplayer-Modus nicht gespielt, weil das ist halt wirklich ein Execution-Move. Auf jeden Fall, Gears of War 3 konnte man am Xbox-Stand zocken. Hast du es gespielt? Hast du den Beast-Mode gespielt oder hast du den Horde 2.0 gespielt? Ja, man muss dazu sagen, wir haben hier deutlich zu viele Leute und zu wenig Mikros. Ich will auch nicht immer mich reinquetschen, aber hat das denn keiner sonst gespielt? Sonst keine Mikros? Okay, wir haben halt vor der Gamescom schon die Singleplayer-Kampagne in den ersten Akt gespielt. Das hat auch direkt mit der Gamescom zu tun, aber ich glaube, kurz gefasst, ich glaube, Wolf und Chris, ihr habt das ja auch gespielt. Das ist das Gleiche wie immer, was eigentlich ganz geil ist. Es ist halt so platt und recht pathetisch, aber halt ein geiler Shooter, der echt super gut aussieht, wo man echt denkt, wow, dass das die Xbox, die jetzt 6 Jahre alt ist, irgendwie auch immer noch hinkriegt. So, also riesige Szenarien auch, also die nicht ruckeln, die wirklich schön flüssig, und es spielt sich gut. Das Gameplay ist halt fantastisch. Was heißt fantastisch? Es ist das alte Gameplay, und was ja schon fantastisch war. Ganz geilen Flow, das Pacing ist halt auch sehr gut, aber es ist jetzt auch nichts, wenn man es vorher nicht mochte, dann wird man jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, ja, jetzt finde ich es geil. Es ist eigentlich genau das Gleiche und halt so ein Abschluss, alles noch ein bisschen größer, noch ein bisschen fetter, wahrscheinlich auch ein bisschen schöner. Genau, und das war den Singleplayer-Modus konnten wir hier zocken, und den Horde-Modus und der Beast-Mode, die haben sich dann auf dem Showfloor bei der Gamescom abgewechselt, Tag für Tag. Ah. Also einen Tag konntest du Beast-Mode zocken und einen Tag Horde 2.0, das hast du gespielt? Ich habe eine Prise bekommen. Achso, okay. Es war eine Mission, weiß ich nicht, so ein großer Platz mit einem Park in der Mitte und einem Spielplatz, wo dann Cole auch auf Knopfdruck diese kleine rote Kinderrutsche runterrutscht, mitten im Gefecht. Was ich super finde, ist einfach so lustig. Aber es sah wirklich aus wie immer. Es wurde halt drüber erzählt, diesmal ist die Story wichtig, es wird irgendwie alle Loose Ends werden irgendwie aufgelöst und man erfährt, was mit dem Vater ist und all diese Geschichten. So richtig interessiert hat mich das auch nie, weil mir das immer auch zu komisch und zu kryptisch präsentiert war. Ich hätte das gern mal anders gezeigt bekommen, die Story. Ich finde, die war immer so, es war mega Gemetzel und dann haben sie 3 Sätze gesprochen und dazwischen war dann Story versteckt. Ich fand das manchmal ein bisschen schwierig, der zu folgen, muss ich ganz ehrlich sagen. Geil war in 2 der Moment, ach egal, ich will auch nicht spoilern, aber du weißt wahrscheinlich mit der Frau. Ich weiß. The Maria Moment. Ja, das ist doch nun wirklich jetzt kein Spoiler. Ja, the Maria Moment. Aber fernab davon, also jetzt du hast ein Spoiler. Ja, jetzt weiß man, worum es geht. Nee, ist doch egal, ey. Ja, ist ja egal. Wir dürfen nicht drüber reden. Also hast du den Singleplayer-Modus gespielt? Schlecht krass ist, ey. Oh Mann. Aber alles geil, wie immer, wie ich schon gesagt habe. und Horde 2.0, also Horde, Horde-Modus quasi, plus ein bisschen eine Art Tower-Defense mit Einkaufen von Barrikaden, von Waffen und all dem. Hat sich sehr, sehr geil gespielt. Da waren auch wieder Franzosen bei mir im Team. Hat jetzt nicht so gut funktioniert, ja, mit denen. Ich glaube, wir sollten die Franzosen mal Franzosen sein lassen. Nein, wollen wir jetzt mal über Spiele reden, über die ohnehin nicht schon jeder 20 Seiten geschrieben hat pro Tag? Lass es mal irgendwie so. Oh ja, Halo, reden über Skyrim, stimmt. Gears of War, das haben wir ja ganz kurz abgehandelt. Ja, aber was hast du denn gesehen, worüber noch nicht geredet wurde? Lollipop Chainsaw. Hast du es gespielt? Nee, nur gesehen. Erzähl uns ein bisschen über Lollipop Chainsaw, dann schmeißen wir das mal kurz rein. Ja, Lollipop Chainsaw ist das neue, sehr abgefahrene und auf eine japanische Art abgefahrene Spiel von Suda51, den jetzt viele Leute kennen durch Shadows of the Damned eben und davor Killer 7 und No More Heroes und so. Und in Lollipop Chainsaw spielt man eine leicht berockte Cheerleaderin in einer amerikanischen Highschool, die mit einer Chainsaw, einer Kettensäge, Zombies niedermetzelt. Und dem Kopf ihres Freundes am Gürtel. Mit dem Kopf ihres Freundes am Gürtel. Und warum nicht? Das hat bestimmt irgendeine Story-Bewandtnis. So will sie ihn ins Leben zurückholen und sie hat nur den Kopf oder was weiß ich, keine Ahnung. Denke ich mir mal so. Und es ist auf der einen Seite sehr brutal. Also wenn eine Kettensäge zum Einsatz kommt, kann man sich denken, wie das dann aussieht. Nämlich sehr brutal eben und Blutspritz. Auf der anderen Seite ist es auch sehr bunt und sehr, sehr plastik-japano-poppig. Also überall fliegen dann so Bonbons durch die Luft und so Regenbogenfarben kommen dann so aus den abgetrennten Gliedmaßen von den Zombies und so. Und es ist wirklich auch sehr, sehr abgefahren auf so eine augenzwinkernde Art. Allerdings muss ich sagen, bin ich sogar ein ganz kleines bisschen enttäuscht und nicht restlos begeistert, weil mir dieser Grad der Abgefahrenheit, das war mir ein bisschen zu kalkuliert. Das war mir ein bisschen zu sehr auf diesen typischen Nerd-Humor abzielen. So ein bisschen die Rechnung wie bei Sucker Punch. Ach komm, wir nehmen einfach auf dem Papier alles. Kettensäge, Cheerleaderin, Zombies und machen es ein bisschen abgefahren und schon sollen alle Nerds ausrasten. Ohne es gespielt zu haben jetzt, ich freue mich zwar drauf, ich will es auch noch spielen, aber ja, war Shadows of the Damned nicht auch ein bisschen zu viel in der Richtung? Ja. Also diese ganzen My Johnson, diese... Also ich fand Shadows of the Damned echt sehr gut, aber da habe ich in der Tat bei einer großen amerikanischsprachigen Spieleseite, die wir jetzt nicht nennen wollen, aber habe ich wirklich ein sehr gutes Review dazu gelesen, nur ganz kurz, da haben sie nämlich auch geschrieben, dass das Spiel nicht sonderlich gut wäre, aber die ganze Inszenierung lässt sich das total vergessen. Also du spielst Shadows of the Damned und merkst gar nicht, dass es eigentlich kein sonderlich gutes Spiel ist. Dass es sehr, sehr öde ist und sich immer wiederholt und die Steuerung ist ein bisschen fummelig, die Kamera ist so semi-gut. Aber das ganze Drumherum ist halt so abgefahren, dass du auf jeden Fall am Ball bleibst und das gar nicht merkst, wie du durch so ein relativ mittelmäßiges Spiel geführt wirst. Und das war bei Shadows of the Damned in der Tat so. Und ich glaube, das ist bei Suda 51 fast schon. Ja, nee, also ich freue mich auch drauf, aber wenn ich zum Beispiel Killer 7 sehe, was wirklich einen ganz eigenen Stil hat, wo wirklich jemand überhaupt keine Rücksicht auf Mainstream genommen hat und wirklich ein künstlerisches Risiko eingegangen ist. Also ich habe bis heute nicht verstanden, worum es in Killer 7 geht und ich kann es auch keinem richtig erklären, warum es so geil ist, ein Spiel, bei dem du dich nicht mal selbst bewegen kannst. So. Aber das hat halt so sowas Neues probiert und ist visuell in so neue Ecken vorgedrungen, was mich dann wirklich so nachhaltig beeindruckt hat und das habe ich jetzt weder bei Shadows of the Damned noch bei Lollipop Chainsaw gesehen. Deswegen, ja, also wie gesagt, ich kann es nur so beschreiben, ich fand es einfach zu kalkuliert. Das hat mich auch an Sucker Punch so genervt. So, weißt du, einfach irgendwie alles nehmen, von dem die Macher denken, ist für Nerds automatisch geil. weißt du, und der Erfolg gibt ihnen ja auch so ein bisschen recht, weil jeder freut sich auf Lollipop Chainsaw, ich ja auch, aber ich ahne schon, dass das nicht sonderlich gut ist. Das spricht mich nur total an, weil ich halt auf Cheerleaderin und kurze Röcke und Zombies stehe. Es ist schade. Also bei mir nähert sich auch langsam der Tag, wo einfach irgendwas mit Zombies, das kickt mich dann nicht mehr. Das ist einfach so überstrapaziert. Vorher hast du gesagt, oh, Zombies, cool, da könnte was passieren. Und jetzt ist das quasi so zum Stilmittel geworden von hier, Pflaster drauf. Wir wissen, also wenn sie was zum Beispiel, wenn deine Heldin auf Knopfdruck über so einen Zombie springt und ihn dann von unten die Kettensäge so einmal durch den ganzen Körper zieht, dass er in zwei Hälften auseinander klatscht. Erstmal lustig, aber beim zweiten Nachdenken weder sonderlich originell und man hat es auch in ähnlicher Form schon bei anderen Spielen gesehen, zum Beispiel bei Gears of War 3. Da haben die nämlich auch eine Kettensäge an der Knarre und so. Und da passiert im Prinzip was Ähnliches, nur da ist es halt so total ernst und realistisch und die sind harte Männer, die die Erde verteidigen. Bei Lollipop Chainsaw passiert dasselbe, nur halt auf ein bisschen, die Verpackung ist eine andere. Aber da hätte ich mir gewünscht, dass irgendjemand mal mit wirklich neuen Ideen um die Ecke kommt. Ja, du musst sehen, ob sich das wirklich trägt über ein ganzes Spiel hinaus oder ob es etwas ist, was sich nach einer halben Stunde maximal dann ergeben hat und du dann eigentlich nicht das volle Spiel mehr spielen müsstest. Ja, und dich dann sorry, aber es ist nicht auch immer ein bisschen das Problem bei Suda 51, dass die Spiele immer ganz abgefahren sind und ganz, ganz geil und man sie auch cool findet, aber dass sie sich eigentlich nie über ein ganzes Spiel tragen. Also ich habe keins von denen wirklich durchgespielt, muss ich sagen. Ich verliere immer das Interesse bei den Suda 51. No More Heroes. No More Heroes, Wolf, hast du das gespielt? Habe ich nicht gespielt, ja. Weil das ist das Gleiche, das sind halt so Arena-Kämpfe mit Lichtschwert, einer nach dem anderen und zwischendurch ganz schlechtes Motorradfahren durch die Stadt. Das findet man auch geil, aber ich glaube, dem fehlt immer so ein bisschen das Konzept eigentlich, um ein richtig geiles Spiel von vorne bis hinten zu machen. Oder er müsste seine neuen Spiele einfach ein Drittel kürzer machen. Ja, oder auch das, was ich auch nicht schlimm finde, absolut persönlich. Nicht. Nee, also lieber fünf geile Stunden als zehn unendlich langweilige. Das war auch das, was Shadows of the Damned ein bisschen gerettet hat, weil es halt einfach, also obwohl es kurz war, ist es einem schon aufgefallen, dass es eigentlich recht eintönig ist. Ja. Ich glaube, wenn das doppelt so lang gewesen wäre, hätte man es auch wesentlich schlechter gefunden als auf jeden Fall. Jetzt. Ja. Gut. Shadows of the Damned hätte auch ein bisschen kürzer sein können noch. Findest du? Es war doch schon super kurz. Ja, noch mal ein Stündchen weniger oder so. Ja, ein bisschen wiederholt hat sich schon. Gut, ja. von Lollipop Chainsaw, da waren natürlich ein paar andere Sachen. Nils hat mich gerade noch mal kurz darauf aufmerksam gemacht. Ein Spiel, was viele nicht auf der Rechnung hatten, was jetzt auch mal gesehen werden konnte, Dishonored, ist glaube ich bei 2K gewesen, oder? Oder wer hat es vorgestellt? Das hat ein ganz, ganz ungewöhnliches Konzept. Ist echt ganz spannend. Also, wo fange ich an? Das ist teilweise von Leuten, die auch an Bioshock gearbeitet haben. Und wenn man sich so den Grafikstil anschaut, so ein bisschen dieses Steampunkige, dann findet man das auch in Dishonored wieder. Zur Story, man ist ein Typ, dem wird ein Verbrechen vorgeworfen, das man offensichtlich nicht begangen hat. Und dann ist man so ein Outlaw und ist ein Assassin. Und man ist irgendwie so ein Sci-Fi-Assassin. Das heißt, man hat eine breite Palette an Fähigkeiten. Man kann zum Beispiel sich teleportieren, eine kurze Strecke, und kann irgendwie ganz viele andere krasse Sachen machen, die einem dabei helfen, Leute umzubringen. Man kann auch die Zeit anhalten, das ist ganz lustig. Da kann man zum Beispiel mit so einem Bolzenschussgerät, kann man so die Bolzen in die Luft setzen, und erst wenn man dann die Zeit weiterlaufen lässt, fliegen die dann los. Sah ganz nett aus. In der Stadt, es ist London, ist inspiriert laut Entwickler von London aus dem Jahre 1666, da wütete die Pest. Und so soll die Stadt auch ein bisschen rüberkommen, ein bisschen dreckig, ein bisschen mit Krankheit in der Luft. Dann gibt es überall Ratten, und die Ratten spielen auch so einen Faktor. Sobald es ein paar Ratten sind, ist es nicht schlimm, aber wenn es mehr werden, wenn es so eine Horde ist, dann greifen die den Spieler auch an. Und dann wird es auch gefährlich. Man kann die Ratten aber auch auf andere Gegner hetzen. Es gibt überall so Tore, die Wege versperren, da kann man dann Generatoren kaputt machen und dann sind die Wege wieder offen und dann kann man da durch. Also es gibt viel auch so Rätselpassagen, und ich kannte vorher nichts von dem Spiel, und die Presse hat mich wirklich positiv überrascht. Also zum einen von diesem Steampunk-Look her und zum anderen auch vom Gameplay, was sehr komplex aussah, was so diese Fertigkeitenpalette des Hauptcharakters angeht. Das scheint mir sehr abwechslungsreich zu sein, und da werde ich ein Auge drauf werfen auf das Spiel. Hast du was? Ja, es war schon recht ausführlich. Im Grunde so, wie der Nils gesagt hat. Ja. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ich wollte noch hinzusagen, es hat sehr stark Anleihen von Half-Life, meiner Ansicht nach, gerade optisch. War auch der Art Director, ne? Der Art Director von Half-Life. Und es ist jemand, der mit Bone Spectre damals irgendwie Thief gemacht hat, ist auch dabei. Ja. Was man auch wiederum merkt, also man kann fast sagen, aufgrund der Leute kann man schon fast annehmen, das könnte ein Geheimtipp werden vielleicht. Also Chris meinte gerade, ihm hat es nicht gefallen. Ja, ich mag das. Aber Genre. Du magst das Genre nicht, ja, okay. Es scheint aber auch so, also ich glaube, man kann da auch gut kämpfen, aber es ist primär ein Schleicher, da habe ich schon das Gefühl gehabt. Mhm. Aber auf jeden Fall, schön, fand ich. Ist ein bisschen untergegangen, muss man sagen, bei den ganzen anderen Themen am selben Stand. Weil da war ja noch Rage, da war Skyrim, Prey. Und Prey 2. Ja. Prey 2 hat mich übrigens sehr überrascht. Prey 2 hat mich auch sehr überrascht. Aber nochmal ganz kurz zu Dishonored, was mir echt sehr gefallen hat, das hat einen ganz eigenen visuellen Stil. Also wer es wirklich mal in Bewegung gesehen hat und so mit ein bisschen Zeit, so die Präsentation, weiß nicht, 10 Minuten, und wie lange hat die gedauert? 10, 15 Minuten so? Oh, ich glaube, die ging schon länger, oder? Du hast doch dieselbe wahrscheinlich, die hat schon so eine Mission gezeigt. Ja, aber nicht länger als eine Viertelstunde, oder? Okay, sag mal, ist ja völlig egal. Ja, 20 Minuten auf jeden Fall, man hat so ein bisschen was vom Spiel schon sehen können, man konnte sich ein bisschen drauf einlassen, und das hat wirklich einen ganz eigenen Geschmack und so ein ganz eigenes Flair. Also das London aus dem Jahr 666, dieses Steampunk-Anleihen, haben mir sehr gefallen, und gerade so der große Endkampf, also eine Demo endet ja meistens mit einem großen Cliffhanger und einer krachigen Szene und so, da kam dann irgendwie auch so ein, ich will fast Walker nennen. Der Stelzenmann. Ja, so ein Wachmann auf so großen Stelzen, so eine halbmechanische Apparatur, und das sah irgendwie total abgefahren aus. Also so in der Form habe ich es gar nicht erwartet. Ja, es sah so ein bisschen, es hatte voll was Half-Life 2 und Portal auch, so dieses Design, das als Stelze und obendrauf sitzt ein Kerl irgendwie. Ja, genau, so ungefähr. So war das. Übrigens, ganz kurz nochmal, weil wir hatten da irgendwie schon damals bei der Gamescom hatte ich mit anderen Leuten eine Diskussion. wo die Mission anfängt, ja, siehst du ja so ein riesen Schiff, was irgendwas transportiert. War das ein riesiger Wal? Das war ein Wal. Oder ein riesiger Hai? Ich sage, es war ein Hai. Ich sage nämlich auch, es war ein Wal. Und der Nils behauptet steif und fest, es wäre ein riesiger Hai. Nee, ich glaube, es ist ein Wal, weil ich gelesen habe, dass in der Welt von Dishonored die Wale, größte Energiequelle ist Walöl. Genau. Die ganzen deswegen haben die alle so Tanks auf dem Rücken, wo Walöl drin hin und her schwappt. Und die Mechanik ist auch mit, also wenn du was manipulierst, ist es auch immer mit Walöl drin. Aber das ist doch viel langweiliger, die gibt's ja wirklich. Ich meine, in meiner Fantasie war das ein 30 Meter langer weißer Hai. Das ist doch viel geiler als euer schittiger Wal. Das muss ja, dann ja auch ein Plankton sein. Hallo, wie langweilig ist das denn? Blauwale und die deswegen ganzen machen andere Leute Spiele und aber, nicht Aber, ey, aber dass es ein Spiel gibt, wo es eine Diskussion um fliegende Haie und Wale geben kann, nicht zeigt fliegende, doch, dass da nicht fliegende. So ein Wal-Leichnam wurde von so einem großen Zug. Ach so, okay, er wurde geschoben. Okay. Ein großer Wal. Für mich war das sieht man nicht alle Tage. Aber die Diskussion an sich. Ja. Also ich fand, egal, hätten wir das mal geklärt. Auch wenn mich das Simon macht alles kaputt. Genre nicht interessiert, also den Look fand ich extrem cool. Also ja, wie du schon sagst, es hat so ein bisschen so Steampunk, Half-Life Steampunk-keskes Aussehen. Jack the Ripper, London, so. Ja, gefällt genau, mir. Genau. Ja, fand ich auch. War echt, cool. War echt sehr schön. Also ich fand es halt irgendwie übertrieben, dass er sich auf einmal, dann warst du plötzlich eine Ratte, bist ins Haus reingelaufen, warst dann wieder ein Mensch. Die Gegner haben dich natürlich nicht gesehen, weil du einen Meter hinter ihm standest und nicht im Sichtfeld warst. Nee, aber ja. Also ich glaube, wenn man ins Genre steht, könnte es echt ganz ein Geheimtipp sein. Ein Geheimtipp. Genau, du hast es kurz schon ausgeführt, Simon, bei 2K natürlich auch zwei eher schon größere Shooter und dort gesehen, auf die ich mich als alter id-Software-Fan dann auch freue, Prey 2 und Rage. Ich meine so, ihr wart alle in der 2K-Präsentation. Ich habe jetzt Rage nur kurz sehen können, aber darauf freue ich mich persönlich zum Beispiel mehr als auf alle Battlefields und Modern Warfare. Ist einfach... Echt? Ja. Ich habe es auch gespielt. Ich habe 3 Stunden gespielt. Wir alle haben es gespielt, nur Gregor nicht. Da muss der Gregor es abgeben, das Mikro. Ich habe 3 Stunden gespielt. Das macht er sehr ungern. Nur um nochmal zu sagen, ich habe 3 Stunden gespielt. Okay, das ist du darfst anfangen. Ja, aber nicht auf der GC. Ich hab das auf der, was wir auf der GC spielen, das habe ich ja in München spielen dürfen. Ich wollte schon sagen, ey. Und Kollege setzt sich hier 3 Stunden hin und zockt erstmal Rage. Genau, alle anderen drehen und rennen mit der Kamera. Aber dann erzähl doch mal, weil dann hast du, glaube ich, einen besseren Eindruck als wir. Wir haben ein Level gespielt, eine Welt, einen Ort. Ja, also aber bitte erzähl es spannend, Chris. Ja, Rage, für die, die es nicht wissen. Rage mischt Ego-Shooter-Elemente mit Autofire. Wow! Eine Atombombe! Eine Atombombe, mein Freund. Sie müssen den Präsidenten beschützen. Den Präsidenten? Okay. Ja, jetzt aber. Postapokalyptisches Universum, Rage, Mutanten, die Ego-Shooter-Elemente. Also man wird irgendwie befreit aus einem, was war es, aus einer Kryokammer oder sowas. Ja, ist alles Endzeit-Glücksrad und es wird, die haben 5-mal gedreht, so dann kam Kryokammer, dann kam irgendwelche Mutanten. Ein Komet ist auf die Erde gestürzt und die Menschen, die sich leisten konnten oder auserwählt wurden, wurden in so eine Arche gesteckt. Arche sind halt so Kryo-Chambers und wie bei Fallout auch, in den Bunkern geht das Leben auf der Oberfläche natürlich weiter, meist in mutierter Form und sehr zornig. Und irgendwann, wie halt bei Fallout, wo sich dann der Bunker 101 öffnet, öffnet sich irgendwann diese Cryo-Chamber und man wird in diese Welt gespuckt, völlig ahnungslos, völlig, man weiß gar nicht, was passiert ist und wo bin ich gerade gelandet, wie der Spieler eben auch von Null, so fängt der Charakter an. Und damit betritt man eben diese Fallout-Welt. Ja. Und genau da geht's los. Man läuft quasi danke, raus, Nils. Wird angegriffen. Ich wollte die Geschichte, er hat die so oberflächlich da. Ja, das stimmt. Das ja, aber ich finde, sie ist auch oberflächlich. Ja, aber sie war ja auch sehr oberflächlich. Also, das ist ja jetzt nicht die tiefgehende Supergeschichte. Auf jeden Fall läufst du halt dann rum. Gears of War 3 hat wirklich eine sehr... Ja, jetzt mach doch, Alter, lass dich doch nicht immer... Oh. Auf jeden Fall, man wird in diese Welt gespuckt und wird von diesen umherlaufenden Mutanten angegriffen und plötzlich kommt einer, der dir hilft, sich in sein Auto schnappt, dich in sein Auto packt und dann fahrt ihr quasi zu seiner Homebase. So fängt's immer an. Komm, ich will dir nur helfen. Komm mal ins Auto. Genau. Und dann kriegst du halt von ihm deine ersten Aufträge, lauf in diese Basis von der Mutanten, mach da alles platt, hol mir das und das. Wir brauchen unbedingt Treibstoff für das Fahrzeug. Das Besondere ist halt wirklich, dass es Shooter-Elemente und Rennfahrelemente mischt. Was es so, glaube ich, bisher noch nicht gab. Aber Half-Life und Schnack, Half-Life und Borderlands, da bist du auch die halbe Zeit in so einem Ding rumgefahren. Neu ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, also mir Borderlands, Rage, echt? Total, du bist ganz in Borderlands mit so einem Ding rumgefahren. Ich hab's nicht so krass gezockt, leider. War ziemlich cool eigentlich. Auf jeden Fall, mir hat Rage auch gefallen, ich mochte den Stil, aber es hat mich jetzt nicht völlig von den Socken gehauen, weil, also allein vom Gefühl her, hätte es auch ein Fallout-Spin-Off sein können. Also wirklich postapokalyptische Welt, es gibt so Marauder-Typen, die sich aus Schrott ihre Behausung zusammenzimmern und die so ein bisschen durchgeknallt sind. Und dann dringst du in ihr heiligstes Innerstes ein und klaust da irgendwas und musst zurück zu deinem Auftraggeber. Und dann gibt dir aber noch eine Quest und dann fährst du ein bisschen mit dem Auto rum. Also bis auf diese Autosache. Aber sonst, so rein vom Gefühl, wirklich hat mich das so an Fallout erinnert, dass ich jetzt noch nicht ganz absehen konnte, inwieweit mich das jetzt wirklich begeistert. Also ich dachte wirklich, okay, ich könnte eigentlich auch nochmal so die restlichen Quests in Fallout New Vegas machen. So vom Gefühl her wäre das jetzt nicht großartig anders. Sieht aber grafisch um Welten besser aus. Also, das stimmt. Der Stil, der hat mir schon gefallen. Ja. Sieht vor allem auch auf der Konsole noch richtig, richtig gut aus. Ja, ich habe es auf dem PC gezockt, weil kein Konsolenplatz mehr frei war. Den letzten hatte sich der Wolf geschnappt, die Sau. Aber das, also ja, auf wer PC, erst 10 Minuten zu spät zu Preso kommt, darf sich nicht beschweren. Ich musste noch kacken gehen. Ja. ja, jedenfalls sah das auf dem PC sehr gut aus und ich mochte auch diesen Grafikstil, weil man spielt teilweise so in Ruinen, was du ja auch gerade gesagt hast, und da sind dann noch alte Bestandteile aus der heilen Welt, wie so Relikte, eine Couch oder ein Glas oder so teilweise Räume, wo man denkt, okay, kurz bevor der Komet hier gewütet hat, da gab es irgendeine Szene, wo Menschen gelebt haben und das ist so eingebettet in diesen mutierten Shit. Das fand ich irgendwie ganz, ganz nett gemacht. Ja, es war auch nett gemacht. Ich will auch gar nicht im Vorfeld schon das Spiel irgendwie kritisieren. Das wird bestimmt super. Aber ich hätte so ein bisschen erwartet, dass man aus dieser Thematik postapokalyptisches Rollenspiel gemixt mit Rennspiel und Shooter-Elementen, dass man da noch ein bisschen was wirklich Eigenes geschaffen hat. Es war so ein bisschen, wie als wir alle erfahren haben, dass das neue Medal of Honor auch im Irak spielt. So, ja, wird vielleicht ganz nett, aber Leute, ist euch echt nichts Besseres eingefallen? Und das Gefühl hatte ich so ein bisschen, als ich Rage gespielt habe auch. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass ich da irgendwas sehe in einer Stunde, die ich spielen konnte, was ich in der Form jetzt nicht erwartet hätte, was mich wirklich überrascht hat. Und so habe ich halt irgendwie meine Quests bekommen, ich habe bessere Waffen gekriegt und dann über Kimmer und Korn zielen, Charakterwerte aufleveln, ein bisschen rumfahren, zur nächsten Quest fahren und da habe ich so ein bisschen den eigenen Geschmack vermisst, muss ich sagen. Aber ey, vielleicht kommt ja nach 3 Stunden der absolute Oberknaller und alles wird auf den Kopf gestellt. Ich würde sagen, wir werden es eh relativ bald rausfinden, weil das soll in ein paar Wochen rauskommen. Was ist noch? Ich hätte noch eine Frage an Chris, weil der ja schon ein bisschen mehr gespielt hat. Aber zwar, ich habe auch nicht... Hieß es am Anfang ja, ganz kurz, hieß es am Anfang ja, es gab so, gibt alle Painkiller, auch so riesige Gegner. Von denen habe ich jetzt aber schon Ewigkeiten eigentlich nichts mehr gesehen. Das war vor ein paar Jahren, hieß es noch, es wird all das haben. Und jetzt habe ich aber nichts mehr gesehen. Hast du da irgendwas gesehen? Also riesige Gegner kann ich mich nicht dran erinnern. Also Shadow of Colossus Größe. Nee, das auf keinen Fall. Okay. Ich glaube nämlich, die hauen das am Ende gar nicht. Es gab diesen kleinen Zwischenboss, den ihr, glaube ich, auch gespielt habt, wo du gefangen genommen wirst und in dieser Folterkammer bist. Ja. Das geht aber, das war ja nicht, kein großer Gegner, nichts Großartiges. Was mich genervt hat bei Rage, ist das, wenn du stirbst oder wenn du kaputt gehst, dass du dann quasi mit dem linken und rechten Stick ist es dann musst du quasi genau Punkte treffen. Je nachdem, wie schnell du bist oder wie gut du das machst, desto mehr Leben bekommst du wieder. War für mich ein bisschen zu kompliziert. So, für den Mainstream-Spieler. Ja, genau, ach stimmt, genau. Es gibt diese Art Minigame und dann werden halt so Richtung angezeigt. Du musst den linken Stick hochdrücken und den rechten Stick nach rechts oder so. Und davon gibt es 5 verschiedene Abfolgen und du musst halt innerhalb von 30 Sekunden musst du halt genau die richtigen Tastenkombinationen drücken. Und wenn du es nicht schaffst, kommst du halt nur mit 10% Leben wieder oder sowas. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wer schafft das denn nicht? Also, ein Stick hoch, ich fand's jetzt nicht so schön gelöst, einfach. Also, es hat mir was wiederum cool war, ist, wenn du deinen Gegner ins rechte Bein schießt, dass dann auch das rechte Bein nachgezogen wird, beispielsweise. Oder wenn du halt in die linke Schulter triffst, dass er dann nach hinten links fällt. Ja, finde ich auch schön, aber ich muss die Tötungsanimationen sind jetzt noch viel besser. Nee, aber es ist ja wirklich gut. Aber mittlerweile setze ich das aber auch ein bisschen voraus. Also ich will sowas mittlerweile aber auch sehen. Nein, also die Trefferzone, der Impact, das muss schon da sein. Das ist einfach realistisch wie Physik-Engine. Das gehört dazu. Ja, genau. Also wenn ich einen Gegner in die rechte Schulter schieße, dass er rechte Schulter so nach hinten gerissen wird, dann das will ich aber auch schon so sehen. Sonst kann ich ja wirklich Turok spielen. Nee, ja, hast recht. Gut, ich würde sagen, jetzt kann der Gregor zum nächsten Thema überleiten. In Sachen Originalität. Komm, wir haben noch was zum Thema Japano-Rollenspiele, Gregor. Das sowieso, warte mal, ich habe die 8 Zettel vorbereitet. Nein, aber ich meine jetzt so in Richtung Originalität, Rage natürlich jetzt hier mehr in Endzeit gelöst, aber Prey 2 soll ja sehr, sehr beeindruckend gewesen sein. Ey, das fand ich richtig cool. Wer hat aus der Reihe Prey gespielt hier, Nils und Chris? Ich möchte einen neuen Titel vorschlagen, Boba Fett Adventures, weil das exakt das ist, was man sich immer von LucasArts gewünscht hat, finde ich. Dann finde ich nicht. Fett-Spiel haben. Dann hier einer. Doch klar, ein Bounty Hunter Spiel ist doch perfekt im Star Wars Universum. Exakt so. Ja, gab's aber Scheiße. Ja, Bounty Hunter, der war aber gut. Boba Fett ist ja ein Arschloch. Das ist ja auch das Tolle an ihm. Dann beschreibt doch mal einer von euch, die ihr Prey 1 gespielt habt, vielleicht auch gleich vergleichenderweise, was jetzt an Prey 2 so toll ist. Prey 1 war so ein düsteres, ja, Doom-mäßiges Spiel mit Aliens. Man wurde da als Indianer plötzlich aufgesaugt. Der Anfang war auch cool, so. Man war, Don't Fear the Reaper, genau, ne? Ja. Bei Don't Fear the Reaper lief da doch. Ja, also, ja, genau. Das war richtig geil. Gut gemacht. Ja. Der Anfang. War ein typisches, der Anfang ist gut Spiel und dann wurde es ein bisschen belanglos. Als Kfz-Mechaniker, Indianer, irgendwie alles. An Bord eines Alien. War das nicht so, dass dann irgendwie noch der Häuptling, der war gefangen genommen und der hing an so einer Apparatur und so. Wurde das zermetzelt. Das war eine richtig fiese Apparatur. War das nicht der Vater? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, bei Indianern ist das alles eine Familie. Alles das Gleiche. Jeder ist Vater und der große Geist. Und, ja. Aber so ein bisschen wie Cowboy und Aliens, nur Indians und Aliens. Ja, und in der Jetztzeit. Aber im Grunde, also hast du 10%, hast du recht. Ja. Ey, wir haben eine Idee für das Sequel. Aber ey, der zweite Teil hat ja gar nicht mehr so viel mit dem ersten zu tun, ganz offensichtlich. Genau, gar nichts. Genau gesagt, gar nichts. Also wirklich gar nichts. Also nicht die mal die Story, Hauptperson. Ich weiß nicht, ob ich die Story falsch verstanden habe oder ob es tatsächlich so ist, wie ich jetzt versuche zu sagen. Aber man ist Sky Marshal, also das sind die Typen, die immer in Zivil im Flugzeug sitzen und Terroristen überwältigen wollen, wenn die ihr schmutziges Werk verrichten. Und das Flugzeug ist auf irgendeinem Grund ist es auf einmal im Weltall. Und dann kämpft man im Weltall gegen Aliens, verliert aber. Und diese Aliens bringen einen dann auf einen anderen Alien-Planeten, auf dem man dann auf einmal den Beruf des Kopfgeldjägers zugewiesen bekommt. Ich glaube, die haben dann einen Zeitsprung gemacht zwischen den beiden Missionen. Der Dramaturgie wegen. Also in der Preso kam das jedenfalls so rüber. Das ist auch, glaube ich, die Hauptstory. Man ist Bounty Hunter im Universum auf verschiedenen Planeten und da sind dann Riesenstädte und da jagt man seine Opfer und jagt die gegebenenfalls auch mit seinen technischen Gadgets durch die ganze Stadt, während die flüchten. Und das war geil. Also das hat richtig Bock gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Da habe ich mich auch gefragt, warum man dann diese, also die jetzt auf mich noch absurd wirkt, ich weiß nicht, ob es in der finalen Version verständlicher ist, warum man die Story so aufgebaut hat. Man hätte ja theoretisch auch sagen können, ey, man ist jetzt irgendein Typ, der jetzt halt auf dem Alien-Planeten Kopfgeldjäger ist. Das hätte ja auch irgendwie als Erklärung gereicht. Ich weiß nicht, was das mit dem Sky Marshal noch auf sich haben muss. Cool wäre es natürlich, wenn du im Finale des Spiels auf der Erde bist und bringst die ganzen Außerirdischen mit und musst dann auf der Erde die Außerirdischen wieder einfangen, die dann irgendwie mit dir durch die Dimensionen so wie Man in Black-mäßig oder was? Ja, mit so einem Blitzdings. Habt ihr die? Das wäre gar nicht, das könnte tatsächlich, das wäre gar nicht so dumm. Das würde mich gar nicht wundern, wenn das so passiert. Mark my words. Ich hab's zuerst gesagt. Man kommt auf jeden Fall auf die Erde, glaube ich auch. Aber als man weiß halt viel mehr als jeder andere auf der Erde und ist schon der krasse Bounty Hunter. Also oder das wird der Cliffhanger von Teil 2, weil danach vermutlich ein dritter Teil kommt, dass man dann entdeckt, dass ein Alien mit dir zurück auf die Erde gekommen ist und baut da gerade so im Untergrund seine Alien-Herrschaft auf. Und es ist schwanger. Ja. Wovor man halt so Angst hat. Aber hier von wegen rumrennen und die Verbrecher da jagen in der Stadt, das hat mir auch extrem gut gefallen. Vor allem mochte ich diese Implementierung von dieser Parkour-Mechanik, die mich so ein bisschen an Mirror's Edge erinnert hat. Finde ich übrigens auch, dass Mirror's Edge, auch wenn es nicht so wahnsinnig gut war, kleiner Schwenk hier am Rande, die Idee und die Mechanik dann da war absolut geil und ich finde es total schade, dass man aus dieser Grundidee ein Parkour-Spiel in Ego-Sicht nicht mehr gemacht hat. Ja, der Nächste, der es versucht hat, war ja Brink und die haben es ja leider beerdigt. Ja, Brink hat richtig hart gesagt. Ja, die haben Parkour erstmal beerdigt als Gameplay-Element. Ja, aber Brink wollte irgendwie auch alles sein, auch der coolste Shooter ever und so und da kannst du eigentlich schon direkt wieder einpacken. Auf jeden Fall, das hat mir bei Prey sehr gut gefallen, dass du wirklich in Ego-Sicht sehr, sehr agil bist und wirklich sehr vital und dich wirklich so an Vorsprüngen festhalten kannst und dann in Ego-Sicht aber trotzdem dich überall noch umgucken, in jede Richtung schießen, du kannst dich hochziehen, dich fallen Jetpack. Lassen. Jetpack. Also ich hatte wirklich das Gefühl, okay, das habe ich nämlich bei anderen Spielen sehr oft vermisst, wenn du ein Kopfgeldjäger warst, die waren halt immer total steif und konnten sich kaum, also konnten sich keinen Mauervorsprung hochziehen und konnten nicht an Zäunen vorbei, die so hoch waren bis zum Knie, so weißt du. Da habe ich immer gedacht, okay, wen willst du eigentlich jagen, Alter? Also du kannst keine 30 Zentimeter hoch springen, aber bist hier irgendwie. Ja, und das hat mir sehr gut gefallen bei Prey, dass du wirklich so sehr, sehr vital bist und sehr aktiv und sich sehr schnell von einem Punkt auf dieser Map, sag ich jetzt mal, zu anderen bewegen kannst. Also die Verfolgungsjagden sind auf jeden Fall ein Leitmotiv des Spiels. Aber was ich auch sehr nett fand, war so diese, dass sie auch noch so eine Prise Entscheidungsfreiheit reingemacht haben. Es gab da zum Beispiel so einen Mafia-Boss in Alien-Form, der da irgendwo rumsaß und man musste Informationen von dem rauspressen. Und man hat also die Möglichkeit, das entweder kooperativ zu machen, sodass er hinterher nicht sauer auf einen ist. Oder man kann sich das auch derbe mit dem verscherzen und hat dann dementsprechend im Laufe des Spiels Konsequenzen. Das finde ich ganz gut, dass das, was man ja auch von Mass Effect kennt im Alien-Universum, dass seine Entscheidungen Konsequenzen haben und man die Möglichkeit hat, verschiedene Entscheidungen zu treffen. apropos Informationen rausquetschen, ich erinnere mich gerade, dass man auch am Ende, nachdem man ihn gestellt hatte, ihn in so ein Warpfeld oder was auch immer das war, in so eine Stasis, in so einen Kreis quasi befördern konnte. Und da konnte man ihn entweder direkt zum Auftraggeber schicken, quasi so als Rohrpost, kriegst einen Brief, ah, da ist er ja. Ja. Oder du konntest ihn erst so ein bisschen, ja, foltern, ein anderer Begriff fällt mir jetzt halt nicht ein, es ist foltern und quasi Informationen aus ihm noch rauspressen. Da besteht aber wiederum die Möglichkeit, dass er das nicht schafft, körperlich, weil er vielleicht krank ist, einen Husten hat oder so, und dann stirbt er dir da weg und du kriegst natürlich weniger Kohle. Ja, die haben sicher auch Schnupfen. Nein, die sterben am alle am Ende auf der Erde, weil sie mit den Erdviren Mit den Erdviren. Oh. Haben wir ja erlebt. Sie sind allergisch gegen Wasser. Sind allergisch gegen Wasser. Nein! Hier müssen wir hin, das Freunde. Wichtigste Element im Universum. Irgendwo gab es mal sowas, dass irgendwelche Aliens kann man... Science. Mit Mel Gibson. Ja. Ja, wenn du das brauchst, dann wird es kommen. Ich dachte auch gerade, das war ein Gag, weil das... Entschuldigung, es war ja. Ja, ich weiß, Gag, aber ich meine, dass er gefragt hat, ob es sich mal vorgekommen ist. Ich dachte, das wäre der Gag gewesen. Achso. Wir waren irritiert, dass Gregor so dumm ist. Ja, natürlich, natürlich. Oh, Gregor, ey. Ja, aber ich hab mich selbst geblitzt, Dings, mit allem, was Shyamalan zu tun hat, ja. Also. Das wäre nicht schlecht. So, Night Shyamalan, weiß ich nicht, ja. Wie heißt das? Ja. Shyamalan. Genau, Shyamalama Ding Dong Button oder sowas. Damit es dann dementsprechend weggeht. Prey 2 hört sich, ich freue mich auf Rage, ich freue mich auf Prey 2 natürlich, eben als nicht normal Shooter-Spieler, das sind eben Zweitel, die aus dem Modern Warfare gelöt ein bisschen rausgehen, ne? Also bei allem Battlefield und Modern Warfare 3 und allem drumherum, was kommt, ist mal wieder ein bisschen was anderes und ich mag eben diesen Sci-Fi-Touch. Es ist auch gut, dass es mehr Sci-Fi gibt, ich glaube, das haben wir auch ein bisschen Mass Effect zu verdanken, dass Sci-Fi wieder so eine Rolle spielt. Das ist cool, ja. War lange lag das brach und das eigentlich komplett ohne Grund, wenn man sich mal überlegt, wo kann man noch fantasievoller sein als bei Fantasy oder in der Zukunft halt. In Richtung Sci-Fi könnte ich auch jetzt super die Überleitung machen zu dem nächsten Part, wo ich von dir wollte, nämlich zu Sega jetzt hingehen. Sega! Die hatten einiges an Sachen wieder im Aufgebot, über die können wir nachher quatschen, aber es passt ja hier, Aliens vs. Predator. Ja. Es gab eine Prise, da bin ich aber zeitmäßig leider nicht reingekommen. Nicht Alien vs. Predator. Wie heißt es denn? Colonial Marines. Entschuldige. Wir legen da sehr, sehr viel Wert drauf, dass es nichts mit dem Predator ist. Entschuldige, das ist Macht der Gewohnheit mittlerweile schon. Alien Colonial Marines, Gearbox ist es, glaube ich, ne? Ja. Ja, und ist seit Jahr und Tag in der... Da steht ein total deprimierter Alien in der Tür. Habt ihr schon angefangen? So. Du kannst gerne dazu. Setz dich hin, du kannst gleich gerne übernehmen zum Beispiel. Alien Colonial Marines, komm, Ede. Hast du gespielt? Hast du gesehen? Colonial Marines? Ja. Lass doch den Jungen schlafen. Ja, wenn er nicht will. Toll. Wir müssen ja keinen zwingen. Das ist ja auch Quatsch. Nee, wir müssen nicht. Ja. Kannst du bitte Eddie, rausgehen? Du musst dich entscheiden. Mach die Tür zu, Eddie, von außen. Ja. Alien. Ja, richtig. Colonial Marines, nicht Predator. Ohne Predator diesmal. Es hat alles, was man braucht. Es hat den oh Gott, der Scanner, den Radar, wie auch immer das Ding heißt, Puls, irgendwas. Es hat das Pulse-Rifle, die Sounds sind richtig. Es hat mir fast zu viele Aliens und sehr viele gescriptete Sequenzen, das zumindest das, was wir gesehen haben, ständig. Also du drehst dich um. Alien. Und ein Alien, was gerade jemanden den Kopf abreißt. Dann rennst du weiter. Und ein Alien, was gegen ein Exoskelett rennt, wo ja auch jemand drin ist, der auch gleich tot ist. Und dann gehst du um die Ecke und dann wird jemand gerade irgendwo in den Schacht gezogen. Das ist ja cool, aber es ist teilweise, denkst du dir, okay, wenn das noch eine Minute weitergeht, ist keiner mehr hier. Und dann bin ich wieder alleine. Und das ist eigentlich das, was ich nicht haben will. Wieder alleine irgendwo rumrennen, durch Gänge. Jetzt will ich Marines auch haben. Ja. Um mich herum. Eigentlich also, schon. Das Spiel ist jetzt seit 5 Jahren in Entwicklung? 4, 5 Jahren? 6 fünf Jahre. Jahre. Fünf, sechs Jahre eher, ja. Seit ungefähr. Ich glaube, ich habe eine Newsmeldung in Folge 10 oder sowas dazu gemacht, damals von der Sendung. Und, ich bin eigentlich ohne große Erwartungen reingegangen. Weil das Aliens-Universum, ich mag das Aliens-Universum auf jeden Fall, und bin echt richtig hart geflasht gewesen von dem, was passiert ist. Also es sah fantastisch aus. Grafisch ist es wirklich richtig, richtig schick. Ja, Licht und alles, genauso wie man es braucht. Fantastisch, sieht so widerlich aus, die Aliens, so richtig schön schmierig. So schmierig und so, du fühlst dich so schmutzig, wenn du sie schon siehst. So. es hat was sehr Phallisches. Ja, genau, mit den Köpfen und all dem. Der Sound war, also es lag wahrscheinlich auch daran, dass einfach der ganze Raum einfach nur eine Box war, ja. Aber doch, der Sound war richtig gut. Ja. Die Sprüche waren gut, die Schussgeräusche waren gut, die Animationen sahen richtig gut aus. Das Einzige, was ich wirklich, bemängeln will ich es ja nicht, weil ich mag es ja auch bei Call of Duty und so, war, dass es eigentlich fast wirklich konstant geskriptete Elemente gab, wie du es gesagt hast. Also du läufst um die Ecke, Alien kommt, reißt ihm den Kopf ab, dann gehst du um die Ecke, Blut kommt aus der Decke. Und all sowas. Und es war schon fast zu viel. Also in den Filmen war es ja auch nicht so, dass, genau, dass irgendwie 20 Aliens auf einmal auftauchen und dann sich versuchen auseinanderzureißen. Man fragt sich auch, wie kann man das toppen? Also wenn das der Dauerzustand ist in dem Spiel, wie kann man das dann noch toppen? Ja. Weil es gibt ja auch diesen Moment in Aliens, wo sie halt merken, Alter, sie gucken so übers, unter das Dach quasi und sehen einfach, wie sie da kommen. Und irgendwie 20 Aliens gleichzeitig, dann geht's los und sie sterben alle so ungefähr. Ja. Das passiert im Spiel relativ häufig, habe ich das Gefühl. Ja. Und dann ist so ein bisschen die Climax versaut. Die ist einfach so ein bisschen die. Ja, ich bin gespannt, wie sie das mit dem Spannungsbogen da vernünftig hinkriegen wollen. Eine Tatsache, die ich gehört habe, da kannst, glaube ich, du ein bisschen mehr dazu sagen, Simon. Die Entwickler sollen sich ja, glaube ich, Ridley Scott so als Berater ein bisschen zur Seite geholt haben. Was mich da wundert, weil es ja eigentlich der vom falschen Film für den Aliens. Ja, das dachte ich mir auch. Also es ist so, sie meinten, sie haben mit Ridley Scott irgendwie geredet. Wahrscheinlich haben sie für die Erlaubnis gehabt, in seinem Keller ein bisschen rumzustöbern. So. Sie haben seine Post gelesen, ja, jeden Müll nochmal ausgeräumt. Hier so dahin in der Kiste, ganz ehrlich, ist ein bisschen feucht, hat da ein bisschen reingeregnet, aber guckt doch mal euch um. Und die haben alte Artworks genommen und das finde ich cool, weil das ist genau die Art, wie ich mir das wünsche, dass Spiele die Filme fortsetzen. Sie haben sich die Artworks genommen von den Sachen, die nie in den Film kamen und haben die umgesetzt und haben sich quasi auch einen eigenen Kopf gemacht, aber haben schon versucht, so das Expanded Universe so ein bisschen zu zeigen und das finde ich super, genauso muss es sein, aber trotzdem, also sich an den Regisseur des ersten Teils gewandt, wo nur ein Alien ist und die Spannung eine ganz andere ist und hätten eigentlich James Cameron fragen sollen, der ja wiederum Der lacht in sein Geld, glaube ich. Also. Ja, der liegt irgendwo. Komm mal vorbei. Wie Dagobert Duck irgendwo in einem Geldspeicher. Obwohl, also jetzt grad, er hat sich auch jeden Cent verdient. Ja, also ich gönn's ihm auch. Ridley Scott ist ja gerade dran, wird's noch gedreht oder ist schon abgedreht? Prometheus, das quasi Alien Prequel. Glaube ich dabei oder zumindest er ist wieder drin in der Thematik. Also nein, das der wird doch nicht Schrott. Alter. Aber gerade, dass es um die Piloten geht. Schrott. Das kann, nein, das ignoriere ich jetzt. Nein, Russell Crowe als Ridley Vorfahre oder so irgendwie. Na, Quatsch. Nee, Robin Hood war auch schon super. Nimm das doch nicht als Maßstab. Ich sag, das wird nichts. Das wird ganz furchtbar. Jetzt hör auf! Egal. Hört auf! Ey, aber egal, was ich fragen wollte, ich bin nämlich der Einzige, der das Spiel wirklich nicht gesehen hat und ich krieg immer nur mit, dass ihr alle total begeistert seid. Aber sagt mir bitte, liebe Freunde hier im Raum mit mir, wenn ich da mit meinen Marines losziehe, ne? Ich muss denen aber keine Befehle geben. Nee. Die agieren völlig. Okay, puh. Ich hab mich, ist ja hier alles gescriptet. Ich habe mich gerade echt wirklich gefragt, weil ich hasse nichts mehr in Spielen, als wenn ich so drei Pappkameraden dabei habe, denen ich die ganze Zeit Befehle geben muss, weil die sonst zu blöd sind, selbst in Deckung zu gehen. Du musst aber Geschütze aufbauen. Was? Du musst Geschütze aufbauen, so wie halt in Teil 2. So also, in Teil 2 es gibt auch. So Geschütze. Ja, wahrscheinlich musst du die einfach nur von A nach B schleppen, aber damit kann ich leben, aber ich will halt einfach nicht so, ey, deswegen fand ich auch, wo gerade bei Gearbox sind, wie ist denn mal Brothers in Arms? Mhm. Zum Kotzen. Nicht nur, weil es schon wieder im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, sondern ich hasse das. Ich fand's also, gut. Ich hab's sehr gemocht, aber ich verstehe, warum du es nicht magst. Ich bin wirklich lieber alleine. Oder wenn doch, dann halt so wie bei Aliens, dass die halt auch ohne mich agieren und ich mir jetzt nicht wirklich groß Sorgen machen muss. Aber wenn es so um Micromanagement von drei Leuten geht, das hasse ich. Dann hast du Black geliebt, oder damals? Black war super. Ja, okay, ohne Scheiß, Black war geil. Black kommt doch jetzt ein neues, oder nicht? Ja. Black vom Team, ja, kommt ein neues. Black and White. Heißt es Black? Nein. Ich dachte gerade. Hätte sein können. Das ist extrem cool. Das ist heute ein Funny Day. Ja. Für wann war jetzt Colonial Marines angedacht? Sollte das noch dieses Jahr kommen? 2012, glaube ich. 2012. Genau, also, zweites Quartal. Also wir reden im Podcast 2014 nochmal drüber, wenn es dann draußen ist. Ja. Ja. Ey, es ist schon lange genug in der Entwicklung. Mich würde mal interessieren, was sie da immer geändert haben, weil sie haben garantiert immer und immer wieder was geändert. Glaubst du? Ja, also wahrscheinlich. Grafisch sieht es echt viel, viel besser aus als auf den Screenshots, die man kennt. Auf jeden in Fall, in Bewegung sieht es so viel besser aus. Das ist echt Wahnsinn. War grafisch vielleicht sogar eines der beeindruckendsten Spiele auf der Gamescom. Da würde ich gerne was dazu sagen. Und zwar eine Sache, die mir nicht gefallen hat, weil mich nervt das, wenn Animationen von Gegnern so ein bisschen zuckelig sind. Und die waren mir nicht flüssig genug von den Aliens. Die haben sich auch so auf dem Stand gedreht. So. Fand ich ein bisschen unschön gelöst. Da das so viele sind, fällt das auch nicht so wirklich auf. Aber wenn das nur so ein Gewusel ist und du gar nicht weißt, worauf schieße ich da jetzt gerade, weil alles nur noch Gewusel ist, das finde ich immer so ein bisschen easy. Da macht man sich's zu leicht als Entwickler, finde ich. Vielleicht kann aber auch sein, wenn es nächstes Jahr kommt, dass es noch verbessert wird. Na gut, ich hatte noch ein altes Interview, was ich vor einiger Zeit bekommen habe für die Sendung, da hat der Entwickler gesagt, die haben sehr, sehr viel Zeit damit aufbewahrt, die Sulaco, also das Schiff dort zu designen zu machen, mit dem die Marines dann droppen. Und die haben Zeit aufgewendet, um die Bathrooms hier, die Toilette da zu designen. Das heißt also, alles Design, was in die Toilette gegangen ist, fehlt wohl bei den Marines selber. Muss ja eine tolle Toilette sein, wenn sie es erwähnenswert finden, zu sagen, ey, wir haben übrigens auch die Toilette da designt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Erzähl uns was Interessantes über dein Spiel. Wir haben die Toilette designt. Ja. Mehrere. Frauen und Männer. Wer weiß, vielleicht in der Zukunft ist es ja ein bisschen. Es sind Marines. Es gibt keinen Mann, keine Frau, es gibt Marine. So. Okay. So und ist es wahrscheinlich. Loch im Boden. Weiter bei Sega. Ich glaube, du hast einige Sega-Termine wahrgenommen. Wolf, hast du Anarchy Online mal gesehen? Oder Anarchy Online? Nee. Oder Rise of Nightmares wenigstens? Das habe ich gesehen. Das hast du gesehen. Das habe ich in der Tat gesehen, ja. Es wird ja, ich glaube, man kann sagen, das wird in Deutschland auf keinen Fall erscheinen. Und wenn, dann auch in einer Form, also so zusammengekürzt und zurechtgecuttet und USK-tauglich gemacht. Dass es kein vernünftiges Spiel mehr ist. Es wird's nie geben. Deswegen kann man sagen, glaube ich, es wird hier nicht erscheinen. Und also ich fand's echt interessant, weil ich ja immer noch der Meinung bin, dass die Kinect-Technologie, wer es nicht weiß, das ist ein Horrorspiel für Kinect und also lässt sich auch mit Körpersteuerung steuern. Und es ist kein Rail-Shooter. Es ist kein Rail-Shooter. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Kinect-Technologie echt sehr viel Potenzial hat. Deswegen dachte ich, extrem interessant, mal ein Horrorspiel für Kinect zu sehen. Das klingt sehr vielversprechend und ich habe es mir mal angeguckt und bin ein bisschen ernüchtert. Also es gibt so mehrere Punkte. Zum einen hat es diese typische Sega-Grafik. Man kann es irgendwie nicht wirklich beschreiben, aber wer so Sega seit ein paar Jahren und Jahrzehnten kennt, so man sieht die Figuren, diese japanischen... diese Pixelfiguren, also auch wenn sie nicht pixelig sind, aber die sehen halt einfach nie realistisch aus. Das sind immer so typische, bisschen plastikhaft anmutende und so etwas unrealistische. Der House of the Dead Look, ein bisschen. Ja, so diese typischen Sega-Figuren halt einfach. Und es fängt an, dass man in einem Zug aufwacht und sich da im Abteil mit der Freundin streitet und die Freundin rennt dann irgendwie weg, weil man irgendwie was Doofes gesagt hat, keine Ahnung. Man läuft hier quasi durch den Zug hinterher und versucht sie dann zu finden. Und das erinnert sehr an Hostel 2, das fängt ja auch im Zug an. Ja, und da konnte ich schon sehen, dass die Bewegungssteuerung jetzt noch nicht so wirklich ausgereift ist. Also ich hatte zum Beispiel extreme Probleme damit, so, damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Um mit deiner Figur nach vorne zu gehen, stellst du eins deiner Beine so nach vorne, einen Schritt halt. Und so lange läuft die Figur, bis du das Bein wieder zurückziehst. Und Dito macht sie dasselbe, wenn du ein Bein nach hinten stellst, dann läuft sie halt nach hinten zurück. Das geht noch relativ gut, es ist ein bisschen fummelig, aber was zum Beispiel gar nicht geht, ist das Umdrehen nach links und rechts. Also man muss wirklich nur mit dem Oberkörper so ganz leichte Bewegungen nach links und rechts machen. Weil wenn man sich wirklich in einem, weiß ich, 40-Grad-Radius, wie man es machen würde im Spiel, umdreht, dann dreht sich die Figur fast um die ganze Achse. Also es ist noch nicht fein genug, um wirklich so auf deine Bewegung so zu reagieren. Also es reagiert nicht auf deine Bewegung, sondern du musst dich so bewegen, damit das Spiel so reagiert, wie du es eigentlich gern hättest. Das fand ich ein bisschen ungeil. Ja, und ansonsten, es läuft halt alles in Ego-Sicht ab und die Kämpfe sehen folgendermaßen aus, dass man irgendwo ein Rohr aufsammelt oder eine Axt oder eine scharfe Klinge oder so. Ja, und dann halt die ganze Zeit Schnetzel und Kampfbewegung macht, so wie bei Star Wars Kinect oder so. Und wenn man die Arme hochhält vor das Gesicht, dann macht man eine Blockbewegung, muss halt irgendwie immer timen und zwischen Blocken und Angreifen hin und her wechseln. Und generell hat es halt, es ist ultra brutal, es ist wirklich so dermaßen abstrus brutal, da werden dann Leute zerrissen und in irgendwelche eisernen Jungfrauen gesperrt und dann läuft halt das Blut in meterhohen Wellen, suppt es dann da raus und so, also aufgrund der Brutalität wird es hier nicht erscheinen. Und es hat ganz eindeutig so einen trashigen Charme, ja. Also einen gewissen Charme hat es schon. Es probiert nur, glaube ich, sich selbst viel zu ernst zu nehmen. Also sie hätten probieren sollen, das ein bisschen lockerer aufzuziehen und so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern, aber es tut halt so, als wäre es wirklich so ein knallhartes, ultra brutales Horrorspiel. Man ist auf der Suche nach seiner Freundin und muss sich dann irgendwie durch die Kellergewölbe metzeln und man wartet in einem Meer von Blut und die nehmen es schon sehr, sehr ernst. Ja, und das tut dem Spiel nicht sonderlich gut. Das finde ich schon ein bisschen schade. Du brauchst wirklich ein bisschen dieses Augenzwinkern, was dabei ist. Ich erinnere mich jetzt an einen der doch recht besonderen Dreamcast-Titel von damals, Illbleed, falls den gespielt hat, der, wo du auf einem Jahrmarkt gewesen bist und dort richtig total schräges und vor allem auch nicht nur Standard-Shooter oder Schnetzelspiel ist, sondern auch mal was aus dem Konzept gemacht hat, werden wir bei einem Dreamcast-Port das mal in Ruhe dann ausführen. Aber sowas hätte ich mir dann eher vorgestellt, damit mich das dann nochmal reinzieht, weil ich brauche kein überbrutales Slasher und wo nur das Gimmick ist, dass du eben jetzt mit Kinect die Sachen durchhaken kannst. Das habe ich auf der Wii auch schon im reduzierten Maße machen können. Genau, das ist ein Gimmick. Also wenn man es klasse steuern würde mit dem Pad, wäre es unglaublich langweilig. Das wird niemand dann kaufen sehr, wollen. Sehr, sehr uninspiriert und öde. Und die Kinect-Steuerung funktioniert in dem Fall noch nicht gut genug, als dass man sich dann wirklich komplett auf das Spiel einlassen könnte und auf die Atmosphäre und da irgendwie in die Story, in Anführungszeichen, eintauchen kann. Also das ist so ein Hybrid, der für mich nicht sonderlich gut funktioniert. Also ein bisschen freue ich mich schon drauf, so, also wie gesagt, dieses sehr trashige und natürlich auch diese haarsträubend brutalen Szenen, das ist halt so bekloppt schlecht, dass man schon sehen will, so, aber man nimmt es nicht ernst, also es macht einen psychologisch, greift einen das jetzt irgendwie nicht an und dadurch, dass es halt so extrem übertrieben dargestellt ist, kann man das auch sehr leicht abtun als, okay, jetzt wollten sie mal hier ein total hartes Horrorspiel machen und genauso fasst man es dann auch auf, also ich habe es nicht wirklich ernst nehmen können und deswegen war ich da so ein bisschen ernüchtert. Also die Idee finde ich immer noch cool. Ich freue mich, wenn irgendjemand mal für die Kinect geilere Ideen hat als die 100. Sportspielsammlung oder kleine Tiere zu knuddeln. Aber in dem Fall ist es noch nicht ausgereift genug. Also da ist eine gute Idee für mich ein bisschen verschenkt, muss ich sagen. Also ich habe das Ding ja auch gezockt und ich muss auch sagen, dass das das war das Spiel, das der Franzose versaut hat für mich, weil er sich nicht bewegen konnte. Hey, du und deine Franzosen, ey. Ja, das war das. aber es ist tatsächlich so, dass es wirklich eine nette Tech-Demo ist, schon fast. Also so, was könnte man mit Kinect machen, wenn es kein Rail-Shooter ist? Aber das muss halt einfach noch in 2 Jahren nochmal versucht werden und dann mit den Erfahrungen, die man gesammelt hat aus der Entwicklung von Rise of Nightmares. Aber selbst wenn es eine Tech-Demo wäre, wäre es mehr so ein Prototyp. Also das hat mich, das hat mich am meisten gestört, so wenn ich versuche, mich mit meiner Figur umzudrehen und Kinect interpretiert meine Bewegung als viel zu stark. Also ich drehe mich halt so ein bisschen um und die Figur macht erstmal einen 180 Grad. Ja, also der ganze Immersionsfaktor, der da sein muss, wo du eigentlich dich richtig einbeziehen musst ins Spiel, dadurch, dass du mit deinem Körper steuern sollst, dich ja wirklich da fühlen. Und wenn ich da mich 100% konzentrieren muss, dass ich nicht zu weit mit meiner Hand genau oder sowas dort gehe, dann ist die ganze Stimmung dahinter. Ja, genau. Man eiert da so rum, dass man sich irgendwie darauf konzentrieren muss, dass man irgendwie durchs Level kommt. Und wenig Auge hat für die ganzen anderen Details. Also eine kleine Ernüchterung. Ja, es ist wirklich sehr schade eben, weil wirklich Konzepte für Kinect waren diesmal auch nicht, außer jetzt so einem Rise of Nightmares, was in die andere Richtung gewesen sind, nicht da. Du hattest Sachen, die vorgestellt wurden wie Star Wars Kinect oder irgendwelche Kinect Adventures und so weiter, aber es fehlt immer noch das Spiel, wo ich sagen würde, hey, Kinect, da hätte ich Bock drauf. Selbst Kinect Star Wars ist ja mittlerweile auch bekannt, dass sie es jetzt auf nächstes Jahr irgendwann verschoben haben, weil sie selber mit der Produktqualität noch nicht zufrieden sind, was auch nicht gerade geil ist, weil dann ist Kinect auch schon mal irgendwie 1,5 oder vielleicht schon 2 Jahre alt. Und wenn sie dann noch sagen, wir müssen die Spiele verschieben, damit das irgendwie alles geiler funktioniert, habe ich mittlerweile auch nicht mehr ganz den Glauben dran, dass sich das nochmal so für ernsthafte Spiele irgendwann etablieren wird oder Hardcore-Gamer das wirklich annehmen werden. Mhm. Gut, du hast Child of Eden reingeworfen, ist natürlich einer, der wirklich fast schon der einzige Titel, dort ausbricht. Ich muss sehen, in der Mangelung eines Kinect habe ich es aber auch mit Gamepad gespielt. Ich finde es aber auch mit Gamepad fast, also es ist nicht die ganz krasse Spielerfahrung, Child of Eden. Spielerfahrung? Ja, ist es schon. Du hast es selbst gesagt. Ja, ich habe es gesagt, tatsächlich. Es ist nicht die krasse Erfahrung, die man da macht. aber mit Kinect fand ich Child of Eden eher ein bisschen hakelig, stellenweise. Ja, muss ich hab, tatsächlich sagen, mein Gesicht ist hakelig. Also ich habe mit Tetsuya Mitsugushi, der das Spiel gemacht hat, habe ich bei der Präsentation das Spiel vorführen gesehen. Weißt, der war mit zusammen, Gregor. Genau, und auch bei der Präsentation sogar. und er hat zum Beispiel sehr, sehr methodisch gespielt. Zum Beispiel, ich hätte erwartet, dass man da mehr sich in den Rhythmus fallen lässt, aber er stand da so wie ein Schluck Wasser in der Kurve und hat so ein bisschen seine Finger bewegt. Würde ich sagen, ist da der Kinect-Gedanke noch da, dass man sich so in das Spiel reingreift? Ja, da merkt man einfach, dass das sein Spiel, der kennt es halt von vorne. Genau, der genau. Muss sich da nicht mehr groß bewegen. Er weiß den genauen Bereich, wo er sich links und rechts bewegen muss, aber so diese Emotion hat mir da bei ihm schon da gefehlt. Und die konnte ich bei mir nicht. Aber das ist ja generell bei Präsentationen mittlerweile so, dass viele Präsentationen sehr, sehr langweilig gehalten werden, weil die Leute eben ihr Spiel schon auswendig kennen. Aber das hast du ja schon. Apropos langweilig, ab Ubisoft. Tag. Was heißt die Nein, das war in der Meinung einer vernünftigen Überleitung. Bei Ubisoft. Ubisoft. Fabian, du bist bei Ubisoft gewesen. Genau, ich war mit Eddie da. Wir haben unter anderem gesehen Assassin's Creed Revelations, wo ich persönlich eigentlich mega viel Bock drauf habe und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es auch ein bisschen untergegangen ist gegenüber all den Battlefields und den wirklich großen Spielen der Messe. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es ist das gleiche Spiel wie vorher. Natürlich ist es das gleiche Spiel wie vorher. Vielleicht ist es auch deswegen so untergegangen, weil einfach es keiner mehr sehen kann. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube einfach, dass du wirst halt wenig neue Fans damit irgendwie ziehen können. Es ist halt ein bisschen Fans. Fanservice und du hast wieder Ezio und du hast, wie heißt der andere? Altair. Und du hast andere Städte, du bist in Konstantinopel unterwegs. Aber ich glaube, wenn man das vorher geil fand... Und ganz kurz eben, bevor ich vergesse, und du bist auch in der Burg von Vlad dem Fehler, also Dracula. Dem echten. Alter, und das ist schon wieder geil. Kaufgrund. Ja. Zack. Egal, weiter. Ja, ich glaube, es ist halt einfach mehr von dem, was man vorher schon geil fand. Wenn man es geil fand und wenn man es blöd fand, dann wird es einen, glaube ich, jetzt auch nicht umstimmen, weil es hat die gleichen Schwächen, wie zum Beispiel die Kämpfe sind viel zu einfach. Und das haben wir da auch mal angesprochen, denn das war ganz interessant. Und der Entwickler vor Ort meinte dann, sie haben jetzt 30 Millionen Spiele verkauft und sie wissen genau, ein gar nicht mal so kleiner Teil davon sind irgendwie Casual Gamer und denen kann man es nicht zumuten, dass sie kämpfen müssen wie bei Demon's Souls. Und deswegen werden sie weiter die Schiene fahren und sie haben es sogar noch vereinfacht. Eine der Neuerungen ist zum Beispiel, dass man jetzt über 300 verschiedene Arten von Bomben bauen kann, was total absurd ist und was dazu führt, dass man dann wie so eine Art Handgranaten hat, die man in Gruppen von Gegnern wirft, die sofort alle draufgehen. Also das hat halt wirklich mit Anspruch nicht so viel zu tun. Ansonsten aber das gleiche coole Rumklettern. Es sieht nach wie vor cool aus. Ich freue mich auch drauf, die Story irgendwie weiterzuhören, weil sie so ein bisschen langsam zerfahren wird und man das Gefühl hat, sie wissen auch nicht so ganz, wo sie hinwollen. Sie versprechen aber jetzt, sie lösen das alles auf und die Geschichte von Ezio, Altair und auch Desmond wird irgendwie zu einem coolen Ende gebracht. Also von daher, ich freue mich drauf. Es wird aber nichts, was irgendjemand überraschen wird oder überzeugen wird, der es vorher nicht mochte. Ich glaube, du darfst da auch als jemand wie Ubisoft, der wirklich jetzt quasi auf eine Goldader damit gestoßen ist, wie die Formel funktioniert, du darfst da nicht zu viel verändern. Du willst die Leute zu einem vernünftigen Abschluss daraus bringen. Und es kann dann bei einem Assassin's Creed, wahrscheinlich ist das danach dann das dritte oder so dann erst, weil das ist jetzt die Ezio-Trilogie sozusagen, die man dann spielt. Da können sie wieder innovieren. Da sind sie, glaube ich, auch gut damit bestellt, einfach mal so den Ball flach zu halten und einfach reinzubuttern in die Grafik, in die Story, in so weiter. Da werden sich ja auch genug 8, 9, 10 Millionen Leute finden, die es dann noch kaufen werden. Also diese Sache mit den Bomben, das finde ich auch sehr fadenscheinig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie cool es ist, dass ich mir jetzt 300 Bomben basteln kann. Also darum ging es eigentlich noch nie in Assassin's Creed und das ist auch so ein, da sind wir wieder bei so Mini-Micro-Management, um mir selbst irgendwas cooler zu machen, aber ich will das eigentlich gar nicht haben. So, gib mir eine Form von Handgranate, ich habe die kaum benutzt. Aber wenn ich mir jetzt, ich weiß ganz genau, dass ich da eine Mission habe, wo ich eine, da muss ich drei Zutaten zusammen suchen, damit ich mir eine Napalmbombe basteln kann, weil sonst komme ich nicht durch den Holzverschlag und so. Und darauf habe ich exakt keinen großen Bock. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber was die Kämpfe angeht, weil du gerade gesagt hast, Fabian, die leichten Kämpfe, ey, die fand ich immer ziemlich cool bei Assassin's Creed. Also ich fand, das ging so leicht von der Hand und die Kämpfe hatten so einen Flow und waren jetzt nicht zu anspruchsvoll, aber genau dadurch fand ich die extrem angenehm. Also ich hatte auch nie den Eindruck, dass es in Assassin's Creed um wirklich ausgefeilte Kampfchoreografien geht oder darum, besonders viel Kombos zu beherrschen und quasi so der Meister am Pad zu werden, damit du die Kämpfe schaffst. Darum geht's gar nicht. Und deswegen fand ich das eine relativ kluge Entscheidung, die Kämpfe auch so weit zu vereinfachen, dass man schon so weit durchkommt, dass man auf jeden Fall sofort zwei Minuten später wieder an der Häuserwand hochrennen kann und wieder den nächsten belauern kann. Also ich freue mich auch sehr auf Assassin's Creed 3 und freue mich ebenso auf die Story und bin echt sehr gespannt, wie sie das jetzt alles auflösen. Also nach dem Hammerende werden wir jetzt nicht sagen, aber wer Assassin's Creed Brotherhood durchgespielt hat, das hörte mit einem echt krassen Cliffhanger auf. Also es war jetzt mal... Das war ganz, ich werde es nicht sagen. Nein, das waren keine Dinosaurier. Das können wir, glaube ich, sagen. Nee, aber ey, das war echt so, also wer ein bisschen die Serie und die Story verfolgt hat, das war ein ganz schöner Bang am Ende und ich bin das sehr gespannt, wie sie das jetzt auflösen. Aber auch ganz schön wie Kai aus der Kiste irgendwie, oder? Also völlig unerwartet, dass da am Ende sich erstellt. Ja, aber finde ich geil, dass es so unerwartet war. Ja, bei jedem anderen Spiel irgendwie weißt du am Anfang eigentlich schon, worauf es hinausläuft und da kam am Ende so in der letzten Szene noch mal so ein Twist und das fand ich extrem geil. Also mich hat das echt sehr überrascht. Ja, aber ich bin gespannt, wie sie danach dann jetzt weiter erzählen wollen, weil es ja einfach schon auch wirklich krasse Auswirkungen auf die Konstellation der Figuren hat. Es ist ein bisschen wie, welches Dexter-Staffelfinale war das? Das vierte? Nein, ich spoilere es ja jetzt nicht, aber da denkt man ja auch, okay, wie soll denn das jetzt bitte jemals weitergehen und noch irgendwie die Geschichte cool weitererzählt werden können? Und das Gefühl hatte ich da auch so ein bisschen. Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Gut. Nee, das ist egal. Auf jeden Fall Assassin's Creed. Ich wollte schon 3 sagen, aber es ist ja eigentlich schon 4, ne? Im Grunde. Der vierte Teil. Ist es 4. Es ist 2.3, also Assassin's Creed 2, der dritte Teil. Aber es gab noch einen anderen dritten Teil bei Ubisoft. Es gab noch einen anderen Teil. Ich glaube, wir müssen da nicht so extrem viel Zeit drin verlieren, oder? Oder müssen sehr viel über Far Cry 3 erzählen? Ich kann dabei verlieren, weil die Präsentation war sehr kurz. Also es waren tatsächlich vielleicht 5 Minuten, wo man aufwacht mit dem Protagonisten im Dschungel und man ist offenbar in der Gewalt von so einer Horde total irrer Typen, wo jemand einen ganz coolen Monolog dann hält. Und es fängt dann damit an, dass man merkt, man hat einen Stein an das Bein gebunden und wird über eine Klippe geworfen und fällt ins Wasser, wo man ihn eigentlich ersaufen müsste, kann sich aber befreien, krabbelt dann aus dieser Höhle raus, findet auch relativ schnell eine Waffe und ist dann wieder in dem Dschungel und hat so ein bisschen das typische Far Cry-Feeling gleich wieder und muss halt an diesen ganzen Irren vorbeikommen durch so einen Camp zu einem Hubschrauber, mit dem man flüchten möchte. Und das wurde dann halt wirklich sehr schnell vorgeführt und sie haben so ein bisschen gesagt, man hat ein bisschen spielerische Freiheit, man könnte jetzt sich da an so einem Seil runterlassen in dieses Camp, man kann auch einfach hinlaufen. Man kann aber jetzt schlecht sagen, inwiefern sich das spielerisch dann wirklich irgendwie auswirken wird, weil es einfach sehr kurz war und er auch, man hat gemerkt, er hat genau auf diesem Weg gespielt, wie er die Präsentation am Tag irgendwie 37 Mal macht. Es sieht aus wie Far Cry, es sieht ziemlich cool auch aus, es lief allerdings auch auf irgendeinem High-End-PC und sie sagten dann, sie werden versuchen, die Konsolenversion so schön zu machen, wie es geht, was natürlich auch die einzig mögliche Antwort ist, die man auf so eine Frage geben kann. Ist es natürlich. Das macht Ubisoft ganz gerne, hatte ich auch bei, was war es, Call of Juarez, ist auf einem High-End-PC gelaufen und dann kam die Konsolenversion hier an. Also es kommt auch erst irgendwann nächstes Jahr raus. Ich glaube, das wird ziemlich cool werden, aber ja, man kann jetzt wenig Konkretes sagen, aber ich glaube, Simon möchte noch was dazu beitragen. nett darauf hingewiesen, dass ich dreimal den Finger gehoben habe und gewunken habe, wie so ein ungeduldiges, kleines, dummes Kind. Ich wollte nur, weil du ganz kurz es gestriffen hast, den Monolog, den einer der Söldner hält. Ich fand daran sehr geil, dass es eben jetzt, also es kommt immer mehr an Filme ran. Ich weiß, gerade Gamer haben das ja oft gar nicht so gerne, dass Spiele wie Filme werden, aber wenn die Charaktere so glaubwürdig sind wie in einem guten Film, finde ich das völlig in Ordnung. Und dieser Bösewicht, der war richtig geil synchronisiert, der hatte einen geilen Satzbau, der hat einen guten Monolog geschrieben bekommen. Das wirkte für mich einfach besser, als ich es gewohnt war und dachte mir, ich weiß, dass ich mich ertappt hat, aber ich dachte, ey, das ist der, hat jetzt nicht die Gesichtsanimation von einem L.A. Noir, aber es trifft mich eigentlich, der Charakter ist mindestens genauso glaubwürdig, weil die Stimme so gepasst hat und das hatte es hat mir einfach echt so ein bisschen Schauer über den Rücken gebracht. Ich hoffe, dass es nicht nur ein Monolog war, der eben für den Trailer und für die Preso gemacht war, sondern dass die Charaktere wirklich so ein bisschen echter wirken als bisher. Ich fand das in Far Cry aber auch schon immer ganz geil. Also auch Far Cry 2 hatte, finde ich, auch schon recht glaubwürdige, wenn auch etwas eindimensionale Charaktere. Also gerade so die Bösewichte überall, die waren alle so, ja, wie in, wie heißen denn die ganzen Afrika? Ja, Blood Diamond und Co. Und ja. Sowas, ja. Also ja. Halt ein Klischee, aber gut gemacht. Solange die KI der Gnus da besser ist. Ich muss nur mal eine Sache einschmeißen, noch mal ganz kurz zu Assassin's Creed, dann soll das Thema wirklich beendet sein. Aber ich hab's auch getwittert, was keiner weiß, und wenn es stimmt, ist es halt echt ein krasses Ding, von wegen Story und wie wird es aufgelöst. Alter Ea und Ezio sind nicht verwandt. Die sind nicht verwandt. Also man dachte halt immer, dass das quasi eine Linie von Assassinen ist. Haben wir auch gedacht, und Desmond gehört doch auch dazu, oder? Genau. Und es gab einen Artikel auf, Kotaku, kann man ruhig sagen. Der Schreiber, der Story-Schreiber, Darby McDavid, hat bei einer Präsentation gesagt, und das ganz beiläufig. Der auf der Gamescom das präsentiert hat. Ach, der war das auch was. Der Story-Schreiber. Scheiße, wenn ich das gewusst hätte, hätte man direkt fragen können. Und laut diesem Artikel hier hat er mal so eben im Nebensatz gesagt, dass sie nicht verwandt sind und dass es aber auch kein Geheimnis, keinen Grund gibt, daraus ein Geheimnis zu machen, was eigentlich die Chronologie und die Bedeutung jeder Figur jetzt mal völlig umdreht. Wollte ich nur noch mal kurz anschauen. Sicher, dass es nicht irgendwie falsch interpretiert wurde? Weil ich kann nur weitergeben, was in diesem Kotaku-Artikel steht. Kotaku macht keine Fehler. Das stimmt. Es gibt ja auch diesen neuen Trailer, wo man den Protagonisten laufen sieht und dann gibt es immer so diese typischen Schwarzblitzer und das Gesicht verändert sich, wird dann von Alter Ea zu Desmond zu Ezio und das geht so im Kreis. Und ich meine, das spricht ja eigentlich schon relativ deutlich dafür, dass es eigentlich irgendwie der gleiche Mensch in verschiedenen Epochen war. Sollte man meinen. What sollte a twist! Mhm. Ich meine, aber das wäre schon wieder cool, wenn die doch gar nicht verwandt sind. Am Ende hat es eine ganz andere Bewandtnis, dass sie eben nicht verwandt sind. Ach, was weiß ich. Ja, aber ist eine Person, also dann ist sie auch nicht verwandt. Egal, ich wollte gar nicht über Assassin's Creed, es fällt mir nur so ein. Ja, egal. Gut. Wo waren wir jetzt gerade? Nee. Far Cry hatten wir, aber Far Cry. Ich habe noch eine Frage zu Far Cry, weil du meintest, die Irren, sind das dann wirklich verrückt? Ja, das sollen wirklich Psychopathen sein. Also das ist auch ein bisschen das, was Simon beschreibt. Das ist wirklich sehr, sehr eindringlich. Ich glaube, es geht irgendwie so, habe ich dir die Definition von Verrücktheit erklärt und er redet halt wirklich ganz wirres Zeug und schmeißt sich dann mit diesem Stein über die Klippe. Also es ist halt wirklich emotional, ist das schon sehr, sehr gut gemacht und auch diesen Ausdruck, den er in den Augen hat, da kommt es ein bisschen dem zugute, dass so Polygon-Charaktere sehen immer nicht ganz so menschlich aus. Ja. Und bei ihm ist es dieses Überzeichnete in den Augen, dass du halt wirklich so einen Wahnsinn darin dann erkennst und dass er die Präsentation auch recht stark gemacht. Ansonsten wäre es relativ belanglos gewesen, was man in 5 Minuten gesehen hat. Ich glaube, das soll halt wirklich so eine Bande an total verrückten Psychopathen einfach sein. Und wie war es wieder? Insel, Sonne oder was? Ja, ja, es ist typische Karibik-Insel-Feeling. Also wieder zurück zum ersten Far Cry ein bisschen. Far Cry 2 auch richtig, richtig. Ey, Far Cry 2 war so mies. Immer das Gleiche. Also ich hoffe, dass sie da ein paar Fehler vermeiden im nächsten Far Cry. Also da wieder zum Look des ersten Far Cry zurückzugehen, nachdem Crysis jetzt komplett in so urban, also für meine, ich habe nicht die späteren Level gesehen, aber so in urbane Settings abgeglitten ist, ist, denke ich mal, wieder so ein guter Rückschluss auf die Anfänge der Serie. Das ja, vor allem dürfen die solche Sachen nicht machen, wie dass du irgendwie auf der ganzen Karte 20 Gangster-Nester hast und dann hebst du sie aus und kriegst eine Meldung, dass du jetzt eins von 20 ausgehoben hast, fährst 5 Meter weiter und wenn du dann wieder zurückgehst, sind auf einmal wieder voller Gangster. Aus dem Nichts sind sie einfach... Ey, Alter, da habe ich wirklich ausgemacht, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist ja eigentlich auch wie bei Assassin's Creed, wo es immer diese Türme gab und so, die man einnehmen konnte, wenn man es einmal gemacht hat, das waren, glaube ich, Borgia-Türme, dann waren die für den Rest des Spiels einfach auch mir und da gab es keine Gegner, sondern es war mein befriedetes Areal, wo ich mich dann frei bewegen konnte. Das ist ja super frustrierend, wenn du wieder hingehst dann und auf einmal ist da wieder alles voller Gegner. Dich, warum machst du das? Ja. Kannst du auch sein lassen. Egal. Gut. Was ich gesehen habe. Aber cool, ich freue mich auf Far Cry. Ja. Hab ich Bock. Kommt noch was von Ubisoft? Rayman. Ich habe noch Tim und Struppi gesehen, also Tintin. Aber es ist eigentlich gar nicht wert, dass man mehr als 3 Zeilen darüber verliert. Es ist halt ein 2D. Das ist ein Sidescroller ein bisschen, oder? Ja, ein 2D-Sidescroller mit nettem Koop-Modus. Sieht ganz okay aus, aber ist halt wirklich, glaube ich, echt ein total belangloses Spiel. Ja. Okay, aber Rayman hingegen war echt geil. Also ja, hat richtig Spaß. Das habe ich nicht gesehen und gezockt, aber Simon hat es gespielt, glaube ich, mal mit den anderen. Also ich konnte es auf dem Floor anspielen, oder generell jeder konnte es auf dem Floor anspielen. Ja, wir haben es auch auf dem Floor angespielt, ja. Und es war ein Level, was? War irgendwie ein Abschnitt zumindest, mit 4 Spielern, 4 Spieler Koop und das Geile ist halt, ist ähnlich wie Super Mario Bros. Wii. New Super Mario Bros. Wii. Und du spielst auch irgendwie gegeneinander. Also es ist eher so, wer kommt überhaupt ins Ziel, wenn ja wie? Und wen lässt er dabei irgendwie auf der Strecke? Nur als Beispiel, wenn man stirbt, kommt man in so eine Blase und genau wie New Super Mario kann dann mit der Blase, ja, aber man kann mit dieser Blase halt zu den Kollegen quasi schweben und die müssen einen hauen, damit man rauskommt. Ja, können sie aber auch lassen. Also ist wie, davon gibt es 1000 Varianten. New Super Mario Bros. Wii, aber... Ja, aber diesmal jetzt mit geiler HD-Grafik, oder? Das ist halt so schön gezeichnet. Aber ich muss mal ganz kurz, können wir mal aufhören, wenn wir jetzt immer über Nintendo sprechen, dass wir uns jedes Mal drüber aufregen, dass die Spiele in SD sind, weil es ist nun mal einfach halt so. Also ich finde, es macht keinen Sinn, sich jedes Mal darüber aufzuregen. Da können wir uns ja im Umkehrschluss aber auch drüber freuen, dass es jetzt in HD ist, aber dann kann ist, ich auch bei jedem PS3-Spiel jetzt sagen, ja, aber ich kann es nicht mit Bewegungssteuerung steuern oder ich kann bei der PSP nicht auf dem Bildschirm tippen. Nein, der Hintergrund also ist... Es ist so ermüdend, nach 5 Jahren immer zu sagen, ja, es ist aber nicht in geiler HD-Grafik. Ich bin Nintendo-Hater. Nee, das war nur Gregor. Mein Hintergedanke ist, was ist denn aber sonst das Alleinstellungsmal von dem Rayman, wo du genau das Erlebnis dann sonst in der Form in New Super Mario Bros. Wii haben könntest, als denn die HD-Grafik, die dann da ist? Was bringt es einem denn mehr? Das Gesamtpaket war einfach total unbequeme Fragen, so. Kompetent gestellt. Ja, wirklich nah rangehen und man sieht immer noch super süße Details. Also zum Beispiel die Augen der Charaktere sind mit so feinen Stiften gezeichnet, dass wirklich, wenn man da nah rangeht, man einfach noch Details erkennt. Das finde ich einfach, das bietet schon was irgendwie. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das einen Mehrwert bieten kann, HD, so gesehen, aber doch, bei diesen handgezeichneten Details sieht man halt jeden Pinselstrich so. Das ist schon Tauchen die Hasen auf? Das Gegner, nee. Yes! Dann kann ich es auch spielen. Die kriegen ja hier Kinect-Spiel, wo du sie töten kannst. Glaube ich, ein Spiel komplett ohne Hasen. Endlich mal. Endlich. Ja. Also, da bin ich auch kommt bestimmt noch Hasen, irgendwo. Ey. Irgendwo wird ein Hase sein. Ich garantiere es euch. Ja, so im Hintergrund. Aufgeknüpft. Das ist eine der Überraschungen für mich, der Messer. Ich habe mich da vorher schon gefreut, als es zur E3 gezeigt wurde. Ich meine, Plattformer mit Koop, so was will man mehr? Das macht halt einfach Spaß. Immer. Ja. So, ich fand Super Mario im Vergleich ein bisschen weniger spaßig, muss ich ja sagen. Also mich haben da ein paar Sachen gestört. Das wiederum fand ich von vorne bis hin originell. Also New Super Mario Bros. Wii musste ich halt reinkommen für 2 Stunden und dann danach hatte ich dann viel Spaß. 2 Stunden? Ja, ich habe 2 Stunden gespielt, bis ich dann wirklich das Gefühl hatte, so jetzt geht's ab. Aber wann hast du eigentlich mal gearbeitet? New Super Mario Bros. Wii musste man ein bisschen länger spielen, um irgendwie warm zu werden, was bei Rayman nicht so war. Da warst du halt direkt drin und es war halt echt alles sehr, sehr nett. Ja. Und aber hier, Simon, wo will ich haben? Vielleicht kannst du jetzt die Zeit nutzen und diese Gelegenheit nutzen, mal deine vielleicht Kritikpunkte, die du am neuen Mario für 3DS hast, mal ein bisschen auszuführen, denn es ist in der Sendung ja sehr kurz gekommen. Jetzt wird's interessant, denn hier stoßen wir jetzt eine Tür auf. Was willst du sagen? Wenn ich schon angucke. Nein, nein, nein, nein, nein. Ich will gar keine, aber ich meine, du hast ein neues Marvel-Spiel und du bist einer derjenigen, die so ganz leichte Kritik anklingen. Nee. Das ist doch mal, kann man doch mal ausführen. Nein, da muss ich jetzt mal, wer ist denn hier noch da? Okay. Der Trant würde jetzt sagen, da sprechen wir zugunsten der Sendung nicht mehr drüber. Die Schweine haben mich einfach so geschnitten, wie bei Tine Wittler RTL, so dass ich, dass es wirkt, als ob ich was gegen Mario sage. Dabei habe ich eigentlich gesagt, eigentlich geht mir Mario mittlerweile am Arsch vorbei, weil die machen irgendwie immer das Neue, auch das so wie mit Star Fox 64. Verstanden. Warte, da war dann der Schnitt. Aber was ich eigentlich sage, das neue Mario ist super. Oder was? Wollte ich sagen, aber dieses Mario hat mir richtig gefallen. Dann habe ich 5 Minuten lang also der wäre abgedruckt, hätte der werden können, weil der so gut war, was ich da gehalten habe, den Monolog zum Spiel. Ist ja egal, abgedruckt. Bäckerblume. Weißt du, hinten. Hört mir noch einer zu? Ja, das lustige ist, stimmt sogar. Was ich eigentlich sagen will, ich habe es wirklich gelobt und habe gesagt, ey, geiles Spiel. Hat mich überrascht, weil es eben einen neuen Look hat und eben dem Ganzen etwas hinzubringt, was dieses typische, wir machen jetzt Mario 64 oder wir machen jetzt noch schlimmer, wäre es gewesen, wenn sie gesagt hätten, hier Mario, wie ist das neue? Wie heißt es denn? Galaxy. Wir machen jetzt einen 3DS-Ableger von Mario Galaxy. Finde ich einfach lame. Sollen sie gefälligst sich was Neues überlegen. Haben sie ja gemacht. Das ist ja das Gute daran. Deswegen Daumen Neue? Hoch, Nintendo. Doch mal, was ist denn das Neue, naja, das Mario? Das wirklich Neue kann man es jetzt auch nicht nennen, weil sie machen quasi so eine Art Best-of aus verschiedenen optischen und spielerischen Bestandteilen, die sie aus allen anderen Teilen, die es vorher gab, genommen haben, so rund um die 3DS-Stärken geschneidert. Es gibt so ein bisschen Stellen, wo halt die Bildschirmtiefe genutzt wird, wo du nicht gleich blicken sollst und kannst, ob du im Vordergrund oder Hintergrund dich bewegst. Man kann jetzt nicht sagen, dass es wirklich neu und innovativ ist, aber irgendwie machen die ja trotzdem mega viel Spaß. Also ich finde aber, Mario Galaxy war schon innovativer, als das jetzt ist, aber man kann auf einem so einem kleinen Handheld, hätte auch Mario Galaxy jetzt gar nicht funktioniert. Ach, das, ich weiß nicht, hätte man sicher, ist ja auch immer eine Frage, wie man das transportiert, hätte man sicher auch machen können. Gerade wegen dem 3D-Effekt wäre das doch sinnvoll gewesen, so eine Kugel. Weißt du, was ich meine? Es ist ja eigentlich sehr verlockend, das in 3D zu machen. Dieses Rumfliegen dann und so von dem Planet zu Planet. Ich glaube, es hätte halt viel von seiner Wirkung irgendwie verloren. Wäre doch super gewesen, wärst gestartet und hättest dann mit dem Tilt-Sensor oder wie das Ding heißt, gelenkt, so wie auf dem Star Fox so ein bisschen. Ich bin ja froh, dass sie es nicht gemacht haben. Wir diskutieren hier im Grunde auch alle in dieselbe Richtung, weil ich finde es ja auch cool. Es ist jetzt nicht mega originell, aber ich fand so das, was ich gespielt habe, als jemand, der Mario nicht zwingend braucht, der sich viel mehr auf das neue Luigi's Mansion gefreut hat zum Beispiel. Das fand ich auch cool. Aber das macht mir viel, viel mehr Spaß als Mario. Einfach, es hat eine Waffe, es hat Mario-Flair, ohne dass Mario permanent in jeder Szene ist. Hat mir persönlich besser gefallen als das neue Mario, aber beides ist auf hohem Niveau, würde ich jetzt sagen. Nach kurzem Anspielen, 10 Minuten vielleicht. Aber von den Nintendo-Titeln ist doch Luigi's Mansion 2 das Beste gewesen. Ich glaube, das ist Geschmackssache. Also ich fand auch, ich meine, wir hatten das Thema Nintendo vorhin schon mal, deswegen jetzt gar nicht mehr so lange, aber mir persönlich hat auch Mario Kart super gefallen, weil es halt von, das läuft super flüssig, es hat echt coole Strecken gehabt und es wird halt von Retro irgendwie mitgemacht, die halt auch Metroid Prime und Donkey Kong Country Returns gemacht haben. Also mir hat das echt gut gefallen. Ich glaube, da steckt auch relativ viel Innovation drin, was man nicht unbedingt denken würde bei einem Mario Kart. Na gut, wenn du... Doch, ich Mario Kart ist doch immer geil. Ja, so, also ich aber Mario Kart ist halt, sorry, aber das ist schon sehr viel immer wieder aufkochen und die gleichen Strecken wieder reinpacken. Aber ihr unterstützt es alle. Ich gebe mal wieder an Gregor ab, damit er auch noch was sagen kann. Ihr sorgt dafür, dass dieser Scheiß immer und immer, nicht der Scheiß, aber das Spiel immer und immer und immer und immer wieder kommen, indem ihr sie immer wieder lobt und kauft. So. Also meine Mario Kart Vorbestellung ist raus. Das ist halt reine Nostalgie. Nein, die muss man mal so sagen. Es gibt einfach keinen besseren Fun-Racer als Mario Kart. Ja, die Sache ist eben, jeder immer nur Mario Kart kauft, egal wie es ist, das ist das Problem. Jeder kauft immer Mario Kart so reflexartig, es gibt neues Mario Kart, es gibt neues Zelda, es gibt neues Star Wars, es gibt neues Mario. Es gibt aber auch kein besseres, das stimmt leider wirklich. Also, ja, aber es macht ja auch keiner, weil du gegen Mario Kart keine Chance hast. Es ist ja völlig egal, wie das ist. Das ist doch immer dasselbe. Es gibt ja genug Leute, die keine Nintendo-Plattform haben, trotzdem sehe ich auch nicht Xbox oder PS3 exklusiv oder so irgendwo einen cooleren Fun-Racer. Also wenn ich mir Mod Nation Racers anschaue oder auch Sonic und Sega, die sind alle nicht schlecht, aber die kommen halt nicht an die Klasse von Mario Kart. Also das einzige Spiel, das in letzter Zeit wirklich so in die Richtung ging und geil war Blur, fand ich. Also Blur war so der beste Blur. Mario Kart, ich sag, das ist ein Mario Kart Klon, ist halt jetzt dumm, das zu sagen, aber eigentlich Mario Kart Klon, den es gab, und dann hast du ja gesehen, was jetzt mit dem Studio passiert ist. Ja, aber das ist echt so schade, traurig, weil das Spiel war sehr, sehr gut. Also ich meine, wir driften jetzt schon mega weit ab, aber das war ein super gutes Spiel. Bis Level 50 oder 40 oder sowas. Ich habe Stunden damit verbracht, Blur war richtig gut, aber dann verkauft sich halt Mario Kart halt. Und ja. Meine ich ja. Es ja, die Sache ist, es ist. Klassisch hat es halt sehr, sehr einfach. Ich glaube, es ist relativ müßig jetzt drüber zu reden. Es wird sich verkaufen, wie blöd. Die Leute, die spielen wollen, werden es kaufen. Wir sind nicht unbedingt alle in der Runde davon so überzeugt, dass wir jetzt unbedingt noch ein neues Mario Kart brauchen. Es gibt genug Leute draußen, die darauf abfahren. Luigi's Mansion würde ich gerne noch mal ein bisschen drüber quatschen, weil ich hab's auch gespielt. Ich bin sehr großer Fan des ersten Luigi's Mansion gewesen, was damals ja leider ein bisschen zu Unrecht, sagen wir mal, die große Schelte abbekommen hat, weil alle Super Mario wollten zum GameCube-Start. Und dann, es gibt Luigi's Mansion. Fand ich sehr mutig, ein Luigi-Spiel als Launch zu machen. Genau, es war auch, es ist auch ein sehr, sehr cooles Spiel. Das Problem war eben, es war nicht Mario. Und das andere Problem, es war sehr, sehr kurz damals. Also du hast dann deine 50, 60 Euro, ich glaube, damals waren es schon Euro, ne? Oder sagen wir mal 120 Mark oder sowas ausgegeben. Und dann hast du ein 3-Stunden-Spiel gehabt. War aber ja auch nur ein Haus. Was willst du denn auch machen in so einem Haus? Genau, aber unabhängig von den Sachen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Ich habe immer darauf gehofft, dass da mal eine Fortsetzung kommt. Für die Wii, ich hatte gedacht, eigentlich ist es prädestiniert, dass du mit der Wiimote dort seinen Ghostbuster-Stil dann die Geister einsaugen kannst. Jetzt auf dem 3DS den zweiten Teil und ich fand, auch wenn es nicht ganz die Wiimote-Sachen sind, die ich mir vorgestellt habe, hat schon wieder echt gebockt. No? Ich fand's auch. Also es macht wirklich auch einfach Spaß. Das ist einer der Titel, wo ich sagen würde, ich hätte auch das alte Luigi's Mansion auf dem 3DS. Mhm. Einfach auch nochmal. Es sieht tatsächlich so aus wie das alte, muss man dazu sagen. Sogar dasselbe Haus und also bisher sah alles. Es sah sehr aus wie das alte Haus. Ich schätze meistens so. Wahrscheinlich irgendwelche, die das gleiche Haus, aber neue andere Räume. Ja. Und Keller. Alles dort drin. Ich hoffe auch, dass dann der ganze Stil drumherum, den fand ich immer so schick, inklusive der zärtlich ängstlich gepfiffene Melodie von zärtlich. Es ist wirklich toll. Ich hatte es als Klingelton. Alter, ey, jahrelang. Du kannst dich dran erinnern. Ja. Ey, vor allem jeder in der WG ist von deinem Klingelton wach geworden, mit Ausnahme von Simon Kretschmann. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir alle wurden durch deinen Klingelton geweckt, nur du hast knallhart weitergepennt. Und das mache ich immer noch. Das passiert immer noch. Und das ist jetzt so ein Titel in der Reihe. Du hast gesehen, dass Nintendo eben, ja, den Start haben sie ja ein bisschen vermasselt vom 3DS, zu teuer angeboten, zu wenige Spiele draus. Jetzt kommt aber mit der Fuhre, die man dort gesehen hat, Mario Kart noch dazu gezählt. Ich habe es jetzt nicht spielen können, weil es mich aber persönlich gereizt hat. Luigi gab es dort, Star Fox 64 zum Beispiel, wo ich sehr, sehr viel Bock drauf habe, was bald rauskommt. Und hätte das Mario 3DS-Ding, also das sind jetzt Dinger, die jetzt im Winter kommen werden mit der Preisung des 3DS, wo ich sage, das sind auch coole Sachen, wo ich auch richtig Bock drauf habe, die auf dem 3DS zu spielen. Hätte das, ist nur eine Frage, hätte das was geändert, wenn all die Spiele schon beim Release rausgekommen wären? Also wäre der 3DS dann größerer Erfolg? Ich glaube schon. Ich selbst habe auch keinen 3DS, ich will jetzt auch nichts gegen 3DS sagen, aber alle Leute in meinem Bekanntenkreis, die einen haben... Du hast doch vorhin schon was gegen ihn gesagt. Ja, deswegen war es ja jetzt nicht mehr. Ja, ich meine, sieht man ja, wie weit die Welt so eine Maschine gebraucht hat, nämlich nicht. Aber also alle, die sich sofort einen gekauft haben, das war genau das Feedback, was ich von jedem gekriegt habe. Ja, eigentlich eine coole Sache, aber ich weiß nicht, was ich drauf spielen soll. So Pilot Wings, ernsthaft? So Pilot Wings? Und irgendwelche Hunde streicheln? Also ja, und Zelda daher, ist Zelda, ich habe schon gespielt eben, ne? Ja, also ich glaube schon, dass es das ein Fehler war, das Line-Up erstmal relativ schwach zu präsentieren und jetzt erstmal in den ganzen Krachen rauszukommen. Also ich glaube, jetzt kommen wir echt mega weit vom Thema, aber es gab auch 1000 Fehler, die bei dem Launch gemacht wurden. Also ich meine, die hatten keinen Online-Shop am Start, die haben bis heute keine Prepaid-Karten und die Leute können nur mit Kreditkarte online irgendwie Sachen kaufen, was bei so einem, sag ich mal, auf eine relativ junge Zielgruppe zugeschnittenen Gerät auch totaler Schwachsinn ist. Also da wurden echt im typischen Nintendo-Irrglauben, dass sich das wieder mega gut gleich verkaufen würde wie der alte DS, wurden da so viele hanebüchene Fehler gemacht. Also ich glaube, es wird denen auch nicht nochmal passieren, dass sie so einen Hardware-Launch irgendwie machen. Ja, also deswegen, ich muss relativieren, ich habe natürlich nichts gegen den 3DS als solchen und eigentlich ist es schon eine sehr coole Kiste und ich freue mich, dass jemand wie Nintendo irgendwie echt so ein 3D-Handheld an den Start bringt. Also ich meine, das musst du halt irgendwie auch erstmal schaffen. Aber wie Fabian schon gesagt hat, es ging halt so viel schief, dass das Standing, was ein 3D-Handheld an funktionierendes mit geilen Spielen jetzt haben könnte, das könnte echt ein wichtiger Schritt für diese ganze Spieleindustrie gewesen sein, aber es wurde halt so verbockt, dass ich es total schade finde, dass das ganze Potenzial also verstolpert wurde. Eben, absolut. Also das Potenzial, was bei weitem noch nicht ausgeschöpft wurde und eigentlich auch, was uns gleich zum nächsten Thema hier rüberbringt, die Antithese, die Sony aufgestellt hat, die man jetzt erstmal auch spielen konnte, wo ich auch endlich das Ding mal in der Hand haben wollte, die PS Vita, der 250 Euro und dann geballte Technik in deiner Hand. Also Simon, du und Budi, ihr habt's gespielt, du kannst auch... Da freut sich die Grafikhure, wollte ich nur noch einwerfen. Erzähl mal ein bisschen drüber, wie liegt's in der Hand? Ich habe wirklich nur, das muss ich leider sagen, ich habe sehr kurz nur spielen können. Ich glaube, jeder, der auf der Messe war und sich vorgekämpft hat zu diesen Launches, wo dann auch die angeschnallt waren, also wirklich mit jeweils pro PSP eine Person, die aufpasst, dass du das Ding nicht einfach mitnimmst. Ich glaube, die Leute haben mehr gespielt als ich. Ich war vielleicht nur 5 oder 10 Minuten, aber ich habe Tennis habe ich kurz gesehen, sah ziemlich cool aus, von, also wie eh alles, das Display ist wirklich toll, ist aber auch nicht so, also mir sind nicht die Augen weggebrannt. Ich habe gedacht, das muss irgendwie was ganz Neues sein an Display, weil alles so gehypt haben. Das ist ja ein dann, OLED-Display. Es ist ein geiles Display, ja. Also das hat mittlerweile einfach eine gute Klasse, meine ich damit nur. Nur es hat mir jetzt auch nicht, hat mich jetzt mega geflasht, es ist keine neue Technik, die irgendwas noch besser macht als andere so. Also das Rundum-Paket mit dem Screen, mit wie es in der Hand liegt, die Touchscreens mit hinten dran. Die Touchscreens, ja. Hat mir sehr gefallen, wenn du eine allgemeine Meinung bist, willst du nach kurzem Anspielen, fand ich super, aber ich bin aktuell nicht so der PSP-Fan. Mhm. Also ich habe eine, ich spiele auch immer wieder alles Mögliche, aber irgendwie kann mich das nie so richtig lange begeistern, aber ich hoffe, dass es jetzt diesmal vielleicht anders wird, vielleicht auch, weil mal wieder ein paar originellere Spiele kommen und ich nicht das Gefühl habe, hier wird einfach nur so PlayStation, weißt du, zweite Wahl irgendwie Spiele kommen dann nur ja, raus. Also oder da, so. Dadurch, dass die Technik ja auch relativ nah dran an der PS3 sein soll, dass Spiele sich untereinander, dass du teilweise wahrscheinlich deine Spielstände mitnehmen kannst und unterwegs spielen kannst dann später, wenn da irgendwie Sony die Sachen so deichselt. Ich bin ausgewiesener Handheld-Gamer mittlerweile seit einigen Jahren, also spiele sehr, sehr viel am DS und aktuell an der PSP, weil mittlerweile dort fast nur die Adventure- und Rollenspielsparte stattfindet in vernünftiger Form, was Japano-Sachen angeht. Und der 3DS, dadurch bei mir auch diese gleiche Ernüchterung, die eingetreten ist, nachdem du eine Zelda, was geil gewesen ist, dann durch hast, da ist eben Steppe, gar nichts mehr, ne? Und eine Handvoll Sachen, auf die du dich freuen kannst. PS Vita, jetzt wo ich eben auch aktuell viel PSP spiele, das wird eben wirklich ausgewachsene, große, geile Sachen haben. Ein exklusives Uncharted, was dann dafür kommen wird mit, oh, ich wollte schon Uncharted Golden Shower nennen, wie heißt es denn? Golden Abyss. Uncharted Golden Abyss zum das Beispiel. War ein Freudscher. Zum Beispiel, ja. Nee, aber es gibt wenige Sachen, auf die ich mich diesen Winter so sehr freue, wie die PS Vita, die natürlich im Winter in Japan und ich glaube Europa und Februar, USA ist. Februar müsste es dann soweit sein. Aber ich freue mich immens drauf. Also ich werde das Ding Day One werde ich es kaufen. Ich weiß noch nicht, ob es die 3G-Fassung oder die normale ist, je nachdem. 3G. Ja, damit man wenigstens dann nochmal ein bisschen dann seine Spielstände mit unterwegs runterladen kann oder irgendwie, was auch immer da für Features drin sein werden. Aber da ist schon mal ein ordentlicher Keil, den Sony jetzt in diese ganze 3DS-Euphorie reingetrieben hat. Und das wird jetzt sehr, sehr spannend zu werden mit der Preiserhöhung des 3DS, mit diesem Notnagel, die PSP billig Lights für, was weiß ich, 80, 90 Euro oder wie viel die raus, 99 Euro, die rausbringen wollen, wie das dann darüber trägt. Das wird fast schon der spannendste Kampf, sagen wir mal, den wir beobachten können dann dort aus. Also ich muss auch sagen, dass so blöd, wie ich diese neue Billig-PSP finde, die sie da vorgestellt haben, so geil finde ich die Vita, weil sie eigentlich alles richtig machen, wie man heutzutage dann mit so einem Handheld noch ankommen muss, weil du hast einfach auch mega viel Konkurrenz durch Smartphones, egal ob das irgendwie iOS oder Android-Geräte sind. Da musst du einfach echt auch was bieten, was jetzt über so ein normales Handyspiel oder auch Tabletspiel hinausgeht. Und da, finde ich, haben sie halt echt eigentlich gar keine Kompromisse gemacht. Du hast die zwei Analogsticks, du hast diese Touchfläche auf der Rückseite des Geräts, was ich auch echt eine ganz geile Idee finde. Das Einzige, was dem Teil eigentlich fehlt im Vergleich zum 3DS, ist die 3D-Funktionalität. Und da muss man sagen, das ist auch genau das, was sich beim 3DS jetzt als nicht so geil rausgestellt hat. Ja. Von daher finde ich, die machen da eigentlich alles richtig. Und das ist auch, glaube ich, der Weg, wie man es überhaupt noch schaffen kann, so ein Ding in diesen doch recht schwierigen Mobilmarkt da noch reinzudrücken. Von daher auch, ich habe Wipeout noch gesehen, das ist halt echt fast PS3-Qualität. Also was natürlich auch daran liegt, weil das Display nicht so groß ist. Wahrscheinlich würdest du ein Groß dann erkennen. Es sieht vielleicht so ein Tick schlechter aus. Aber so, also ich bin da echt gehypt von und ja, freue mich da mega auf das Teil. Es ist, glaube ich, vierfache PSP, Normal-PSP-Auflösung, die da drin ist. Und die kommt schon, ist nicht ganz 1080p, wie man es auf der PS3 machen kann, aber auf jeden Fall relativ nah dran. Aber genau das, was du sagst, Fabian, der Mehrwert, der da geliefert wurde. Ich sehe, warum ich 40 plus Euro für ein Vita-Spiel ausgeben sollte. Aber ich weiß nicht, warum sollte ich ein typisches 3DS-Spiel, wofür soll ich da 40 Euro ausgeben, wenn ich genauso gut 40 iPhone-Games für $1 oder sowas bekommen kann, die natürlich dann auch nicht exakter sind, aber ich sehe die Diskrepanz. Es ist der ewige, es ist wirklich History sowas von repeating, weil Nintendo hat eine coole Idee, hat aber zu wenig Technik dahinter und ja, zielt auch ein bisschen auf einen anderen Markt und Sony ist so die Technik-Hure auch und das ist auch okay, weil das erwartet man auch. Sony absolut, ist nun mal auch, ich will's Sony so haben, ist ein Innovator oder zu, nee, nicht ein Innovator, aber doch zumindest von der Technik her so jemand, der noch eine Schippe immer versucht draufzulegen. Mhm. Jetzt klauen sie ja im Grunde das Konzept auch so ein bisschen mit der Connectivity zwischen Konsole und Handheld. Seien wir aber auch mal ehrlich, das gab es bei Nintendo auch schon seit Ewigkeiten, so von der Idee, also auch den Game Boy Color konnte man ja schon mit dem GameCube. Ist jetzt auch nicht die neueste Idee. Also ja, sie machen es jetzt auch. Warum auch nicht, ja? Ist ja auch nicht schlimm. Ja, also meine Sony bei allem Gebitsche, was es über die PSP selbst gegeben hat, im Vergleich zum 3D, im Vergleich zum Nintendo DS hat die natürlich abgestunken in den Verkaufszahlen, aber das Ding hat sich trotzdem an die 40, 50 Millionen mal verkauft. Das ist in eine Japan, Menge. In Japan verkauft sich echt immer noch heutzutage wegen Monster Hunter und anderen Geschichten. Ich glaube, als Vergleich, die Xbox hat sich in Japan, habe ich jetzt gerade gelesen, 1,8 Millionen mal verkauft. Ja, die wurde eingestampft also mittlerweile. Da kann man sich auf jeden Fall mal so ein Bild von machen, dass das Ding doch 50 Millionen ist schon eine Hausnummer, auch trotz allem. Genau. Ist kein Misserfolg. Genau, also. Und bei all den Sachen, wenn du siehst, dass von den großen Herstellern von Sony und Microsoft, was die Technik angeht, keine großen neuen Konsolen kommen, aber dafür du ein geiles neues Stück Handheld-Technik dann hast, das springt eben ein bisschen so in die Bresche von dem ganzen Kinect und Move und Wii U will ich da ja auch mal dazu zählen in der Richtung, weil das ja auch ein bisschen innoviert, aber jetzt nicht wirklich der Technikbrecher für mich klassischen Konsolen-Fan ist, der alle paar Jahre doch schon mal irgendwas haben will, was ihn beeindruckt. Also da springt die PS Vita dann wirklich in die Bresche rein und das ist was, worauf ich mich dann auch freue. Also so richtig. Ja. Jetzt Bumper out. Ja, ja, das kann ich anscheinend auch. Habt ihr noch irgendetwas, es gibt x Sachen, über die wir auch reden können, aber dann sitzen wir hier bis übermorgen. Irgendetwas, was euch in den Sinn kommt, worüber noch gerne was reden wollen, sonst würde ich. Habt ihr über das neue Sonic geredet? Also das ist jetzt auch nicht der Mega. Also, du meinst Sonic Generations? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Das war okay. Halt das Sonic, okay. Was am Stand war, weil das war tatsächlich, das war sehr schnell. Mhm. Und war irgendwie, hat einen Flow. Welchen Modus hast du dort gesehen? Ich habe den 2D-Modus gespielt in der Demo und den fand ich scheiße, muss ich sagen. Ich habe einem über die Schulter geguckt, der das schon öfter mal gespielt hatte scheinbar und der ging wechselhaft typische erste Welt quasi und dann, was denn? Weißt du, Chris murmelt irgendwas? Pass schon. Also nee, es war einfach nur Wechsel von 2D in 3D, war schön, hat gut gefallen. Ich mochte alle Sonic Relaunches eigentlich nicht. Mhm. Das war das erste, wo ich zumindest sagen musste, ja, eigentlich kann ich da nicht mehr viel gegen sagen. Es war sauschnell, schneller als alles, was man so kannte. Es gab so Hommagen wie, ach, der dumme Wal und der ganze Shit, war alles drin, sozusagen. Ja, wenn es nicht wieder nur die erste Welt war, wo das dann alles drin ist und danach geht's wieder weiter in die Technikwelt und die Wasserwelt. Ich weiß es nicht. Aber ich fand's gut. Hat mir gefallen. Die Sache wäre, mir hat's auch gefallen, bis ich's eben gespielt habe. Aber das ist noch eine ältere Demo, die dann da gewesen ist. Weil vom Konzept her sieht's eben geil aus, dass du die besten Teile von den 2D und den 3D-Geschichten nimmst, dass du den Wechsel dazu packst, dass du dir aussuchen kannst, wie du es gerne spielen willst. Aber die 2D-Mechanik hat sich einfach so träge und vor allem die Kamera war so nah dran, dass ich das nichts erkennen konnte vor lauter Geschwindigkeit. Mit 30 Frames fallen und nicht 60, was nochmal dazu kommt bei einem Sonic. Was ganz komisch ist, genau, 30 Frames, also jetzt heute bei einem Sonic-Spiel, warum machen sie das? Und ich hatte genau auch das Problem, was du sagst, ich fand das mega anstrengend und unübersichtlich, da wirklich dem Spielverlauf einfach folgen zu können. Man kann das jetzt schwer, aber nicht so. Ich meine, du konntest die Figur die Grenze ausmachen und da ist es halt echt teilweise drüber, dass ich denke, das ist mir einfach zu schlecht erkennbar. Also ich kann doch nicht mal sagen, wodurch das zustande kommt, warum das so ist. Aber ich weiß, sorry, das müsste eigentlich Sega eher wissen. Sonic 4 war in der Hinsicht auch eine ziemlich große Enttäuschung damals gewesen, als ich es runtergeladen habe. Einfach weil es propagiert wurde als jetzt Sonic wieder in 2D, aber es hatte echt eine der schlechtesten Steuerungen, was Sonic dann anberaumt. Du hast Precision Platforming, glaube ich, würde es mal nennen, wo du von wegfallenden Plattformen hin und her springen musst. Und wenn du so ein Trägheitselement drin hast, was mit drin ist, hat es nicht funktioniert. Und das hat sich hier weitergeleitet. Es ist aber auch eine ältere Demo, die ich gespielt habe. Deshalb weiß ich nicht, ob auf dem Showfloor wieder was aktualisiert ist, was Besseres da ist. Und die letzten 3D-Sonic-Sachen waren ja eigentlich ganz gut. Sowas wie Sonic Colors war ein guter Schritt in die richtige Richtung. Sonic Unleashed war zumindest in den 2D-Levels oder in den Nicht-Warhawk-Levels dann ganz gut gewesen. Also gebe ich da nochmal so Benefit of the Doubt sozusagen. Mal sehen, was Sega da noch im Petto hat. Wobei es einfach echt auch, wenn du mich fragst, jetzt viel zu viele Sonic-Spiele waren und auch dieses Gerede darüber von wegen, ja, jetzt kommt ein neues Sonic-Spiel und es wird voll geil und alles wird super. Ja, der Sonic-Cycle, wie jedes Mal. Ich kann es halt echt auch nicht mehr hören. Also ich mochte Sonic jetzt nie besonders gern. Ich habe es immer anerkannt dafür, das gerade was, wir, es aus, was es aus technischer Hinsicht Fanboy. Irgendwie war, auch so zu den 16-Bit-Zeiten, fand ich das okay, aber mittlerweile, es reizt mich halt echt null, wenn die sagen, da kommt jetzt Sonic 5 raus und es wird das Geilste seit Sonic 1. Ich glaube es A nicht und B wird es auch nicht stimmen, fertig. Ja, das glaube ich leider okay, auch. Also ich war auch mal großer Sonic-Fan, aber Sonic ist echt so beliebig geworden, die haben ja einfach kaputt programmiert. Ja, also wenn das nächste Sonic cool werden sollte, freue ich mich, aber wenn nicht, bin ich echt nicht enttäuscht, weil ich auch nicht damit rechne, dass es cool wird. Also. Wahrscheinlich kriegt es auch gar keiner mehr mit, wenn dann endlich ein gutes Sonic rauskommt, weil einfach alle schon eh vorher abwinken. Ja. Ist ja auch, wenn du einfach zu oft Feuer schreist, dann verbrennst du. Natürlich. Ja. Wenn du zu oft Feuer schreist, verbrennst du. Diesmal ist es aber gut. Ja, so, wenn es dann wirklich so lautet das Sprichwort. Ja. Es gibt eine, ähnlich wie bei Mario Kart eben, wir müssen nicht unbedingt hier in der Schnittmenge drin sitzen, aber es gibt ein sehr, sehr großes Sonic-Fan-Klientel, die einfach alles, wo Sonic drauf ist, dann kauft und sich dann nachts in ihre Furry-Anzüge dann packt. Okay, aber das kannst du von Final Fantasy auch sagen. Oder Call of Duty ja, oder aber Halo da oder auch. So. Da stimmt's ja auch. Oh, Call of Duty haben wir noch gar nicht. Darf ich ganz kurz... Call of Duty wird Call of Duty. Ich wollte es ja nur relativieren, das war jetzt kein Diss gegen irgendwas. Ich meine nur, die hart installierte Fanbase hast du halt immer, aber bei Sonic wird selbst der Fanbase sehr schwer gemacht, weil da wirklich ein Schrottspiel nach dem anderen rauskam. Deswegen ja, drücke ich auch die Daumen, aber ich bin noch nicht bereit, da wirklich zu hoffen. Apropos Spiele, weil du eben das ich habe jetzt gerade eingehakt, aber ja. Du wolltest jetzt gerade Schluss machen, oder? Nee, ich wollte in Richtung noch, weil ich habe jetzt nicht tausend Sachen aufgeschrieben, aber jeder von uns hat doch bestimmt noch was, worüber ihr gerne reden wollen würde. Okay, da würde ich nämlich gerne mal anfangen einfach, weil ich ja eh neben dir sitze. Bitte sehr. Dann bin ich auch schneller, siehst positiv, bin ich auch schneller dann durch. Bist doch schneller weg. Ja. Nein. Ich habe zwei Spiele, die mir jetzt gerade spontan einfallen. Den einen, hattet ihr wahrscheinlich schon Tomb Raider, hattet ihr, nehme ich mal an. Schon. Natürlich nee, nicht. Okay, können wir gleich drüber reden? Nicht gesehen. Das gab es auf der Gamescom, ich habe einen ganzen Level gesehen. Was? Und noch ein bisschen mehr. Cool. Ja, bei Square Enix. Im Business Center aber. Ja. Ist es diese Höhlennummer bei der E3? Also ich habe gesehen quasi die Demo, den Anfang und dann noch ein bisschen was von der Open World und ein paar Cutscenes. Sie trifft ja noch den Typen und man kriegt noch gezeigt, wo man quasi gleich hin muss und dann hörte die Demo auf. Und dann meinte er, deswegen kam ich erst drauf, ich hätte jetzt noch Final Fantasy hier 13.2, aber das kann ich euch nicht zeigen, weil nach Tomb Raider findet ihr das eh scheiße. Und dadurch kam ich jetzt, wir haben es auch nicht gesehen. Also er hat das konsequent dann einfach gesagt, nee, komm. Ich will auch gar nicht drüber reden heute. Auch vor Tomb Raider würde man das scheiße finden. Ja. Nee, ja. Ich versuche da vorurteilsfrei reinzugehen. Wenn es dann kommt, werde ich mich damit auseinandersetzen. Aber lass es da sein. Gregor, komm, jetzt tu mal nicht so. Nee, ich will, das mache ich bei... Ich sehe dein Grinsen und dein Spannen im Schritt, wenn du an Final Fantasy 13.2 denkst. Du wirst dann nicht vorurteilsfrei reingehen. Das Tablet ist auf einmal erhöht oder so. Nein, ich sagen wir mal mehr, ich gehe in solche Sachen... Ich gehe in solche Sachen mehr unvorbelastet in der Hinsicht rein, weil ich musste mir nicht jeden Trailer angucken, ich muss nicht jedes Spiel spielen und ich kann mich dann selbst entscheiden, ob ich enttäuscht bin oder ekstatisch mir der Spielspaß aus der Hose fliegt. Also da, ja, ey, aber sag mal, Simon, also Tomb Raider, war das jetzt wirklich geil oder was? Ich hab's auch nicht gesehen. Ja, wirklich. Ich habe fast jeden Tomb Raider Teil gespielt und es ging mit der Zeit einfach nicht mehr. Das war Anniversaries, war nochmal so, wo man dachte, ach ja, die alten Zeiten so, also wo ja nochmal alles so ein bisschen, wo auch der T-Rex nochmal auftauchte und so. Das war ein Teil, der war okay. Dann kam ja die Xbox 360 Teile auch vorher und nachher, die auch gut waren irgendwie, aber das hatte sich ein bisschen totgelaufen, finde ich. So das ganze Franchise, ja, auch wie Sonic, totgelaufen. Nein, jetzt ist es einfach, du hast ja mit Sicherheit den Trailer auch gesehen oder ja, die gespielte Mission, wo Lara so quasi auch metaphorisch gesehen so geboren wird am Ende und aus dieser Erde rausschießt und vorher leiden muss ohne Ende und da könnte man ewig drüber reden und es ist, die Hälfte des Spiels ist nur, oh, au, irgendwie so, es hat ein bisschen was Obszönes. Also man, weißt du, wenn man es einfach spielt und die Mutter unten hört, was man da spielt, würde sie wahrscheinlich an was anderes denken. Und endlich der junge Mann. Er spielt nicht mehr die ganze Zeit. Also Torture-Porn. Nee, so schlimm ist es nicht. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich will es kurz fassen. Es hatte typischen Rätsel, die waren smarter eingebracht. Lara Croft gefällt mir endlich mal wieder richtig gut. Sie hat irgendwie Persönlichkeit. Ja. Und sie ist jetzt endlich mal wieder wie ein Mensch. Sie ist endlich mal wieder wie ein Mensch, genau. Auch wenn sie immer noch zu viel Brust hat, eigentlich. Ja. Aber gut, ja. Und ich mag die Idee, dass sie eben das alles lernt, dass sie quasi. Und das finde ich schon fast wieder schade. Es wurde nämlich auch uns dann erzählt, dass sie, ja, in der Mitte des Spiels ist sie dann wieder die alte Lara, wie wir sie kennen, weil sie dann halt schon quasi alles gelernt hat. Das finde ich auch scheiße. Das finde ich auch dumm, dass sie sowas erzählen auch. Das auch, ja, aber nee, auch dieses, ich will, dass sie am Ende überhaupt, wenn überhaupt am Ende des ersten Teils, gerade mal so man erahnen kann, dass das mal die coole, taffe Lara Croft wird. Wenn die ab der Mitte des Spiels dann anfängt, wie im ersten Teil, weißt du, mit der Sonnenbrille und zwei Knarren gleichzeitig 30 Meter runterspringen, währenddessen zwei Wölfe erschießt. Also das ist mir, nee, das ist uncool. Das war auch damals schon nicht cool. Ja gut, ich hoffe aber von dem allem, so, was wir gesehen haben, dass es nicht jetzt in diese über super James Bondige Rutscherei dann geht. Es ist wirklich, es ist dreckig, es ist irgendwie down to earth, würde man sagen. Und es hat was Mystisches wieder. Etwas Mystisches, das ist gut. Aber kann man das denn jetzt wirklich mit dem neuen Uncharted zum Beispiel vergleichen? Weil, also, immer wenn, nee, wenn man im Vorfeld von Tomb Raider gesprochen hat, sagten immer alle, inklusive mir, wird bestimmt gut, aber Uncharted wird halt trotzdem immer noch das bessere Tomb Raider. Ich glaube schon, dass Uncharted das bessere Tomb Raider wird, aber Tomb Raider erfindet sich ja auch neu. Also, es wird ein bisschen was anderes einfach als das, was man gewohnt ist. Also ich glaube, dass das Tomb Raider, was ich jetzt gesehen habe, was das Gleiche war, was sie dir jetzt auch auf der Gamescom gezeigt haben, die bemühen sich halt schon sehr darum, sie als Person irgendwie stärker rüberzubringen, und ich fand es jetzt emotionaler und irgendwie auch ein bisschen packender als das, was ich aus Uncharted kenne. Also Uncharted hat halt den Vorteil, dass es irgendwie mehr Hollywood war und mehr Bombast und sich auch natürlich auch ganz ganz geil spielt, auch wenn es ganz klar von Tomb Raider irgendwie inszeniert ist. Und die wollen das jetzt, glaube ich, nochmal auf so eine neue emotionale Ebene bringen und irgendwie sie als Person halt noch viel, viel stärker in den Vordergrund stellen als die Charaktere, die bei Uncharted vorkommen. Ich glaube, spielerisch werden sie wahrscheinlich relativ ähnlich und relativ ähnlich gut werden. Aber das ist vielleicht auch ganz klug, weil ich meine, Uncharted 3 hat man auch gesehen, das wird halt auch einfach wieder Bombe, wie man so sagt. Das wird richtig Laser. Laser. Hab ich mal gehört. Das war richtig Laser, Alter. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz kluger Schachzug, den Fokus so ein bisschen wirklich auf sie und die Persönlichkeit und die emotionale Bindung zu ihr zu legen. Weil, also ich glaube, so was die Inszenierung angeht und dieses Hollywood-Flair und auch so ein bisschen diesen Entdeckerdrang, der befriedigt werden soll, da ist Uncharted halt echt schon ganz weit vorne. Und Teil 3 wird da keine Ausnahme machen. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so klug, wenn die jetzt nicht in direkte Konkurrenz gehen. Also auf jeden Fall Platz für beide. Alle haben sich lieb. Ich glaube schon. Das eine sollte nicht das andere ausschließen. Echt? Was sagst du, Mann ohne Mikro? Ich hatte darauf gehofft, dass wir wie ein Team funktionieren. Einer das wiederholt, was ich hier in die Runde werfe. Es ist ja ein klarer Kontrast zwischen Uncharted, was ja sehr schlauchig sein muss, und durch die Inszenierung. Und hoffentlich, der wurde ja uns auch nicht so gezeigt, muss man ja auch sagen, aber dieser Open-World-Aspekt von Tomb Raider soll ja toll sein. Also ich stehe ja auf Open-World-Spiele. Genau, aber man muss sich so vorstellen, das ist ein bisschen wie Far Cry, glaube ich. Also man muss schon an einen bestimmten Punkt, aber man kann aus mehreren Richtungen dahin. Und also es gab so eine Antenne, wo man hin muss, um im Radio Rundfunksignal, bla, wahrscheinlich um ein bisschen Radio zu hören, muss man da hochlaufen. du kannst da wahrscheinlich klettern, du kannst aber erst links irgendwie durch einen Matsch wahrscheinlich laufen und musst am Ende klettern oder weiß ich nicht, klaust dir ein Flugzeug, fliegst hoch. Geht natürlich nicht. Aber es gab halt mehrere Wege. Ich glaube aber nur, dass es wird kein GTA oder irgendwas in der Art auf einer Insel. Ich denke schon, dass es recht abgesteckt ist, wo man hin kann und wie man da hinkommt. Das werden halt drei Wege sein oder so. Denke ich. Es ist aber auch nur Theorie jetzt. Ja, ich hoffe, dass man nicht die ganze Zeit irgendwelche Leute trifft, die dir Aufgaben oder sowas geben. Ich glaube, so für mich wird es total viel wieder kaputt drei machen, wenn du nach der ersten Stunde permanent irgendwie so eine Gruppe von 2, 4, 5 Leuten hast, wo du immer abwechselnd hingehen kannst, die dir dann neue Aufgaben geben, damit du dann neue Bewegungen erlernen kannst. Also ich will schon alleine auf so einer isolierten, abgeschiedenen Insel sein und da um mein Überleben kämpfen. Also ich glaube, du wirst aber nicht alleine sein, weil das sieht man selbst da schon. Da findest du so einen verletzten Typen, der dann sagt, hier, geh mal dahin, hol mir mal das Medipack aus der Höhle. Also das hat jetzt selbst die Demo schon gezeigt, dass es nicht so ein Isolationsding dann sein wird. Da gibt es, glaube ich, schon noch eine Handvoll Überlebende, aber es wird nicht so sein, wie du jetzt sagst, dass da irgendwelche Questgeber rumstehen, wo du hinläufst und die sagen dann, hier, jetzt haust du da 10 Monster tot und machst dann das. Also so nicht, aber es ist auch nicht das Ding, wie du dir das jetzt, glaube ich, dann irgendwie wünschst in dem Moment. Also, dass man nicht komplett isoliert ist, das ist mir schon klar. Man muss ja irgendwie interagieren mit anderen Figuren. Ich meine nur, ich hätte so ein bisschen Schiss davor, dass du ab einem gewissen, wenn du deine ersten 3, 4, 5 Grundmoves hast, dass sich da auf einmal dann die ganze Welt öffnet und du siehst, ah, guck mal, da ist ein Dorf und mit dem kann ich reden und der gibt mir was und der will was von mir, weißt du, und du hast so eine Map mit so kleinen Symbolen hier. Das glaube ich nicht. Nee, das meine ich mit, es ist schon zielgerichteter. Ich glaube, es ist so, ist ja alles wir spekulieren ja eh ins Blaue hier, aber das ist ja auch so spannend. Es ist wohl diese Insel und die hat mit Sicherheit Leute, die darauf wohnen, die wie bei Lost, jetzt nicht gleich aufregen, dafür sorgen, dass Leute, die auf der Insel sind, nicht mehr wegkommen, weil man sieht ja die ganzen Schiffe aus allen Epochen, die da gestrandet sind und die Überlebenden, und ich denke, es wird einfach so sein, dass man halt gegen die Leute, die auf der Insel wirklich wohnen, eigentlich kämpfen muss, weil die einen aus irgendeinem Grund auch immer die ganze Zeit töten wollen, opfern wollen. Es fängt ja von vorne bis hinten an. Also ich denke wieder an Lost. Gerade bei der Flucht am Anfang sterben ja auch 2 Leute, die einen versuchen da zu halten. Einer wird mit dem Kopf zerquetscht vom Riesenstein und der andere, also übrigens auch, das haben die Schweine nämlich die ganze Zeit, also als uns das präsentiert wurde, haben sie jedes Mal, wenn Lara Croft sterben konnte in so einer Cutscene, haben die das Knall halt durchgezogen und haben die halt auf wirklich bestialische Art erledigt. Und das hat einen jedes Mal wieder geflasht, weil man es in so einer expliziten Form mit Lara Croft auch nicht gewohnt ist. Also schon Dead Space Ausmaße. Nein, nicht so krass, aber es war schon teilweise so, oh fuck, ja, hättest du mal gedrückt. So. Und dann fing es aber direkt vorher wieder an und er hat es natürlich richtig gemacht. Also aber es ist schon härter als sonst. Der Kontrast zu früher, da waren sie schön pikiert, wenn man mal Lara hat sterben lassen. Das muss man dazu sagen, dass Eidos immer gesagt hat, ey, wenn ihr da was aufnehmt, lasst die bitte nicht irgendwie den Kopf, weißt du, diesen Körper auf den Stein, macht das bitte. Wir haben es dann gleich zweimal synchron gemacht. Stimmt, wir haben einen Versionsvergleich. Wir haben eine Sterbesequenz da gemacht, ich glaube, zu irgendwelcher Offspring-Musik oder sowas. Immer wieder. Da gab es nette Gespräche mit Eidos. Ja, aber sie haben sich offenbar geändert in der Hinsicht. Ja. Wollen wir jetzt abhaken, weil ich will Wolfs Augenblicken, wenn ich jetzt gleich sage, dass ich Silent Hill Downpour gesehen habe. Hab ich auch. Ah, okay. Ich dachte, ich hatte irgendwie die Erinnerung, du hast es nicht gesehen. Saß du auch in dieser kleinen Kabine mit dieser asiatischen Producerin und die völlig gelangweilt war, weil niemand sich in ihr ich hatte keine Producerin. Loch verirrt. Also ich hatte nur den kleinen Raum und eine Lampe. Und wer war dabei? Ede? Ja, Ede. Ah, okay, den das natürlich auch mäßig interessiert hat. Ja, kann das atmosphärisch natürlich. Ja, erzähl mal, was hast du gesehen? Wie hat's dir gefallen? Nee, du hast es ihm angeschnitten, jetzt musst du sagen. Ja, ich dachte nur, weil du es nicht weißt. Ich frage dich. Als nicht Zocker von allen Silent Hill Teilen, ich fand den ersten, den zweiten und den dritten gut. 4 habe ich aufgehört dann, also da wurde es schlechter, finde ich. Diesen hier, wo der Gregor hat sich schon aufgeregt, als ich ihm davon erzählt habe, da fing er schon an. Nein, das stimmt alles nicht. Das mit dem Eis war ganz anders. Das Konzept falsch erklärt. Ich habe das Konzept falsch erklärt vom letzten. Ja, von Shattered Memories. Ja, es gab halt Eis und da waren dann immer die Monster. Also, ich weiß es doch nicht. Ich sag dazu nichts mehr. Es ist, ich weiß es, die Stadt aus 1 mit Eis jetzt, oder? Das war der letzte. Ja, nein, wir wollen den Punkt jetzt auch nicht weiter aus. Ja, okay. Es geht ja darum, dass du mit den Sachen nicht warm geworden bist, Eis, hahaha. Aber jetzt hast du hier Downpour gesehen und Spielemechanik, glaube ich, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, oder? Ja, es waren zwei kleine Fetzen, du hast ja dann auch gesehen. Es gab sowas wie, ich denke mal, das ist so das Leitmotiv, so wie der Pyramid Head oder so in... Ich finde, das war zwei, oder? Ja, natürlich. Ab zwei. Ab zwei und dann wird es auch komisch, dass er dann nochmal vorkam. Ja, ich weiß. Das Maskottchen. Anderes Thema. Muss er überall auftreten. Ja. Wer sowas als Maskottchen hat, braucht auch keine Freunde mehr oder so. Nein. Willkommen in Silent Hill. Ey. Ja, und zwar ist das der neue Antagonist, wenn man so will, ist eigentlich so ein komisches schwarzes Loch. Ist so ein bisschen wie in Alan Wake, der Wirbelsturm oder wie die Kraft halt in Alan Wake. So ähnlich ist es jetzt so ein schwarzes Loch, was die Grafik um einen rum so ein bisschen einzusaugen scheint. Es ist schwer zu beschreiben, halt wie ein schwarzes Loch aussieht, wie man sich's vorstellt. So ist das auch und es wird stärker verfolgt ein und es hat viele Kameraspielereien in der Hinsicht, dass man, wenn man zum Beispiel vor diesem Ding wegrennt, dass dann der Raum sich so in die Länge zieht, wie es gab in Max Payne, gab es mal so diese Albtraum-Level, wo es das war. Man merkt ja, der Raum zieht sich länger und ich scheine gar nicht am Ende anzukommen und dann drehst du dich nach hinten und guckst, wie dieser Wirbelsturm irgendwie, wie dieses Loch quasi auf dich zukommt, guckst wieder nach vorne und plötzlich ist da wieder eine Ecke. Also du bist quasi um die Ecke gegangen, guckst nach hinten, guckst nach vorne, ist wieder die Ecke. Und da hast du halt nicht das Gefühl, wie in einem Albtraum, dass du weg, plötzlich ist die Ecke weg. Und das war der eine Raum und der andere Raum war quasi Standard, also du bist rumgelaufen, plötzlich kamen von hinten Krankenschwestern, es waren keine Krankenschwestern, aber halt Frauen, die komisch aussahen, die sich an einen geklammert haben, das war sehr Standard, man musste mit einer klobigen Waffe hauen, so, das war alles so, wie man es eigentlich kennt. Wenn ich jetzt sagen würde, was ist es, würde ich sagen, es geht mehr in die Richtung der Alten, hat diese Stimmung, hat dieses typische Design, ich fand dieses schwarze Loch cool, aber jetzt, ich fand den Pyramid Head besser, also so irgendwie, so ein Effekt, der mich verfolgt, das hat mich jetzt nicht so eingeflasht. Vor allem, wenn der einen trifft oder wenn der einen besiegt, dann löst sich einfach nur, die Texturen lösen sich so auf und das sah irgendwie alles ein bisschen billig aus. Will ich aber auch gar nicht überbewerten, vielleicht war es noch nicht fertig. Also ich habe es ein bisschen anders... vielleicht hast du was anderes gezeigt bekommen auch. Nee, ich habe das auch, also diese Flucht durch den ewig langen Raum, der sich immer weiter verlängert, egal wie lange man rennt und irgendwann ist man halt doch mal am Ende und springt in diesem anrasenden Loch gerade noch so davon und so. Aber also ich fand zum Beispiel überhaupt gar nicht, dass es in Richtung der Alten ging. Ich habe es genau gegenteilig empfunden. Mich hat es extrem an Alan Wake erinnert. Super Spiel, nichts gegen Alan Wake, ey, wirklich eines der meist unterschätzten Spiele des letzten Jahres, würde ich sagen. Aber in meinem Silent Hill möchte ich keine Spur Alan Wake haben. Also das war mir zu amerikanisch, das war mir zu schnell, das war mir zu actionorientiert. Und also das neue Leitmotiv ist jetzt irgendwie auch Wasser, von wegen Downpour und so. Und die Entwickler meinten auch, wenn es viel Wasser auf dem Screen gibt, also wenn sich die Himmelspforten öffnen und es regnet runter, ist auch die Gefahr größer, dass man von Monstern angegriffen wird. Und meinten dann natürlich auch schon, dass es sein kann, dass du bis zu 5 Monster gleichzeitig auf dem Screen hast. Und das ist schon wieder so ein Detail, das passiert in Silent Hill eigentlich nicht. Also ich will nicht die ganze Zeit so ganz actionorientiert mit der Knarre im Anschlag mich von einem zum anderen. Aber gibt's denn Knarren überhaupt? Wird's denn Knarren geben? Eine Handfeuerwaffe wirst du haben und also eine Handfeuerwaffe und eine Shotgun und so oder ein Jagdgewehr hast du eigentlich immer bei Silent Hill. Sehr beschränkt und man muss mehr drum rumrennen normalerweise als erledigen. Und auch die Gegner, also ich weiß auch nicht, ja, mich haben dann auch so komische Frauengestalten angegriffen, die waren auch so grau mit langen Haaren, haben so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen haben die mich an die Witch aus Left 4 Dead erinnert. Aber ich habe da überhaupt kein eigenes Charakteristikum in diesen Gegnern entdeckt. Also vorher bei den Spielen hast du halt gesehen, das hatte schon einen Grund, warum der erste Gegner im zweiten Teil so ein Typ in so einer zusammengenähten Zwangsjacke aus Haut war, ohne Gesicht. Also irgendwie storymäßig wurde das dann soweit schon. Also du konntest das zumindest interpretieren, warum der Gegner genau aussah und nicht anders. Und jetzt bei den neuen Teilen, und das fand ich auch schon bei Homecoming so ein bisschen ätzend, das sind halt so Standard 0815 Buh-Gegner. Also da ist halt wie so ein dunkles Skelett mit so einem Brustkorb und der Brustkorb geht auf und da ist halt so ein leuchtendes Herz und muss halt dreimal ins Herz schießen. Homecoming ist da ein sehr gutes Beispiel. Ich mag Homecoming, ich habe es auch gerne durchgespielt, aber Homecoming als Silent Hill-Titel, du merkst, die Leute, die dahinter gespielt haben, das Konzept Silent Hill ist denen irgendwie fremd. Die haben sich komplett auf die Bildsprache versteift und einfach von dieser Bildsprache abstrahiert und dort dann eben Elemente genommen wie, ach, da gibt's Krankenschwestern und da gibt's die rostigen Wände, die das machen. Aber die Beweggründe, die dahinter sind, was als Silent Hill-Fans, die da hier in der Runde sitzen, was mich dann persönlich reingesaut ist, eben, dass da die Gründe, die dahinter stehen, wurde im ersten, im zweiten, im dritten dann gemerkt, dass, ey, warum ist das so? Wie passiert das? Das fehlte bei Silent Hill Homecoming und ich glaube, es sind ja wieder die gleichen Entwickler. Ich glaube nicht, dass sich das irgendwie verbessert oder verändert in Richtung von Downpour. Ich würde mich gerne davon überzeugen lassen und ich glaube, ich werde es auch wieder durchspielen, ich werde auch meinen Spaß da haben, aber es wird mir nicht diese Lücke da auffüllen, die ich von einem, die mir mit dem richtigen Silent Hill fehlt, was jetzt zum Beispiel dann eben ein HD-Remake vom ersten dann wieder auffüllen könnte, wo ich Bock drauf hätte, oder eben der 2er, 3er Remakes, die jetzt kommen, wo man dann das zum 30. Mal nochmal durchspielen kann. Genau, da merkt man nämlich nochmal, wenn man jetzt nochmal, wann kommt die Collection aus Teil 2 und 3? Die Collection sollte jetzt im September eigentlich kommen, aber ich habe von Konami gerade bekommen, die meinen Anfang 2012. Ich hoffe, dass die relativ bald da ist. Wir haben genug zu spielen, also von daher. Aber das wollte ich gerade sagen, also wenn man da jetzt nochmal Teil 2 und 3 zockt und vielleicht irgendwie nochmal, um das zu feiern, auch nochmal den ersten Teil rauskramt, der eigentlich echt immer... Er ist so hässlich mittlerweile. Vom Impact der Beste, aber... Es ist schwierig, mit dem ersten technisch wieder zurechtzukommen, aber wer über seinen eigenen Schatten springen kann und sich darauf einlässt, hat wirklich wieder ein wirklich echt einzigartiges Spielerlebnis. Ja, vor allem, also darauf wollte ich hinaus, also an den ersten Teilen der Serien sieht man noch, was die Serie jetzt ausgemacht hat, nämlich diese emotionale und psychologische Komponente, also wie gesagt, das Gegnerdesign und auch warum man in Silent Hill ist und welchen Weg man da geht, das ist halt alles schon, man muss auch viel interpretieren und man will jetzt auch keine Wissenschaft draus machen, aber es hat alles schon so seinen Sinn und Zweck, warum das so inszeniert ist, wie es inszeniert ist und warum die Gegner genau dieses Design haben. Und das habe ich so mit den letzten Teilen ein bisschen vermisst. Mir war es halt einfach zu beliebig. Also da ist ja halt dir irgendwie so ein schwarzer Boomer ins Gesicht gesprungen und ey, wirklich, ich hätte jetzt irgendwie auch ein Alan Wake Spin-Off sein können. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Downpour auch und deswegen war ich so ein bisschen ernüchtert. Ja, da hast du natürlich recht. Es ist alles Style over Substance mittlerweile leider dort eben und das ist das, was leider hängen bleibt. Ich fühlte mich ein bisschen einfach erinnert an die frühen, weil ich eben nicht mehr wie jetzt der im letzten, war das der letzte, der so ein Marine war oder im vorletzten, ja, oder? Ja, also ich meine, man war schwach, ich fühlte mich schwach, weil ich hatte nur so einen Stuhl, mit dem ich zweimal zuhauen konnte und diese Schaufel bei den Gegnern jetzt das war der Teil, wo ich schon meinte, okay, das geht für mich in die Richtung, aber also wenn es dieselben Entwickler sind, dann spricht ja, wie ihr sagt, alles fürs Schlechtere. Ich muss es ja nochmal nachchecken. Also es spricht ja nichts dagegen, dass die dann sozusagen, ich sag mal, aus ihren Fehlern gelernt haben, wenn es die gleichen Leute dann dort sind. Aber es gab eben einige Punkte, wo du als wirklich Fan der Serie, wo du sagen musst, wenn die von sich behaupten, wir kennen uns mit der Serie aus und wir wissen, worauf es ankommt, aber dann so wirklich am Ziel vorbeischießen, was so konsequente Sachen eigentlich, ich spoilere da glaube ich jetzt auch nicht so, der Auftritt von Pyramid Heads in Silent Hill, hier Homecoming hat zum Beispiel gar keinerlei Sinn ergeben im Kontext, was die Serie und Silent Hill an sich dann dort halt aus. Und das ist Zeug einfach. Ja. Genau, das ist das Maskottchen und das finde ich dann eben schade. Also wirklich schade in der Richtung. Deshalb hoffe ich drauf, dass bei Downpour wenigstens nicht alles schlecht ist. Ich bezweifle aber, dass es richtig, richtig geil wird. Also da habe ich meine Hoffnungen mittlerweile begraben. Begraben. Ein bisschen. Was gab's denn noch? Ein bisschen Zombie-Spielen. Können wir vielleicht kurz, also ich würde gerne noch über Never Dead nachher reden, aber bei Square gab es da was zu Hitman? Ich habe Hitman nicht gesehen. Gab es da was? Wir waren da, alles was wir gesehen haben war Tomb Raider, die hatten nicht genug Zeit, Final Fantasy haben wir gepasst und bei Hitman hieß es, glaube ich, dass da nochmal was Aktuelleres kommt. Und dass sie da irgendwie uns nochmal besuchen und okay, dann. Sie haben es nicht gesehen, nein, aber ich glaube, das wird auch echt ganz cool. Also ich glaube, die haben da schon was, die wissen schon, was sie da haben, aber es ist, glaube ich, noch nicht fertig. Ja. Vielleicht gab es das auch zu spielen, ich habe es nicht gesehen, kann auch sein. Ja, also ich habe Square gar nicht gesehen, leider. Da war ich, also ich war nicht dort, leider. Deswegen, weil Tomb Raider hat mich zum Beispiel extrem interessiert. Ja, also wie gesagt, das ist auf jeden Fall auch eine Überraschung für mich gewesen. Ja, Square Enix hat eben, ich glaube, die Eidos-Seite hat richtig gut reingebuttert dieses Mal und da hatte auch der japanische Präsident von Square Enix gesagt, er hat sich ein bisschen, jetzt nicht nur im Kontext der Gamescom, aber er hat sich in den letzten Monaten geschämt dafür, was die Japaner-Sparte von denen abgeliefert hat, die eben wirklich, wirklich eher Schema-F-Zeug oder wirklich sich auf Sachen versteht, sowas wie Final Fantasy 13 Versus, was so der Begleittitel von Final Fantasy 13 gewesen ist, was von dem Kingdom Hearts-Team gemacht wird. Das ist seit 5-6 Jahren in Entwicklung. Es gab immer noch nichts Spielbares zu sehen, während du von der Eidos-Seite jetzt solche Klopper wie das neue Hitman, wie das neue Tomb Raider bekommst und Deus Ex jetzt gerade hier rausgekommen, was ja komplett abgefeiert wird in der Presse überall. Ich habe es noch nicht gespielt, leider. Ja, doch, ist gut. Ist dieses typische, dass die Asiaten oder die japanischen Entwickler oder wie auch immer man es nennen will, gerade einfach irgendwie so eine kleine Sinnkrise vielleicht haben oder einfach eine Absatzkrise. Die machen im Grunde dasselbe wie immer, aber der westliche Eye-Candy-Shit hat halt so ein bisschen sie überholt. So, was sollen sie machen, wenn sich halt Gears of War besser verkauft als irgendwas? Weil mir fällt nichts Äquivalentes, jetzt nichts Passendes ein vom asiatischen Markt. Aber dass sie halt gerade Probleme haben, ist ja jetzt auch nicht mehr so neu. Nee, absolut. Du siehst eine Handvoll asiatischer Entwickler, die dann jetzt in den Westen mit rüberschwappen. Also jetzt so Shadows of the Damned, worüber wir vorhin gequatscht haben. Das haben eben. Ja, Zuma ist ja auch so ein typischer. Also das ist noch so ein klassischer japanischer. Ja, genau, der ist aber jetzt zu EA eben gegangen, zusammen mit Mikami und Yamaoka, damit die dort ihre Spieler dort machen. Also ich glaube fast schon, dass eher die coolen Japano-Leute, die dann programmieren, mehr schon in den Westen abwandern, weil sie da eher eine Arbeitsumgebung und ein Environment sozusagen finden, womit sie ihre Sachen veröffentlichen können und nicht eben dieses fast schon, ja, Sinnkrise kann man es, glaube ich, gut damit beschreiben. Das, was aus Japan kommt, hat auch hier aktuell, ist fast schon ein bisschen unter ferner Liefen leider. Ist leider nicht mehr viel so bei gewesen. Wenn du das sogar sagst. Ich bin da umso trauriger drum, weil ich ja den japanischen Shit mag. Doch, ich auch, ja. Also, aber es gibt auch immer wieder gute Sachen. Also gerade jetzt dieses, mit dem, du hast es gespielt. Es ging um Liebe und Frau und Mann. Catherine, genau. Ja, habe ich leider noch nicht gespielt. Nein, aber das ist Beschreibung so, ever. Nein, es geht um was ganz anderes. Ich habe es ja nur kurz gesehen. Das ist der kranke Scheiß, wo ich sage, ach doch, gut, dass es die noch gibt, so die Entwickler. Ja, ja, natürlich. Ja. Wir haben übrigens, Chris und ich hatten ja ein Interview mit Svery65, dem Macher von Deadly Premonition. Und dem habe ich diese Frage auch gestellt, was denn gerade seiner Meinung nach so ein bisschen der Grund für die Krise in der japanischen Spielindustrie ist. Wollte ich jetzt nur als kleiner Teaser fürs Interview schon mal einwerfen. Aber du willst die Antwort jetzt nicht sagen. Natürlich nicht. Natürlich. Das Interview es war auch so viel, ich weiß gar nicht mehr, wir haben echt lange gelabert, über eine Stunde. Ich kann die Übersetzung kurz angucken. Nee, lass mal. Ja, aber das Interview kommt demnächst. Ja? Absolut, demnächst. Also in 4 Wochen. Ich glaube, parallel zum nächsten Podcast. Ja, habt ihr noch einen Titel? Nachdem das Spiel released wurde, kommt dann. Worüber wir sprechen wollen? Ja, ich würde, wie gesagt, gerne noch. Also, Eidos Square Enix haben wir jetzt fertig, oder? Ja, wir müssen auch nicht alle Punkte dann. Schaffen wir auch gar nicht. Aber Resident Evil würde ich halt gerne noch zum Beispiel quatschen über Resident Left 4 Dead Evil. Ach ja, wir waren ja alle in der Capcom-Präsentation. Vielleicht kann ich ganz kurz meine Meinung sagen, weil ich muss jetzt wirklich auch direkt weg. Ich habe es gerade dem Nils versprochen, der wie ein Ninja hier reinkam und mir eine Zeitangabe in die Hand gedrückt hat. Man sieht ihn nur nicht. Musst du ihn farben? Ihr vor allem seht ihn nicht. Ja. Resident Evil Online, ich habe mich noch nie so auf ein Spiel gefreut, weil ich das wirklich damals bei Resident Evil 2 mir schon gedacht habe, warum macht keiner das Spiel? Dann kam Left 4 Dead, war so ähnlich, aber nicht in dem Setting, was ich liebe. Also Raccoon City meinst du? Ja, Entschuldigung, Resident Evil Online, ich habe den Namen vergessen. Raccoon City. Genau. Wer es nicht weiß, ist im Grunde wie Left 4 Dead, was Left 4 Dead von Resident Evil geklaut hat, klaut Resident Evil jetzt zurück. es gibt ja den, es gibt jetzt mal, ich weiß nicht, wie er bei Left 4 Dead heißt, den mit der langen Zunge, den Stinker, Smoker. Smoker. Und das ist ja eigentlich eine Kopie vom Licker aus Resident Evil 2, der eine lange Zunge hat und an der Decke hängt. So, und so hat man, hat jede Serie natürlich seine eigenen Feinheiten, wo man auch sagen kann, beide Serien können nebeneinander existieren, stört mich nicht. Und es spielt wirklich genau. Es fängt an mit dem Intro von Teil. Fand ich super. Man sieht noch Leon S. Kennedy, man sieht den brennenden, den brennenden Truck. Und man kann sich richtig vorstellen, dass genau da, in dem Moment, spielt man die, die Soldaten, Story. Oder? Story. Die Umbrella-Söldner. Was denn? Ich habe mir gerade überlegt, ob wir Spieletitel genannt haben, die wir nicht hätten nennen dürfen. Hier ja, haben wir. Aber inhaltlich, sogar. Darf man inhaltlich, nee, darf wir, man doch drüber reden, nicht, wir oder? Haben ja nichts gesagt, dass diese Spieletitel, Was? Nicht, keiner von uns hat gesagt, sie sind gut. Ja. Aber, also, finde ich super, schon eine relativ wertende Aussage. Nein, da geht's um die Story. Hättest du mal richtig gehört. Da muss ich auch Gregor dann um die, ja, nicht da, wir. Ich ja, finde, Resident Evil. Ich habe eh die Probleme danach, also. Aber ich habe ja, da müssen wir mir aber mal ist, ist, ist mir jetzt egal, ich biepe das Zeug. Finde ich super, dass es dort anfängt. Ja, die Story. Ja. Hier wurde jetzt ganz viel weggebiept. So, ich muss einfach. Ja. Kannst du kurz sagen, ist es ein Ego-Shooter? Ist es Third-Person? Ist Ego-Shooter. Ja. Ist Ego-Shooter mit... War es ja, echt? Doch, nein, war doch ein Ego-Shooter. Nein, warte, jetzt bin ich verwirrt. War es Third Person? Ich dachte, oh, das wäre Third Person. Ich dachte, das wäre so geil jetzt, gewesen. Ja, du verwirrst mich jetzt gerade. Ja, ich fand's ja auch sehr geil. Ey, ich sag, aber du, sahst du nicht auch in der Preso? Ich sah auch in der Preso, aber ich habe die Licker vor Augen und nicht, ob ich ihn über Schulter geguckt also, habe oder ich nicht. Ich glaube, Third Person stelle ich mir auch sehr komisch vor, irgendwie. Aber ich will's jetzt gar nicht ausschließen, der Wolf guckt wahrscheinlich jetzt schon. Nee, ich hab was ganz anderes getippt. Also ich kann liebe Mama, ich komme gleich. Arbeitsmails. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern, wo dann du als, okay, als Soldat eine Granate wissen? Geworfen hast und lauter Zombiefüße unter dir wegs explodiert sind. Ja, es ist, genau, stimmt, da ging dieses Rolltor hoch und da standen schon die Zombies. Die Zombies sind nicht so eine Gefahr, wie man das in Left 4 Dead jetzt vielleicht kennt. Sie kommen nicht und können einen so komplett umkreisen und man kommt gar nicht mehr raus. So schlimm ist es nicht. Ich glaube, man kann mit den Waffen schon viel ausrichten. Und es hat auch viele Eigenheiten. Es hat nicht alles, was Left 4 Dead hat, es hat eigene Monster, eigene Fähigkeiten. Man kann als Zombie gebissen werden, von Zombies meine ich, wird dann selbst zum Zombie. Also ich glaube, das wird was sehr Schönes, aber wenn man mal ehrlich ist, haben wir so viel auch nicht gesehen. Solange es nicht so kacke wird wie Resident Evil Outbreak, was ich trotzdem mit Liebe gespielt habe, obwohl es ein Drecks ist. Ist Third Person? Okay, tut mir leid. Alter! Was war das? Was hast du denn gerade gesehen? Was ist denn da passiert? Voll hart. Voll hart? Ja. Vielleicht kann man ja die vielleicht gibt's, vielleicht ist es auch wie in Splinter Cell, dass man das eine Team hat First Person, das andere Team hat Third Person. Das könnte vielleicht sein. Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Aber das relativiert meine Äußerung ein bisschen. Ja. Auf jeden Fall die Left 4 Dead Variante, die eigentlich vor Jahren hätte von Capcom kommen sollen. Zu Zeiten von Resident Evil Outbreak hätte das eigentlich schon kommen sollen. Stattdessen haben sie sich halt für einen anderen Weg entschieden, der fantastisch funktioniert hat für Capcom. Ja. Und die Serie fast ruiniert hat. Ja, kurz da aber, Resident Evil Revelations, das 3DS-Ding, kurz, ich hab's kurz gesehen, kurz gespielt. Ja. Ey, fucking 360-Grafik da drauf, auf dem 3DS. Ist also wirklich so, es gibt ja auch die Demo auf der Mercenaries-Geschichte. Die habe ich mir auch schon angespielt. Es erinnert mich ein bisschen an Resident Evil, wie Resident Evil 4, wie es damals aussehen sollte. Kannst du dich noch erinnern, als es hieß, in einem Herrenhaus mit diesen wehenden Vorhängen? So ist es jetzt eigentlich. Das könnte sein. Vielleicht ist es ja diese Mission Reuse. Ich glaube schon, dass Capcom einfach Schubladen hat, wo sie Code reinstecken, den sie nicht mehr brauchen. Und 3 Jahre später holen sie raus und packen den auf eine neue Grafik-Engine. So, ich muss jetzt leider weg. Es wird alles so geil wie Resident Evil 4, dann ist super. Ja. Und nicht wie Resident Evil 5. Dann ist dann furchtbar. Wird's umso besser. Hey, Resident Evil 5 war auch okay. Nee. Doch, absolut nicht. Ich fand's okay, war halt, ja. Also der beste Teil der Serie war eh ein anderer. Ja, 4. Ja, finde ich auch. Ja. Okay, aber genug, habt ihr noch was? Oder? Ja, tatsächlich, ich hätte noch Torchlight 2. Ich habe ein bisschen Blasendruck gerade, aber eigentlich, das gehört hier wohl nicht hin, was? Eigentlich auch, aber lass uns das zu Ende bringen, wir sind eh gleich bei den 3 Stunden angelangt. Was wolltest du noch? Torchlight 2. Was nur für den PC? Ich dachte, es geht um Spiele. Ach, Torchlight. Okay, Torchlight 2, ja? Ja, kommt nur für den PC. Endlich mit Koop-Modus, haben wir angespielt. Hat echt Spaß gemacht. Rechner ist ein paar Mal abgestürzt, leider. Ja, größere Gegner, mehr Action. Torchlight at its best, auf jeden Fall. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt durch den Koop-Modus einfach Double Fun. Aber du hast die Sachen erwähnt, die wir auch noch angespielt haben, die eigentlich größten Knallermesser, nämlich Euroshape, Fitness Evolved 2012 und Just Dance 3. Ich habe es gerade angesprochen, ja. Als ich wollte ja sagen, eure Hüften sehen schmaler aus. Ja, ich habe nie über was anderes geredet als Euroshape 2. Das Wolf und ich grandios und grazil gar. Also du vor allem. Ich war mehr Statist. Also das Problem war, man isst auf der Gamescom natürlich nichts. Ja, ich habe mir extra davor irgendwie neue Kleidung geholt und dann war sie zu klein. Mein Körper. Mein Körper war zu klein für die Kleidung und durch U-Shape hat man dann gemerkt, die Hose rutscht ein bisschen. Ja. Als dann auf Kniekehlenhöhe war, während wir in diesem Präsentationsraum waren und 200 Leute sich um uns versammelt haben, kam Wolf und hat mich gedrückt von hinten. Gar. Natürlich. Und meine Hose festgehalten, damit sie nicht noch weiter rutscht. So, das ist der Punkt. Ja, während wir Seil gesprungen sind. Also es war wunderschön. Gibt es das jetzt schon auf Game1.de? Hast du dich drum gekümmert? Ich habe heute eine Rohfassung dieses Movies gesehen. Es muss noch ein bisschen überarbeitet werden. Und da kommen diese Szenen drin. Ich hoffe, es gibt Zeitlupenaufnahmen. Nein, ich hoffe nicht. Ihr werdet auf jeden Fall solche Momente und mehr Interviews, mehr noch Nachberichterstattung, was von der Gamescom. Was noch mehr? Noch mehr. Wird alles in Zukunft auf Game1.de stattfinden. Also immer ordentlich draufgehen jeden Tag. Was ist dieses Game1.de? Was ist das? Game1.de? Das ist, glaube ich, so eine Makler-Immobilienseite. Genau. Okay. Und man kann eine neue Wohnung in der Innenstadt sich darüber holen. Ich würde sagen, lass uns den Podcast zum Ende bringen. So groß die Gamescom gewesen ist, wir haben sie auch dementsprechend adäquat bequatscht. Ich wollte mich ja am Ende noch einmal kurz bei allen bedanken, die sich die Zeit genommen haben, am Samstag mit uns zu gedreht, oder besser gesagt, an dem Samstag von der Gamescom mit uns zu drehen, als wir die Moderation aufgenommen haben. Also danke nochmal für alle, die vorbeigeschaut haben. Das ist, glaube ich, in der aktuellen Gamescom-Folge zu sehen und in der bald darauf folgenden zweiten TV-Gamescom-Folge. Also von unserer Stelle aus herzlichen Dank und das war echt ein cooler Moment. Ja, und generell danke. Also jetzt generell nicht, danke nicht sowieso. Für die Leute, die am Samstag da sich an die Glasscheibe gedrückt haben, sondern so einfach mal generell. Das sowieso. Es war so viele Leute, also es ist auch eins meiner Highlights einfach, wie viele Leute einfach da waren, die freundlich zu einem waren und nett und begeistert davon waren, dass sie... Wir wurden sehr oft auf Deadly Premonition angesprochen. Ich möchte es jetzt nochmal kurz erwähnen, bitte. Ich frage mich, wie viel von den Leuten dann mich aufs Übelste in den Kommentaren beleidigen oder mir Hass schreiben, wenn ich irgendwas gegen Zelda sage. Weißt du? Aber wenn sie vor einem stehen, echt so nette, coole Typen, so hätten gern ein Foto und labern ein bisschen mit dir. Ich glaube wirklich, das ist die Anonymität des Internets. Sie können doch nicht alle nett sein. Ich glaube auch, die Backpfeifenratio war... Die Backpfeifenratio, die ich bekommen habe, war sehr gering verglichen mit der Schulterklopf. Ja, wärst du mal zu uns gekommen. Ja, dann hätte ich es bekommen, auf jeden Fall. Ja. Nicht aber so richtig. Kannst du dich an das schöne Shirt erinnern, mit Wo sind Deadly Premonition 18 und 19? Ja. Das war mein Favorit in der... Stimmt, da hatte jemand ein selbstgemaltes Shirt für hinten auf dem Rücken stand, Wo bleiben Deadly Premonition Teil 18 und 19? Ja, fand ich sehr lustig. Sehr, sehr, sehr süß, ja. Aber auch sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, es gab echt sehr viel zu tun auf der Gamescom, wieder sehr laut, sehr, sehr stressig, sehr voll und um nochmal jetzt die Klammer zum Anfang da hier zu in den Raum zu werfen. Ja, werfen. Ich freue mich auf jeden Fall auch über die nächste Messe und ich fand auch die ziemlich erfolgreich, wenn man mal sich die Außenwirkungen anguckt und die Besucherzahlen. Aber trotzdem, ich weiß wirklich nicht, wie lange das noch Bock macht, wenn das so weitergeht. Also wenn die Hallen wirklich immer voller werden und die Luft immer heißer und die Schlangen immer länger, weiß ich nicht, ob man da wirklich als normalsterblicher Fan, der nicht wie wir, muss man auch mal sagen, das Privileg hat, irgendwie sich im Business Center so bei kalten Schnittchen und Getränken sich da Spiele anzugucken, relativ exklusiv, sondern wenn man sich da wirklich in die Schlange stellen muss und sich 6 Stunden irgendwie anstellen muss, dann weiß ich nicht, inwieweit dieses Messekonzept noch lange Sinn macht und wann die Leute einfach sagen, nee, Leute, ganz im Ernst, also dann gucke ich mir halt Game-Trailer an, die mir auch alles zeigen, was man da sehen kriegt und kann es halt nur nicht selbst spielen, was ja vermutlich eh nicht länger dauert als 10 Minuten, also... Ey, ich weiß nicht, ich wünsche Messe echt alles Gute und viel Glück und ich finde es auch nach wie vor cool, dass wir so eine wichtige deutsche Messe haben, aber ich glaube, man muss da vielleicht nochmal an das Konzept ran, weil so, ja, sehe ich ein bisschen kritisch für die Zukunft. Lieber Chris. Passend zu den Stunden, die man gewartet hat, hast du gerade gesagt. Ja. Wir wollten ja Facebook eigentlich mehr einbinden in den Podcast. Natürlich. Haben wir nicht ganz geschafft. Natürlich. Aber, da haben wir mehr Simon eingebunden. Ich habe aber vor ungefähr 2 Stunden gefragt, wie viele Stunden sie denn maximal in der Schlange verbracht haben von irgendeinem Spiel. Mitgemacht haben bisher, kann ich das sehen, ganz sicher 1000 oder so. Unter einer Stunde sind 420 Leute, also ist der Großteil, aber auch ein großer Teil halt mehr als 9 Stunden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, das ist richtig krass. Also es gibt bis zu 5 Stunden sind so die meisten. Ja, so unter bis zu 5 Stunden. Und dann halt mehr als 9 Stunden ist wieder ein großer Alter, Punkt. Bis zu 5 Stunden, musst du mir ja klar machen. Ich würde es nicht machen, ohne Scheiß. Ich würde es nicht machen. Ich glaube selbst. Aber selbst da merkt man halt auch, dass die Struktur der Messe einfach falsch ist. Ja, also das ist einfach falsch strukturiert. Absolut. Genau, absolut. Es fußt komplett auf den Enthusiasmus der Leute, ja, die dann da sind, genau. Die auch sagen, hey, und der ich stelle mich, genau, ich leide für 15 Minuten Battlefield, ich stehe jetzt eben mal hier 7 Stunden und die ziehen das auch knallhart durch. Nicht, wir haben hier was echt Cooles in Deutschland mittlerweile geschafft mit der Gamescom. Es ist die größte Gaming-Messe der Welt. Und du siehst einfach dadurch, der Zuspruch, dass er so hoch ist, da sind diese Ausläufer, die wir jetzt haben, da muss aber, wie du gesagt hast, Wolf, es muss konkret daran gearbeitet werden für die nächsten Jahre, weil ich möchte ungern sehen, dass die Gamescom dann zugunsten der E3 oder später der Tokyo Game Show dann ins Hintertreffen gerät. Nicht nur, weil wir dann nicht so weit fliegen müssen, wenn es soweit ist, aber auch einfach, weil es cool ist. Ne? Gamescom macht immer Spaß. Für mich ist es immer dann nicht nur Arbeit, sondern dadurch, dass wir auch alle dort unterwegs sind, immer ein bisschen so Klassenfahrt fast schon. Ne? Klassenfahrt mit Arbeit und viel Stress. Auf jeden Fall. Ja, und dieses Erlebnis möchte ich mir gerne erhalten. Absolut. Und immer, wenn die Leute denken draußen, dass es bei uns unglaublich chaotisch ist während den 5 Messetagen, kann ich nur sagen, richtig. Auf jeden Fall. Es ist noch viel schlimmer, als ihr das denkt. Apropos, Gregor, wie war denn dein Samstagabend so auf der Sony-Party? Oh Gott. Wenn wir hier vom persönlichen Highlight sprechen. Sowas. Was denn? Ich war Gentleman. Ach, weiß nicht mehr so viel. Ich war Gentleman. Ich war absoluter Gentleman. Ich muss mich für nichts schämen. Nee. Jedenfalls nicht von dem, was ich weiß. Was sehr neben. Hast du da kompromittierende Sachen gerade am Start? Das ist wie den Simpsons als Homer. So. Mr. Simpsons sind der beste Spaßmacher der Saison. Und in seiner Fantasie hat er halt einen Hut auf und so ein Monokel. Und so. Dann gibt es den Umschnitt, wie es wirklich war. Der liegt einfach nur auf den Tresen. So ungefähr muss es für den Gregor sein. Es war eine interessante Party, nennen wir es mal so. Für alle Anwesenden. Für alle Anwesenden. Nehmen wir es auf jeden Fall so. Das ist natürlich auch so ein Punkt irgendwie, also ich weiß nicht, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr so zur GC fahrt, macht ihr dann abends irgendwie noch Party? So, trefft ihr euch mit großen Gruppen, verabredet ihr euch, geht irgendwo was trinken oder setzen sich alle in den Zug und fahren sofort zurück, weil sonst nicht mehr nach Hause kommen? Mhm. Würde mich echt mal interessieren, so wie regelt ihr das? Wie macht ihr das? Weil, kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern? Wir natürlich, wir lassen es mal richtig krachen. Das ist klar. Alle anderen gehen ins Hotel, wir ziehen um 10 Uhr mal los und hauen so richtig auf die Kacke. Ja, wir müssen MTV Rockstar leben. So muss es sein. Ey, schon richtig krass. Ich meine, am nächsten Tag ist dann das Arbeiten, das fällt natürlich sehr, sehr schwer. Aber, mein Gott, dann setzt man sich halt 3 Stunden ins Business hin und schläft da erstmal. Genau. Oder lässt sich ja von den Masseusen. Ja, ich leg mich einfach 9 Stunden in die Schlange über Battlefield und dann bin ich wieder erholt. Ne? Ja, genau, bist halt immer so nach vorne geschoben. Werde ich immer weitergetragen und geschoben. Umkippen kannst du ja nicht, ja. Ja, ich bind mich an den Schnürsenkel von dem davor dann dran. Der schert mich dann immer mit. Ja, nee, aber, also das ist natürlich auch so ein großer Part, weshalb wir uns, glaube ich, auch immer auf die Gamescom freuen. Das ist halt echt das Ganze drumherum, ne? So Leute treffen, so aus der Branche, wie alte Freunde, Kollegen, mit denen man früher gearbeitet hat und dann eben abends dann auch so ein entspanntes Bierchen oder 2 oder 9 und dann geht man zum wirklich harten Zeug über. So, das gehört auch einfach immer dazu. Ja. Also schon deswegen fände ich schade, wenn die Messe da jetzt an ihrer eigenen Größe dahin siechen würde und unter ihrer eigenen Bedeutung erdrückt werden sollte. Das klingt gerade so, als wenn es die letzte Messe war und im nächsten Jahr schon gar keine mehr kommt. Nein, jetzt an größer, schöner, besser. So soll es sein. Und vielleicht auch ein bisschen mehr Luft. Ja, das auch. Großer, schöner, besser, luftiger. Wir fordern mehr Luft für Köln. Auf. Was mich wirklich genervt hat, waren die Stände wie Razer zum Beispiel, wo es wirklich nur ums Schreien geht. Ja, schreit lauter, Schlüsselbank, yeah! Razer. Es zieht aber auch immer. Ja, schon, aber Alternate war auch dabei. Und die stehen dann meistens neben den Ständen, wo du echt dich konzentrieren musst, weil du zum Beispiel Spiele verfolgen willst. Der Dota-Stand war direkt neben Razer-Stand. Mhm. Und alle 5 Minuten konntest du nichts mehr verstehen, weil hinter dir irgendwie Scooter lief. Mit Partymucke und dann Razer. Man muss halt als Besucher sich echt davor stellen und irgendwann sagen so, ey, nö. Entweder, kannst dein scheiß Schlüsselband behalten, ich hab 8. Ja, oder ey, du gibst mir dein Schlüsselband, aber ich brülle hier nicht so rum, ist deine Entscheidung. Ich lauf gern mit dem Ding Werbung für dich, kostenlos, ohne dass du mich bezahlst, aber ich will jetzt hier nicht rumbrüllen. Lass uns bitte zivilisiert bleiben. Ja, du dummes Arschloch. Das fehlt mir manchmal ein bisschen. Dummes Arschloch. Ein bisschen Zivilisation innerhalb der Messe. Ja, auch innerhalb der Messe. Kannst zivilisierter werden. Ne? Das werden wir dann ja auch sehen. Mit dem Gamescom-Podcast jetzt fängt, wie gesagt, haben wir am Anfang gesagt, die 3. Staffel des Plauschangriff wieder an und wird dann jetzt auch wieder regelmäßig im 2-Wochen-Turnus stattfinden. Gibt's neue Charaktere? Natürlich. Unvorhergesehene Storybögen? Ja, es gibt Simon, Budi und Pucci werden auf jeden Fall da auftreten. Ich glaube, Pucci mag ich lieber als die beiden anderen. Ja, der hat auch der eine coolere Sonnenbrille. Der ist smarter und hat auch mehr Berechtigung. Ja, aber das dürfen wir ja noch nicht spoilen. Was ich schon mal spoilen kann, als nächstes wird der große N64 15 Jahre Jubiläums-Podcast. Ist es schon wieder soweit? Ist es schon wieder soweit, ja. Wird dann darauf folgen, inklusive Fabian, der fleißig dann mitquatschen wird beim 15 Jahre N64-Podcast. Oh ja, das wird ganz toll, Gregor. Ich freue mich schon super drauf, wenn wir den aufnehmen. Ja, sie verliebt sich gerade an. Guck, wie müsst ihr das sehen? Ja, das wird fantastisch. Gut, in diesem Sinne, ich war der Gregor. Ihr wart der Fabian. Ich war. Ich muss es nochmal sagen, sorry, ich war so, hab hier so das Mikrofon am Mund gehabt. Okay, ich war der Gregor. Der Fabian. Der Wolf. Und der Chris. Und wurde immer sexy, habt ihr das gemerkt? Ja. Und wie jetzt auch niemand gemerkt hat, dass die letzte halbe Stunde gar nicht mehr dabei war. Es war du hast nicht gefehlt. Also okay, tschüss. Doch mal ehrlich die Abmoderation machen, Mann. Ja. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt nehmen wir auf. Game